Ratet, wer sich heute keinen Song ausgesucht hat, um ihn übersetzt am Anfang mit Pathos vorzutragen, verdammt. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, schönen guten Abend, hallo. Ja, der Chris ist auch noch da. Ja, ich bin auch da. Ich habe mir auch keinen Song ausgedacht, also. Aha, ich habe auch keinen Song ausgedacht, aber wir hatten gerade schon spekuliert. Aber egal, heute ist der Tag der Linkshändler. Herzlich willkommen für alle, die ihre Computermaus mit Links bedienen und auch ansonsten vielleicht ein bisschen anders herumticken. Heutzutage darf man das ja, früher wurde es abtrainiert den Leuten, was ich eine sehr seltsame Angelegenheit finde. Aber ich finde, Linkshändler sollten auch in die Regenbogenflagge aufgenommen werden. Wie macht man das am besten? Vielleicht einmal spiegeln? Ja, dass man die einfach rum. So ein Fraktal. Dass man die einfach rumdreht, praktisch. Oder die Linien alle nicht richtig gerade gezeigt. Ah, das wäre jetzt böse. Ja. Ja, oder so ein bisschen verschmieren, so wie wenn man mit der Hand über das Geschriebene drüber läuft. Tja, ja. Linke Hände schon wird eifrig. Ne, sieht man wie am Tag des Mauerbaus heute. Das waren auch eifrige linke Hände. Aber die haben mit Linkshändlern nichts zu tun. Das waren linke Hände im Kopf. Ja, ja. Nur der heutige Song war klassische Musik. Ja, das hatte keinen Text. Genau, das war Wagners Ouvertüre zu Lohengrin. Chrissy und all die anderen, die hier sagen, sie haben Freitag überlebt, ich begrüße euch. Ihr seid durch die Hölle gegangen. Ihr seid jetzt Ehrenaffen. Da kann ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, also ich war ja auch nicht dabei, aber ihr habt euch da wirklich tapfer durchgekämpft. Ich habe es mir gestern auch noch gegeben und ja, ihr habt das alles ganz tatsächlich relativ nüchtern alles begleitet. Ja. So nüchtern, wie man dabei bleiben kann halt. Ne? Alter Schwede. Tja, und wollt ihr wissen, also ich hab das ja quasi eingereicht und ich hatte das irgendwie ganz anders in Erinnerung. Also ich hatte das echt so als Vortrag in Erinnerung, bei dem man einpennt, weil der so langweilig ist, weil wir ja auch diesen ganzen Scheiß eigentlich schon zigmal gehört haben. Ne? Also ist für ja die, so die richtig jetzt neu, aber. Für die, die im Chat fragen oder die uns jetzt sehen und nicht wissen, wovon wir reden, wir haben uns am Freitagabend unter dem Titel Inklusionsklassenkampf einen Vortrag von Tupoka Ogette angeschaut. Das ist eine deutsch-tansanische Aktivistin und Autorin, die hat dort beliebte Klischees über Weiße wiederholt und ihr müsst euch das angucken. Ich sage, es war eine der härtesten Sachen, wenn nicht die härteste Sache, die ich mir bei den Affen jemals gegeben habe, weil das war so widerwärtig, weil das so falsch war, weil das so einstudiert und so voller Vereinfachungen, voller Halbwahrheiten, voller anekdotischem Unsinn. Ja, ja. Also sind einige Sachen auch hängen geblieben, ne? Unter anderem, was ich sehr lustig fand, ist die politische Dimension der Gefühle. Ne? Gefühle sind politisch. Das Private ist politisch, deswegen sind auch deine Gefühle politisch und Emotionen. Mhm. Sehr schön. Wie kann denn Liebe politisch sein, ihr Nasen? Also, außer ihr würdet wahrscheinlich der Gesellschaft dient. Das nehmen sie mir nicht. Gefühlsbetonte Politik. Ja, und Ressentiments und so, ne? Kommen wir gleich auch noch zu. Tja, man sollte sich lieber an den Fakten orientieren, weniger an Gefühlen, sondern mehr an Fakten und an Wissenschaftlichkeiten und an solchen Sachen. Allerdings ist das immer eine Sache, welcher Wissenschaft glaubt man gerade, wie belastbar ist die Wissenschaft. Und hier haben wir mal wieder einfach nur einen kleinen Fall, da hat einer sich mal die Mühe gemacht, hat Google Scholar nach peer-reviewten, veröffentlichten Papers gesucht, wo die Autoren vergessen haben, bestimmte Phrasen rauszulöschen aus dem Text, die halt für ChatGPT klassisch sind. Beispielsweise ChatGPT gibt ja manchmal als Antwort, als ein KI-Sprachmodell kann ich das nicht beantworten oder als ein KI-Sprachmodell würde ich das so und so einschätzen. Und das hat er einmal geguckt und hat mehrere hundert Treffer dabei rausgefunden, von allen möglichen, quer durch alle möglichen Fachrichtungen tatsächlich. Und das sind nur die Leute, die sich nicht die Mühe gemacht haben, diese offensichtlichen Sachen rauszulöschen. Und dann hat er da gute Resonanz für bekommen und hat direkt danach nochmal eine andere Abfrage gestartet. Das ist dann der nächste Tab. Da geht es nochmal darum, wie wenig Mühe sich die Leute gegeben haben oder welche Sachen die dann doch übersehen haben. Und hier zum Beispiel the ChatGPT-Button regenerate response often gets paste into scientific papers. Ne, da steht ja unten, hat man das. Und wenn man einfach Copy und Paste macht und ja, dann hat er wieder ein paar Thick Papers gefunden, wo dann halt entweder das eine oder das andere drin war. Und ja, es ist schon. Und wie gesagt, es geht jetzt hier nicht um ArXiv-Sachen oder irgendwelche Pre-Publisher, sondern alles Peer-Reviewed-Sachen. Ne, Science Direct, IE, Elsevier. Jo. Im Chat sagt Cola Lightyear ist genau meine Erfahrung. Bin Wissenschaftler. Ja, ich meine, wenn man Teile von sehr langen Texten vielleicht da outsourced oder was, ist es ja okay. Aber dann sollte man sich zumindest die Mühe machen, den Text so zu redigieren, dass Ist früher das haben wir es wirklich, Umformulieren beim Hausaufgabenabschreiben genannt, ne? ist es So. wirklich, ist es wirklich, ich finde nicht, dass das statthaft sein sollte im wissenschaftlichen Wieso Betrieb. ist doch richtig zitiert? Ist ja drunter geschrieben, ChatGPT, Quelle ChatGPT quasi, damit. Mit anderen Worten. Tja, da geht das noch und die Peer-Reviewer, die sagen da nichts gegen. Ja. Aber ich muss doch eigentlich unterschreiben, solche Arbeiten, also jetzt zum Beispiel, wenn es an der Uni ist, das kenne ich von meiner Ex, musste eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass sie die in Eigenarbeit erstellt hat. Ja, natürlich. Und da gibt es gewisse wissenschaftliche Standards, wie man wissenschaftliche Arbeiten, also Standards für wissenschaftliche Abhandlungen oder irgendwie sowas. Da gibt es sogar so ein Werk, wonach man sich da richten muss, wie man zitiert und so weiter und so fort. Deswegen, ja. Ja, aber vor allem Eigenleistung und sobald ich, finde ich, also sowas wie ChatGPT in Anspruch nehme, hört für mich die Eigenleistung auf. Dann ist das wie ein Ghostwriter. Warum soll ich, wenn ich ChatGPT fragen kann, kann ich doch auch meinen Zimmernachbarn bitten, das für mich zu schreiben. Und dann copy-paste ich das von ihm rein. Kann er ja in einem anderen Dokument schreiben. Also ich verstehe nicht, dass man da nicht sofort einfach fette Riegel vorschiebt im Wissenschaftsbetrieb. Nun ja, also ich finde, generell kann man das als Tool benutzen, aber man sollte es halt kenntlich machen und man darf es nicht Copy und Paste machen. Und die Frage, ob man wirklich einen wirklichen Nutzen im eigentlichen Sinne für das wissenschaftliche Arbeiten daraus ziehen kann, das ist dann eher die Frage. Ja. Und ja, gut, bleiben wir bei Sprachmodellen oder AIs, KIs. Google und Universal Music sind jetzt dabei, auszuloten, wie man für die Zukunft gewisse Umsatzbeteiligungen für KI-Modelle aushandeln könnte und wie man gewisse Rechte durchsetzen könnte an Stimme, an Rhythmen, an Melodien, was ja alles sowieso schon geremixt werden kann und darf, mit gewissen Sachen, wo es da ja auch Regelungen für gibt, wenn das kommerziell verwertet wird. Und so weiter und so fort. Absolute, ja, also diese Urheberrechtsverwertung, das ist sowieso schon kompliziert genug. Aber im Zeitalter, wo halt immer mehr Deepfakes und computergenerierte Songs und Remixe gemacht werden, stellt sich halt die Frage, wie kann das überhaupt noch kommerziell ausgewertet werden? So, und meiner Meinung nach ist es natürlich sehr schwierig. Die Künstler können das selber machen. Das Internet allgemein hat ja viele Künstler dazu gezwungen, sich vom alten Modell zu verabschieden und anderweitig irgendwie Geld mit den ganzen Sachen zu machen. Das ändert sich ja dadurch meiner Meinung nach grundsätzlich nicht. Aber was jetzt versucht wird, es wird jetzt versucht, zusätzliche Absprachen erstmal privat zu treffen und dann in gemeinsamer Lobbyarbeit halt zu versuchen, gewisse rechtliche Rahmenbedingungen für die Rechteverwertung zu etablieren. Und das Ganze kann natürlich nur funktionieren, wenn man halt sowas hat wie ein Digital Rights Management System im Internet, also ein Copyright-System, ein Kopierschutzsystem, wie man auch immer das nennen will, woran Google ja auch arbeitet. Und das ist der Kern der Angelegenheit, wo da jetzt gerade die Verhandlungen drüber laufen. Erstmal, okay, wie können wir unsere Musikkataloge kommerzialisieren und verwerten? In Partnerschaft mit Google. Google wird quasi der, derjenige, der darauf achtet, dass das Copyright eingehalten wird durch diesen DRM-Schutz. So, das ist der Hintergrund des Ganzen. Und da bin ich mal gespannt, was die da machen wollen, weil meiner Meinung nach stehen die da so ein bisschen vor einer Situation, die nicht mehr beherrschbar ist für die. Ja, weil man kann die Leute sperren auf Social-Media-Plattformen und sowas. Man kann der ganzen Sache nur noch mit Zensur quasi beikommen. Anders geht das gar nicht. Und bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Ja, es gibt ja genug Rahmenbedingungen für, beziehungsweise gegen Hate Speech Verbreitung im Internet und Verbreitung von anderen illegalen Sachen im Internet. Und Copyright ist ja schon immer so eine Sache, die nicht so hart geahndet werden konnte, weil es einfach nicht geklappt hat. Und das wird sich da einfach nicht ändern. Ich bin mal wirklich gespannt. Also, ne, Universal Music und Google, mal gucken, was dabei rumkommt. Und Google arbeitet ja an diesem DRM-System, das sie implementieren wollen. Na, bin ich mal gespannt. Oh, ein lustiger Dreier. Baldur's Gate 3 meinen wir natürlich nur. Aus der Reihe, was schreiben denn moderne Spielejournalisten so, wenn ein wirklich wegweisendes Spiel erscheint, haben wir hier von Sadie Janice: We brought a third to our marriage and it's Astarion. Also wir haben einen dritten in unserer Ehe untergebracht und das ist Astarion. Astarion ist hier, der auch auf dem Bild, ich weiß nicht, du kannst den dort ja mal kurz zeigen. Das ist ein Nicht-Spieler-Charakter, beziehungsweise ein sogenannter Legacy-Charakter, den kann man auch spielen und er hat eine gewisse Hintergrundgeschichte, über die ich jetzt hier nichts erzählen möchte. Also die Dame schreibt für Polygon. Man muss zu ihrer Verteidigung beitragen, sie schreibt für den Kulturbereich, weil der Satz, der hier gleich mit im ersten Absatz fällt, ist halt schon auch sowas, wo ich dann denke, ja, warum schreibst du dann darüber? Mein Ehemann spielt viele Spiele, aber bevor ich bei Polygon angefangen habe, vor 2 Jahren, habe ich fast 10 Jahre kein Videospiel mehr angefasst. Die einzige Ausnahme war, als mein Mann mich das Batmobil in Arkham Knight hat fahren lassen und es mir viel zu schnell war und ich das überhaupt nicht kontrollieren konnte. Aber jetzt braucht ja Baldur's Gate gar nicht so viel Geschicklichkeit und so, aber da kann man ja einfach so spielen und man kann es auch noch zu zweit spielen. Und sie hat noch andere gute Gründe dafür. Erstens habe ich gesehen, dass man Kinder so feste werfen kann, dass Blut spritzt. Und als zweites habe ich verstanden, dass ich das Spiel ja nicht alleine spielen muss. Wir befinden uns immer noch auf der Website eines Spielemagazins und nicht auf irgendeiner Fetischseite für irgendwelche abseitigen, Ich bin nur von 2 Dingen motiviert beim Spielen. Jedem dummen Impuls nachzugeben und jeden Charakter, vor allem Astarion, von unserem Drow-Druiden vögeln zu lassen. Und das funktioniert dann immer, wenn sie dumme Sachen macht, dann muss ein Kampf nochmal gemacht werden, im Zweifelsfall. Aber da hat sie dann rausgefunden, sie muss ja nicht dabei sein, das kann ja ihr Mann alleine machen, die Kämpfe nochmal wiederholen, die Kämpfe sind sowieso doof. Du wirst mich nie dabei erwischen, wie ich irgendwie EPs sammle oder große Teile von dem Spiel wiederhole, es sei denn, ich muss ganz unbedingt. So. Okay. Sie schreibt, ja, damals in der Highschool habe ich Kingdom Hearts gespielt und dann ist das Speicherfile kaputt gegangen und ich habe es einfach nicht mehr gespielt. Also ja, warum schreibt so jemand? Warum muss mir jemand erzählen, dass er irgendwie in dem Spiel, sie schreibt dann noch irgendwie, dass sie halt dominant ist in dem Spiel und jede Möglichkeit ergreift, sexuell dominant zu den anderen Figuren zu sein. Und ich frage mich halt einfach, ich hab nichts dagegen, dass sie das macht. Wenn ihr das Spaß macht, dafür sind Spiele ja auch da, dass man das macht, wofür man Lust hat, aber Warum schreibt man dann einen Artikel darüber und warum? Also ich habe bisher ist mir das nicht begegnet, dass mir jemand gesagt hat, und hier kann man Kinder so fest gegen eine Wand werfen, dass Blut spritzt. Und deswegen fand ich das Spiel interessant. Das ist mir wirklich noch nirgendwo begegnet. Was seid ihr für eine komische Fraktion da bei Polygon? Ihr hasst Spiele abgrundtief. Ihr befasst euch nur mit den Sachen in Spielen, die euch Spaß machen. Aber Kämpfe oder was wiederholen oder XP sammeln. Bäh. Warum so viele Fragen? Nur eine Antwort spielt Baldur's Gate. Es ist 3, es ist sehr gut. Und dafür werde ich nicht bezahlt. Ich bin einfach mal begeistert als jemand, der seit gut 40 Jahren Videospiele spielt. Ja, es ist doch schön, ein echter Fan zu sein. Sieht man auch hier auf dem Bild. Genau. Kommen wir zum Ja, der ist Foto der ja. Woche. Achtung, alle heißen Kerle aufgepasst. Guck mal, wer jetzt Single ist. Beide. Ja, also wir sehen hier Die Justin können Trudeau. Papa und Sohn haben. Vielleicht sogar. Ja. Aber okay, ich höre mal auf. Wer will schon? Ja, die waren im Barbie-Film und sind Team Barbie, wie man hier sieht. Und haben sehr gute Laune. Weil das ja, scheinbar ein wichtiger Film ist für Herrn Trudeau. Oh Mann, dieses Foto einfach. Was macht das mit euch? Ich fühle mich 13% weniger männlich, solange ich es angucke. Ach, ich freue mich für Madame Trudeau. Endlich wieder frei. Ja, den Typen los zu sein, ist natürlich eine gute Sache. Also, da kann man ihr nur gratulieren. Ist das sein Sohn oder was? Oder wer ist das? Ah, okay. Und sie gehen zusammen im Barbie-Movie, wie Bros das so machen. Schon Ja, ich klar. meine, ist auch okay. Ich meine, denen sei der Spaß gegönnt, aber Justin Trudeau ist für mich so eine politische Spaß. Unperson, dass ich dem einfach keinen Respekt mehr zollen kann. Soll er machen, Ja. was er will, bitte, wenn er den Film Ja, gefällt, das aber. sowieso. Ja. Aber ich meine, ja. Ja, aber das steigert jetzt, glaube ich, auch seine Beliebtheit nicht unbedingt. Oder? Den besten Witz fand ich ja, wo gesagt wurde, so in Kanada, zwei Kanadier unterhalten sich zusammen. Ja, Justin Trudeau hat sich von seiner Frau scheiden lassen, sagt der andere. Wie, der war mit der Frau verheiratet? Naja, genug des Trudeaus. Ja, und die Beschimpfung als TERF wurde jetzt von einem Gericht angemerkt. Also wurde jetzt quasi gesagt, wenn das sich nochmal wiederholt, dann kann das bis zu 250.000 Euro Strafe dann geben. Und geklagt hatte hier die Dame, die man hier oben sieht, das ist diese Inge Bell. Die war ja auch letztens, hatte ich schon mal von berichtet, hier bei Achse des Guten, bei so einem Podcast, und hat da lauter so altfeministischen Kram rausgehauen, der eigentlich schon ewig nicht mehr standhaft ist. Also, wo hier die Christina Summers, wenn sie einfach das Buch von ihr lesen würde, das alles schon widerlegt hat, was sie da so alles erzählt hat. Also, so den alten Kram, nicht den neuen Kram, aber der alte Kram ist halt auch nicht gerade gehaltvoll, auch wenn er halt aus heutiger Zeit weniger verrückt klingt. Und die wurde ja also von dieser Maike Puderer von den Grünen, die ja auch dieses Sensenbild da irgendwie mal gepostet hatte und so, jetzt angezeigt halt. Und da gab es auch noch andere Sachen, so Begriffe wie Nazi-Faschistoid und halt eben TERF, weil es gab auch noch, also damit vermengt halt auch noch den Vorwurf, dass die Frau Bell also mit Nazis gemeinsame Sachen machen würde, mit, also, na, also nicht nur diese TERF-Geschichte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese TERF-Bezeichnung an sich, was jetzt so Beleidigung angeht, ich meine, was bedeutet das? Das bedeutet trans ausschließende, exkludierende Radikalfeministin, ist ja durchaus eine zutreffende Bezeichnung für viele von diesen Leuten, die da als TERF bezeichnet werden. Ja, ich glaube, das geht halt. Da hat sich die Woke-Mannschaft auch ein Eigentor geschossen, weil der Herr Böhmermann ja selber diesen Zusammenhang zwischen TERF und TERT hergestellt hat. Ja, genau, Und das wenn kann das der natürlich Richter sein. mitgekriegt hat, dann könnte Ja, die aber Sache da schon wieder anders aussehen. darauf deutet auf jeden Fall nichts hin. Ne? Also ich habe Ja, jetzt aber mehrere Artikel also. darüber gelesen und das ist halt nicht drin vorgekommen. Kann sein, dass es deswegen, ja. Müsste man die Aber Urteilsbegründung sehen. ja, hat sich auf jeden Fall niemand drauf bezogen. Aber so für sich genommen finde ich es auf jeden Fall ein bisschen heftig. Also, weil wie gesagt, transausschließende Radikalfeministen ist ja nichts, was jetzt viele von denen wirklich von sich weisen würden. Ne? Also. Ja gut, du hast halt auch noch Ja, das, es was ist schon ein im. Kampfbegriff, den, also es ist ja nie so gewesen, Ja. dass sie sich selber so bezeichnet haben. Es ist ja eine Sache, die denen auf den Kopf Ja, das ist zugeschrieben schon wurde als richtig, ja. Kampfbegriff und dann können sie sich ja selber aussuchen, ob sie das machen, was ja viele Ja, Bewegungen aber machen, sollte das dass sie das denn. Schimpfwort für sich reklamieren, aber das tun sie ja eben nicht. Ja, aber brauchen wir dafür ein 250.000 Ordnungsgeld? Für einen Begriff, der ja noch nicht mal Ja, das ist faktisch ja nur eine verkehrt Drohung. ist. Das ist einfach nur eine Drohung mit Nachdruck. Sagt das nicht mehr. Sonst. Man kann ja immer noch sagen, diese Frau möchte trans Menschen ausschließen von der Gesellschaft oder aus der Gesellschaft oder so. Das darf man ja weiterhin sagen. Man darf nur diesen Begriff. Und da steht halt auch noch ein Begriff, wenn du da mal Ja, genau da hinguckst, sind noch andere Sachen. Feminazi. Ja, wie Das ist auch gesagt, das ist halt immer nicht die das Einzige, Frage. aber oben drüber bei den, ne, das war die Betitelung und nicht nur bei diesem Artikel jetzt hier, sondern halt auch noch bei anderen, war ja immer diese Sache mit TERF, ne, und so weiter. Und da, ja, komme ich so, das wurde natürlich alles gefeiert, ne, von den Leuten auf Twitter, aber ich würde sagen, das ist so ein zweischneidiges Schwert eigentlich. Also, weil. Außerdem ist das eine Gerichtsentscheidung. Das heißt, das nächste Gericht kann das anders sehen. Das ist auch wieder wahr, ja. Ja, aber ich möchte es eigentlich nicht haben, dass wir uns wegen solchen Sachen hier irgendwie ständig irgendwie vor Gericht treffen müssen. Wegen solchen Klaus Bezeichnungen, die Kinski hört man wäre nicht gar nicht mehr. mehr aus dem Knast rausgekommen. Ja. Ja gut, ich meine, das haben wir ja öfters schon vor. Wir hatten ja auch schon Gerichtsprozesse, wo dann rausgekommen ist, dass die Leute mit diesem Wort tituliert werden dürfen, ne? Sei es Nazi oder sonst irgendwas, Faschist und sonst was. Ne? Also Ja, und eigentlich wurde es ja immer das ist, argumentiert. denke ich mal, das, was du auch meinst mit, es ist generell ein komischer Trend, dass man über solche Sachen Gerichtsurteile überhaupt fällt. Ja, Ja. und es wurde ja auch immer damit argumentiert, dass ein Sachzusammenhang gegeben sein muss, damit es nicht strafbare Beleidigung ist. Und der Sachzusammenhang ist ja, wenn es um das Thema Trans geht, bei transausschließender Radikalfeminist würde ich sagen, in jedem Fall gegeben, ne? Also. Ja. Ja, aber kann sein, dass es in den Köpfen der Leute wegen Jan Böhmermann schon eine andere Bedeutung angenommen hat, die Bezeichnung, ja. Turf War mit U. Trans Ja, ist trendy. Und oder who are the Turf women? Rock, wie Kingsburn hier schreibt, mit ihrem Hit Beinhard. Ja, Transfeindlichkeit als Film. Sagt hier die AA-Stiftung. Trans ist Trend und What is a Woman? Schreibt eine gewisse Maria Brandstifter. Kicher, kicher. Kicher, kicher, kicher. Ist natürlich auch nicht der wirkliche Name. Und ist mittlerweile auch geändert auf Redaktion. Als sich die Leute darüber beschwert haben, was Kicher, hier kicher, für kicher, ein kicher. frecher Scheiß irgendwie unter Pseudonym veröffentlicht wird. Von der wunderbaren Deltauer. Digitale Zivilgesellschaft. Ja, Vertreter Sternchen innen der bürgerlichen bis radikalen Rechten haben die Existenz- und Lebensgrundlage transgeschlechtlicher Menschen zum primären Kampffeld ihres Kulturkrieges gemacht. Nee, Leute. Absolut nicht. Das ist alles nur eine Reaktion auf euer Dauerfeuer mit dem Scheiß. Ihre Strategien dabei sind Panikmache, Desinformation und das Unterfüttern transfeindlicher Ressentiments. Nee, das ist eure Strategie, Panikmache und Desinformation. Schon der erste Satz, den ich gerade vorgelesen habe, ist Panikmache und Desinformation und das Unterfüttern von Ressentiments. Vermehrt setzen sie dabei auf Propagandafilme. Teil 1, eine Analyse, das ist nur Teil 1. Der gängigen Strategien und Narrative im transfeindlichen Kulturkampf. Ja, hab das jetzt verstanden. Es ist alles nur Strategie. Niemand hat wirklich was zu kritisieren, weil das ist ja alles nur Ressentiment, Strategie Das ist und alles nur, damit Björn Höcke Reichskanzler wird, sag's doch, genau. Chris. Genau, erster Schritt, Trans ist Trend, zweiter Schritt, dritter Schritt, Björn Höcke. Aber dass der sogar den Matt Walsh steuert, ne? Hammer, oder? Zack, Björn Höcke sagt, wir brauchen hier jetzt mehr Anti-Trans-Aktivismus. Matt Walsh, kannst du mal einen Film drehen? Es ist einer der großen Tragödien emanzipatorischer Kämpfe, dass diese immer wieder mit reaktionärer Gewalt beantwortet werden. Ja, Herbert, ist gut, geh wieder ins Grab. Alter Schwede, ey. Na, das ist das Ding. Wir wollen Revolution machen. Nicht jeder findet's gut. Das ist Gewalt. Menschen, deren Identität auf ihrer politischen Vorherrschaft, ob diese sich nun weiß, goyisch, patriarchal, bourgeois oder anderweitig geriert, fühlen sich durch die Emanzipation mal. Tupoka, bist du da drin? Tupoka, komm da Ja. raus! Ja, Tupoka nimmt die Maske ab und Herbert steckt drin. Genauso wie hier. Und ich hätte es geschafft, wenn diese verdammten Weltraumaffen nicht gewesen wären. Ja, denn Gott, wer oh seine Gott. Persönlichkeit auf dem Potenzial zur Unterdrückung anderer aufgebaut hat, begreift deren Befreiungskämpfe auch immer als direkten persönlichen Angriff. Nee, Leute. Niemand, der diese Dokumentation gemacht hat, sieht das als persönlichen Angriff. Die wollen mir das Recht wegnehmen, sich weiter diskriminieren zu dürfen. Die wollen, dass ich nicht mehr das N-Wort ausspreche, die Musik eines Mannes höre, der systematischer sexueller Gewalt bezichtigt wird, Witze über dicke Menschen mache. Aber wie sonst, außer anderen gegenüber gewalttätig zu sein, soll ich diese im Spätkapitalismus permanent erfahrene eigene Gewalt und Ohnmacht kompensieren? Das war jetzt ein Zitat aus dem Gehirn von den Amadeo Antonio Autoren hier gerade. Nee, das ist im Endeffekt, also ist das, was wir denken angeblich, wenn wir sagen, hier Ja, das meine ich ja. können wir Das über ist nochmal über das in deren Hirn ist es Selbstverständnis das, reden. was andere Leute denken, ja. Die feinste Projektion ist das, ne? Die feinste Projektion. Die Angst um den Die wollen Verlust mir der das Recht wegnehmen, Vorherrschaft. sie weiter diskriminieren zu dürfen. Ja, ich will dir das We Recht wegnehmen, andere zu diskriminieren. Sehe ich genauso. Ach ja. Die Angst um den Aber Verlust gut, ich der meine, diskriminieren kannst du ja Vorherrschaft. schön gut, aber das Geld dafür wegnehmen, die Fördergelder, das nehme ich mir raus, dass das ein ehrenwertes Ziel ist. Die Angst um den Verlust der Vorherrschaft ist eine mächtige Triebfeder rechter Propaganda. Und Propaganda Goyisch funktioniert. bedeutet nicht jüdisch, Ja. okay? Ja, Da musst du Goyim, klar. nachschauen, ja, hätte ich Okay. dir sagen können, Nee, ich dass wusste, du das den weiß Begriff. dann. Goyim weiß ich, aber das Goyisch auch das. Ja, ist Aber. das Adjektiv davon, ja. Goyisch, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall rechte Gefühle bedient, wie der Kulturwissenschaftler Simon Strick in seinem gleichnamigen Werk analysiert. Ja, wieder schön. Und Rechte Gefühle. dafür hast du das verfickte Buch auch geschrieben, damit solche Vollidioten hier sich darauf beziehen können und irgendwie damit klar denken, das ist nicht nur meine Meinung, das ist ja auch von Kulturwissenschaftler Simon Strick, der sieht das auch so wie ich. Belegt. Reaktionäre AkteurInnen, gerade wenn sie politisch, finanziell oder auch persönlich und emotional aus Sadismus und Hass heraus. Ne, das wisst ihr alles, ne? Die Leute sind alle sadistisch und hassen. Ne? Und hier Judith und wie heißt der andere, die den Transistrent-Film hier gemacht haben? Jan Caron. Jan Karun. Genau, die sind Sadisten, oder wie? Und die Leute, die da drin auftauchen, hier wie die Detransitioniererin und diese andere Transperson, die sind auch Sadisten, oder wie? Internalisierte Transfeindlichkeit, Ja. Chris, erinnere dich. Profitieren, geben sich alle Mühe, gesellschaftlich unterschwellige Ressentiments weiter anzufachen, auf dass diese sich in einen ausgewachsenen Kulturkampf verwandeln. Zentrales Schlachtfeld dieses Kulturkampfes sind gerade die Kämpfe transgeschlechtlicher Menschen, obwohl oder gerade weil diese nach wie vor eine extrem vulnerable Minderheit sind. Ja, Verschwörungstheorie, oder? Deren Sichtbarkeit und Anerkennung erst langsam und nach intensiven Kämpfen beginnen, zur Normalität zu werden, fungieren sie momentan als primäres Feindbild von Konservativen bis Neonazis. Neonazis. Ja, die machen sich ganz große Gedanken darüber, ne? Dass in Amerika und in England und sonst wo, wie, was da mit den Transmenschen ist, die Neonazis. Julian Reichelt irgendwo zwischen Ben Shapiro, Tucker Carlson und Matt Walsh. Ja, das ist das Erste, was ich hier lese, was stimmt. Na, also, dass er sich da bei denen da viel abguckt, das kann man ja nicht bestreiten. Die Zeiten, in denen Deutschland in Sachen Faschismus maßgeblich als Pionier fungiert hat, sind weitestgehend vorbei. Ey, was für ein Text, ey. Die meisten Talking Points, zumindest wenn es um Kulturkämpfe geht, kommen heute aus den Vereinigten Staaten, so auch die Panikmache über eine Transagenda. Als also der selbsternannte theokratische Faschist Matt Walsh, ja, der das wahrscheinlich irgendwann mal als Witz irgendwie gesagt hat oder so, keine Ahnung. Beim dauerimporten Alt-Right-Kommentator Ben Shapiro betriebene Plattform Daily Wire, ja, definiert mal Alt-Right heute. So, aber das kein Mensch kann erklären, was Vogue ist und alle Leute sind alt-right, ja. Den transfeindlichen Film What is a Woman veröffentlicht und musste die deutsche Szene nachziehen. Die deutsche Szene? Die deutsche Szene musste nachziehen. Ja, das sagt gerade ihr, ne? Die für jeden Furz, der irgendwie in Amerika passiert, erstmal einen Artikel drüber machen müssen, wie relevant das für uns ist. 6. Januar. Wer ist dafür besser geeignet als Julian Reichelt, ehemaliger Bild-Chefredakteur, der gerade dabei ist, ein eigenes rechtsalternatives Medienimperium aufzubauen? Also, weil ich das verstanden habe, ist er da jetzt in den Hintergrund gerückt, seitdem sie das jetzt News genannt haben oder so. Das ist ja keiner von den Chefen, soweit ich das gesehen habe, aber gut. Reichelt gemeinsam mit den als SprecherInnen auftretenden JournalistInnen Judith Seven-Spassert und A. Caron produzieren. Also den Film Trans ist Trend veröffentlicht wird das Ganze auf Reichelts Daily Wire-Abklatsch. Ja, da kann man nicht viel gegen sagen. News. Finanziert vom Milliardär Frank Gotthardt. Seven-Spassert hatte sich 2022 vom Springer Verlag verabschiedet, nachdem sich der Verlagsvorstand nach der verheerenden, nee, vehementen Kritik an einem querfeindlichen und strukturell antisemitischen Artikel. War der nicht antisemitisch und strukturell querfeindlich? Ich komme da immer Ja. durcheinander. Nee, der war querfeindlich und strukturell antisemitisch. Über die vermeintliche LGBTQ-Indoktrination durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von diesem distanziert hatte. Der konservative Verlag sei ihr zu woke geworden, so die Begründung. Carons Karriere rechts der Mitte begann mit einem Artikel, in dem er behauptete, als ehemaliger Linker die Szene verlassen zu müssen, da diese ihm zu woke in Anführungsstrichen geworden. Ja, das muss man in Anführungsstriche setzen, ne? Die ganze andere Scheiße, ne? Hier rechts, da rechts, Neonazi und so weiter, das alles ist alles richtig, ne? Aber das ist alles nur in Anführungsstrichen woke. Und in ihrem Hass auf dieses gemeinsame Feindbild, das beliebig auf jedes ansatzweise progressive Thema projiziert werden kann, finden sich Seven Spassert. Schon wieder, das ist nicht ihr Nachname. Seven ist ein Vorname, Leute. Nur mal so nebenbei, ich glaube, ich habe den Fehler auch schon gemacht, aber das ist ein Vorname. Der einzige Nachname, den sie hat, ist Spassert. Aber gut. Und Caron nicht nur ideologisch, sondern eben auch beruflich bei Reichelt zusammen. Trans ist Trend folgt thematisch den gleichen Kulturkampfpunkten wie What is a Woman? Keine Ahnung. Hat einer von euch eigentlich What is a Woman schon gesehen? Nö. Ich nehme mich ja auch nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es viel miteinander zu tun hat. Ich glaube, bei What is a Woman geht es ja größtenteils halt darum, irgendwelche Leute vorzuführen. Ja. Und das ist ja nun überhaupt nicht das, was sie mit dem Transistrent-Film gemacht haben. Ja, ist jedoch ein gutes Stück schlechter produziert. Dies wird aber durch eine Niedertracht in der Berichterstattung ausgeglichen. Das schreibt Bell Tower News. Bell Tower News bezeichnet andere, ne, spricht von anderen Leuten, dass die niederträchtige Berichterstattung machen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Und die sogar. verdienen damit sogar noch Geld. Das ist ja das Schlimme. Sogar einen beispiellosen Frauenfeind und Faschisten wie Matt Walsh in den Schatten stellt. Also sie sind noch schlimmer als Matt Walsh. Da habt ihr es. Weil gefährlicher für euch, ne? Zum einen Deutschland. Ne? Und dann bei weitem nicht so fringe wie irgendwelche Daily Wires. Ja. Beide Ja, filmisch. beide Filme strotzen nur so von Falschinformationen, die an anderen Stellen bereits akribisch aufgearbeitet worden sind. Von den Fact-Checkern von Jesse Earl und von den Fact-Checkern von Quer. Ja. Ja, es war nicht so von quer. In diesem Text soll es nun um Grundlegendes gehen, was die Filme politisch und ideologisch erreichen wollen. Ihr wisst das, ne? Ihr wisst, was die wollen. Jetzt haben wir erstmal schön Brunnen vergiftet, ein paar Absätze lang, und jetzt erzählen wir euch, was die Leute wirklich wollen und wie sie es tun, welche Rhetorik, Bildsprache und Narrative sie verwenden. Es wird sowohl What is a Woman als auch, ja, also, ne, jetzt, ich glaube, den restlichen, das geht noch eine ganze Weile so weiter, brauchen wir uns nicht mehr groß Aber durchlesen. da schön fand ich da oben, dass so, dass sie sagen, ja, dass der Caron überhaupt den Petersen da sprechen lässt, das sagt eigentlich bereits alles über den Film. Ne, das Genau. ist Matt Oder Walsh. sagt bei, oder Matt Walsh, ne, Ja. oder Jordan Peterson bei sich sprechen lässt, sagt eigentlich schon genug aus. Sagt alles, Punkt. ja. Sagt Mic alles. drop, Jordan ja. Peterson. Genau. Und dann Deborah So, die mögen sie auch nicht. Marie-Louise Vollbrecht, die mögen sie auch nicht. Das Who is Who der genderkritischen, da hat sie auch hier, bla bla bla, Marie-Louise Vollbrecht, die das gecancelt worden sein zu einer lukrativen Karriere gemacht hat. Sie hat diese Woche das Ding gelesen, hat getwittert, welche lukrative Karriere. Ja, sie hat Geld bekommen von Leuten, um sich zu verteidigen vor Gericht. Aber ja. Ob das eine lukrative Karriere ist, das muss dann auch jeder selbst für sich entscheiden. Aber Bell Tower behauptet das hier einfach mal so. Sie selber sieht es Ja. offensichtlich nicht so. Ich stelle doch nur Fragen. Diese vermeintlich unschuldige Behauptung zahlreicher Alt-Right-Akteurinnen. Ey, Leute, ihr reizt auch nicht mehr, ne? Ihr könnt doch nicht einfach irgendwen fragen, die sagen euch dann vielleicht, dass sie irgendwie mit Baseballschlägern auf die CIS losgehen wollen oder so. Fragt bitte nur uns, wir sind die Interessenverbände. Wir haben hier das Recht, die Meinung von diesen Leuten zu vertreten. Ja. Ach ja, die Zivilgesellschaft. Ja, da meinen Sie hier, dass die Leute mit rhetorischen Tricks bloßstellen und dies dann online veröffentlichen zur Unterhaltung ihrer Fans. Ja, also sorry, es ist halt nicht schlüssig, was ihr so von euch gebt. Und diese ganzen Videos, die ich da sehe, das ist immer so ein Ding von wegen, ja, dann komm doch mal her und dann rede doch mal mit mir und sag mir doch mal dies, das und jenes. Und dann maulen die Leute irgendwie ewig lange rum, dass sie doch mit Faschisten und weiß ich nicht was irgendwie nichts erzählen. Und ja, das ist so eine Scheiße, die Leute bei so Leuten wie Welttower News lernen und vielleicht mal sich verinnerlichen sollten, dass es so nicht funktioniert, so überzeugt man niemanden. Und wenn man das schafft, halt so jemanden wie den Crowder, der jetzt echt nicht die hellste Leuchte auf der Kerze ist, da irgendwie als schlau und die Leute irgendwie argumentativ platt zu machen, darzustellen, dann würde ich mir echt mal Gedanken über meine. Über meine, ja, über das, was ich überhaupt weiß und mitbringe, da, wenn ich versuche, die Leute zu belehren machen. Weil das scheint nicht viel zu sein. Aber so ist das halt, wenn man von Amadeo Antonius und diesen ganzen Leuten die ganze Zeit immer nur hört, es gibt Machtstrukturen und eure Aufgabe ist es, die Machtstrukturen zu beseitigen. Also geht los und krakeelt. Ja. Ja, widerwärtig. Das ist absolut das Letzte, was ihr schon wieder produziert habt, Leute. Brandstifter. Und wie üblich, es ist Tja, ein ja, ich sag Skandal, nur, dass gut, ich meine, überhaupt irgendwer Spellpower. diese Leute für irgendwas ernst nimmt und denen hier irgendwelche Art von Einfluss auf irgendwas gibt. Es ist einfach nur ein Skandal. Ah, gute Nachricht für alle Samenspender. Naja, das war an sich schon vorher klar. Hier haben wir einen interessanten Fall, wo ich eigentlich nur mit den Augen rollen konnte, dass das überhaupt in der zweiten Instanz überhaupt durchgekommen ist. Worum geht's? Es geht um eine Dame, die eine Samenspende empfangen hat. Also ich gehe mal davon aus, dass es eine Dame ist. Ja, eine alleinerziehende Mutter hat 4 Kind, das mithilfe einer offiziellen Samenspende nach dem Samenspenderregistergesetz gezeugt wurde, keinen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Ja, also es ist geklärt worden, dass, also in diesem Gesetz wurde geklärt, dass Kinder wissen dürfen, wer der Samenspendervater ist. So, daraus wurde aber kein Vaterschaftsrecht abgeleitet und auch kein dementsprechender Unterhaltspflicht gegenüber das Kind ableitbar gemacht per Gesetz. So, und die Dame hat sich jetzt gedacht, okay, allerdings gibt es da doch noch was, und zwar kann ich doch vielleicht den Unterhaltsvorschuss vom Staat bekommen und mir den einklagen. So, und ja, in der ersten Instanz wurde das Ganze schon abgelehnt aus offensichtlichen Gründen, und jetzt wurde das Ganze nochmal abgelehnt aus offensichtlichen Gründen. Und die offensichtlichen Gründe sind halt, ja, wie folgt, dass ein Rückgriff der Unterhaltsvorschussstelle auf den anderen Elternteil sei von vornherein aussichtslos, denn der offizielle Samenspender kann nicht als rechtlicher Vater festgestellt werden. Also die Dame wollte im Endeffekt, wusste, sie kann vom Samenspender kein Geld bekommen, aber hat gedacht, ich versuche einfach mal das vom Staat zu bekommen. Hat nicht geklappt. Ja. Ja, ein großer Erfolg. Oh Mann, ey. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht sehr viel über die persönliche Situation von der Dame. Man hat ja als alleinerziehende Mutter auch Anspruch auf andere Sachen, aber diesen Unterhaltsvorschuss vom Staat einzuklagen, schon ein bisschen dreist, muss ich wirklich sagen. Ja, genau, weil das ist ja im Endeffekt, das sagt das Wort Vorschuss ja schon. Der Vorschuss ist dafür da, irgendwann mal bezahlt zu werden. Ja, da ist das Gesetz halt, was das angeht, nicht eindeutig genug geregelt gewesen, und da hat sie sich gedacht, ich probiere es einfach mal. Oder der Anwalt von ihr hat es gedacht, wie gesagt, wie die persönlichen Verhältnisse der Dame sind, weiß ich nicht. Aber für mich sieht das einfach aus wie, ach, ich probiere es einfach mal. Und habe anscheinend auch noch genug Geld oder ideologische Unterstützer, die das finanzieren, dass ich das nochmal in die zweite Instanz weiterklagen kann. Ne? Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wird das noch weiter eskaliert auf die nächste Instanz? Wer weiß, vielleicht kommt da der Hammer. Ne, da kommt der Hammer, zack. Für alle alleinerziehenden Mütter, die durch Samenspender Kinder gezeugt bekommen haben, ist der Staat jetzt auf einmal unterhaltspflichtig für die Kinder. Wer weiß? Spendet euren Worüber Samen singt man vor nicht. Gericht nicht, ja? Einfach nicht den Samen spenden, dann passiert einem sowas nicht. Ja. Ja, und Freitag vor einer Woche haben wir uns ja diesen unterirdischen Y-Kollektiv-Film, das heißt, die Protagonisten da drin waren nicht unterirdisch, aber die Aufmachung und die Journalistin, die es verarbeitet hat, war relativ unterirdisch angeschaut. Und da war ja auch, also zumindest von meiner Seite, aber ich denke mal, dass viele, die es mitverfolgt haben, sich das sicherlich auch gedacht haben werden. Ich hatte die Frage aufgeworfen, ob die Protagonisten dieses Films, die da interviewt wurden, ob die dann vorher gewusst hätten oder ob die auf die zugegangen wäre, so nach dem Motto, ja, ich mache hier einen Film über Antifeminismus und du bist ja eine Antifeministin und ich mache jetzt hier einen Film darüber, wie demokratiegefährdend und furchtbar das alles ist, willst du da nicht mitmachen? Das war ja klar, dass es nicht so ist. Und jetzt hat hier die eine Dame, der Equalist, die da vorgekommen ist in dem Film, das ist ihr YouTube-Kanal, die hat jetzt hier gestern ein Video hochgeladen. Ich erzähle euch ein paar Dinge zu dem Antifeminismus-Reportage von Y-Kollektiv, zu der Antifeminismus-Reportage von Y-Kollektiv natürlich. Und hat hier auch den Kommentar, mit dem sich die Redakteurin hervorgestellt hat, hier einen Screenshot gezeichnet. Der liest sich wie folgt: Hey, Maxaline, das ist der Name von der bürgerliche Name von der Equalist. Ich bin Journalistin und finde deine Inhalte sehr spannend, Ausrufezeichen. Ich arbeite gerade an einem Projekt, das den heutigen Feminismus mehr perspektivisch darstellt. Ich würde mich freuen. Boah, boah, Ekelhaft, ne? was für eine dreckige Lüge. Aber das war, genauso hätte ich es mir vorgestellt. Ja, Genauso habe ich es hast du mir ja schon gesagt, vorgestellt. auch in dem Stream. Aber es Ja. ist auch wirklich absolut genauso wie unehrlich, wie dreckig, wie armselig. Und sowas nennt sich Journalistin. Ich spuck aus. Bah. Ich würde mich freuen, wenn du mir hier antworten würdest und wir in Kontakt treten können. Liebe Grüße, Eva. Ja. Und dann Stirnrunzeln die ganze Zeit, ne? Erinnert euch noch? Also die es gesehen haben, die war die ganze Zeit im Stirnrunzeln. Außer als sie mit der von der Amadeo-Antonio-Stiftung da zusammen war, da hat sie gegrinst über das ganze Gesicht, wo es da um Dinge außerhalb der Strafbarkeit geht und ob man die nicht auch irgendwie belangen könnte. Na, das war alles normal und richtig, aber die Aussagen von den Leuten, das war Stirnrunzeln und oh, ich komme nicht klar. Ja, und natürlich, also sie hat das hier ziemlich gut aufgearbeitet, hat auch nochmal die anderen Protagonisten da befragt und hier Kontext hinzugefügt zu so Aussagen, die da waren. Also zum Beispiel von der Dame hier, das war ja die da in dem Beitrag nur mit so einem Zitat, ja, wenn die Männer irgendwas machen, was euch nicht gefällt, dann macht einfach gar nichts. Ne? So, und das wurde ja natürlich so gezeigt, so nach dem Motto, unterwirf dich und ne, so, und aber das, was sie wirklich halt in diesem Video sagt, ist quasi, mach nix, mach dir keinen Kopf darum, geh einfach weg, so nach dem Motto. Ne? Also mach, ne, also vergiss den Typen so, ne, also es ging überhaupt nicht darum, es ging halt nur darum, dass man da keine, nicht probiert, irgendwie die Leute zu verändern oder irgendwie so, ne? Sondern dass man oder den irgendwie ewig hinterherstellt, hinterher weint und so. Sondern es ist ein vollkommen normaler Ratschlag, den man übrigens Männern auch geben kann, ne? Weil die sind ja teilweise auch ja, hängen irgendwelchen Frauen ewig hinterher oder so, obwohl das eigentlich nicht gut ist. Und also auch da wieder, ne? Vollkommen vernünftige Aussage. Vollkommen richtige Aussage, aber wurde natürlich so hingedreht, so nach dem Motto, ja, hier, die, was die hier behaupten, hier, das ist ja antifeministisch. Also totale Frechheit. Und auch mit der religiösen Dame vom Anfang, die wurde ja so hingestellt, als würde sie irgendwie dass man keine kurzen Hosen tragen dürfe oder so. Und die meldet sich ja nochmal und sagt, nee, das ist vollkommener Quatsch. Ich habe das überhaupt gar nicht gesagt, dass man keine kurzen Hosen anziehen soll. Ich trage selber kurze Hosen und so. Also auch diesen Ausschnitt da irgendwie, wo sie da so ein Bild von ihr irgendwie hochzeigt, haben sie irgendwie probiert, so die so als Prüde irgendwie darzustellen. Ne? So als hätte man. Und das passt ja auch in dieses Narrativ halt rein. Da ging es ja darum, dass die Frau halt an ihren Platz soll, ne? Und das wollten sie halt so hinframen, so nach dem Motto, die will irgendwie, dass sie sich züchtig geben oder so, ne? Aber das ist überhaupt gar nicht die Ansicht von der gewesen. Ne? Also total freches Zeug. Und dann auch mit dem Ausschnitt, wo hier die Maxaline drin vorkommt, da hieß es ja irgendwie so, ja, wie sie sich den Feminismus dann aber vorstellt. Das kann sie nicht erklären. Ne? Das war so diese Off-Stimme. Und dann hat sie das eh aber aufgenommen, das Interview. Und da muss ich sagen, also wirklich Hut ab, weil ich kann mich noch daran erinnern, an unser erste Begegnung mit einem Redakteur vom Südwestfunk. Und das hätten wir mal lieber aufnehmen sollen. Ne? Und weil, ja, und was sich hieraus eben ergibt, ist, dass sie das natürlich lang und breit erzählt hat. Und auch eine andere Vermutung von mir, ich habe ja auch gesagt, die werden ja wahrscheinlich nicht mal eben 2 Minuten in den Wald gegangen sein, sondern die werden da wahrscheinlich 2 Stunden rumgelaufen sein. Und natürlich, sie sagt es auch hier, die haben sich 2 Stunden unterhalten. Und das ist natürlich nur das gewesen, dann hinterher, was dabei übrig geblieben ist. Und dann macht sie den Leuten halt noch den Vorwurf, dass sie ja selber hier auch in dem Ausschnitt, sieht man es ja auch wieder, darauf hingewiesen hat, auf den ganzen Hass, den sie abbekommt, größtenteils von Frauen. Und jetzt haben sie sich also in dieser Doku irgendwie so ein bisschen hingedreht, ne? Und ja, da muss sie jetzt auch wieder mit fertig werden, ne? Dass die Leute dann jetzt irgendwie diese Doku gucken und irgendwas mit Rechtsextremismus da irgendwie drin sehen und so. Und da jetzt, weiß der Himmel, ne, was da jetzt auf sie einbrechen kann, da, ne? Also auch da wieder. Es ist genau dieselbe Scheiße, was sie immer, ne, jede Kacke wird immer hingeframed, so nach dem Motto, ja, die Kuhnke oder irgendwer, die waren schon ein bisschen frech vielleicht irgendwie, aber der ganze Hass, den die jetzt kriegen, ne, oder egal, was die gesagt haben oder so, ob das richtig oder falsch war, wir reden nur noch davon, was mit Hass ist. Na, hier GEMA-Gate, wir reden überhaupt nichts mehr, wir reden nur noch über Hass und Hassgruppe und Hass, Hass, Hass, Hass, Hass, überall Hass und der ganze Hass, den Leute abkriegen. Ne? Aber dann hier so eine Scheiße, das können sie wieder machen. Ne? Also die halt falsch darstellen und wenn sie sich schon hinzeigt und sagt, hier, ich krieg Hass, das ist wieder egal. Ne? Da können wir trotzdem dann das so einweben. Und auch diese Bemerkung, die sie ja dann irgendwie macht, so nach dem Motto, ja, die kommt ja irgendwie aus so einer Blase, wo viel Hass ist. Also das auch wieder so hindrehen, als ob der Hass von den anderen Antifeministen, denen sie angeblich dazu gehört, irgendwie kommt, ne? Ja, auch absolute Frechheit, ne? Aber ja, es Journalismus, Qualitätsjournalismus von unserem öffentlichen Rundfunk. Und das Ergebnis stand schon vorher fest, war halt auch der Eindruck hier von der Äquivalist und war ja auch unser Eindruck. Ist ja sowieso der Eindruck, den man gewinnt, wenn man sich diese Dokumentation anguckt. Man redet da halt von recherchieren und so, man würde recherchieren, aber im Endeffekt weiß man ja schon, was man erzählen will und in welche Richtung das gehen will. Und man ist ja dann sogar dazu bereit, halt eben ganz offen darüber halt zu lügen, ne? Wie man ja bei dem Kommentar hier sieht. Ne? Also, ich finde deine Inhalte sehr spannend. Ich arbeite an einem Projekt, das den heutigen Feminismus mehr perspektivisch darstellt. Ne? Ja, ich will ja hier nur mal ein bisschen die andere Seite mir angucken und so. Ne? Ja. Tja, also wenn man mit Journalisten spricht, lohnt sich es immer, ein eigenes Band mitlaufen zu lassen, nicht wahr? Genau, und bei der Veranstaltung hier weiß ich nicht, ob sie ein Band mitlaufen lassen, aber es gibt wieder eine von diesen Veranstaltungen mehr. Das ist das erste Mal, dass das sogenannte Be Future Festival stattfindet. Steht das für Berlin Future? Dann wäre es ja Nee, es vielleicht. steht für Bonn von Ah, allen okay. Orten. Warte mal mit dem Durchscrollen, bis wir, ich finde, wir sollten uns so mal diese Themen, die jetzt hier auf der Seite sind, unter den, diese, einfach diese Themen mal anschauen und die sprechen. Nee, du kannst runterscrollen. Einfach dann den nach und nach mal, wir lesen mal vor, was Aber es da das so reicht für doch Titel schon. und Zusammenfassungen gibt. Thema alle, Klimawandel allgemein. Das gefällt mir Tja, das ist schon. das. Also es gibt die Möglichkeit zwischen alle Themen, Thema Klimawandel und allgemein. Aber wir gehen mal, wir fangen mal mit Allgemein der Ver Kulturmarxismus. Also, das ist eine Kybra. Ich sehe Kybra-Gemischerei, genau. Kybra. Alarm für Kybra 11. Es ist soweit. Und Markus Beckedahl, auch jemand, den wir überhaupt nicht von der Republika kennen. Verrückt. Und die Gründerin der Bonn-Stiftung GmbH, Fräulein Heinrichs oder gemeinnützige GmbH, ich muss nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, und ich habe mir natürlich mal die Finanzierungsseiten angeguckt. Hier steht, das Bonn-Institut ist vom Finanzamt Bonn als gemeinnützig anerkannt worden. Eine Anschubfinanzierung stellt die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Wunderschön. Upsi! Da wird hier wieder ein Festival gemacht mit Staatsknete und es werden die üblichen, also ich finde, dieses, was wir uns jetzt ansehen, ist eine Armutserklärung für den deutschen Journalismus, selbst in dem Zustand, in dem er jetzt schon ist. Weil hier soll ja besprochen werden, wie soll der in Zukunft werden. Ja, und dann fangen wir halt mit Kybra an und da bin ich eigentlich schon wieder auf dem Weg zur Tür raus. Ja. Brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Igniting Hope, also Hoffnung entzünden, Vielfalt feiern, noch mehr als vorher und so. Ja, genau. Also wir wissen genau schon, wohin die Reise geht. Dann haben wir hier, what are the world's newsrooms doing with AI this year? Okay, na gut. Trauma-informed interviewing. What to consider when interviewing children, migrants and other people who have been affected by trauma. Okay, aber Migrants, die müssen eine extra Kategorie haben, die muss man speziell, also nicht einfach, sagt man, traumatisierte Leute, sondern ganz wichtig. Children hätte ich verstanden, dass man Kinder da rausnimmt, aber Migrants finde ich schon wieder so, es sind alles Menschen, wisst ihr? Und wenn sie ein Trauma haben, dann solltet ihr die alle gleich gut behandeln und nicht schon wieder in Schubladen stecken, weil es hilft nicht. Es hilft überhaupt nicht. Tools für werteorientiertes Storytelling. Werteorientiertes Storytelling ist die natürliche, in Anführungszeichen, Verbündete des lösungsorientierten Journalismus. Hört sich das nicht wunderbar an? Mir kommen da gleich komische Begriffe in den Kopf, wie Gleichschaltung. Aber gut, vielleicht Ja, bin ich mir auch nur kommen da zu andere Begriffe in skeptisch. den Kopf, wie Neues Deutschland. Schauspielerei und Dramaturgie. Was ist denn der Herr Ron Kellermann? Filmdramaturge. Ja. Fakten, Fakten, Fakten, ne? Und auch da kann ich nochmal Inklusionsklassenkampf mit Topoka Ogette empfehlen, weil da wird die Theatralik auf die Spitze getrieben. Why Objectivity is not the future of journalism. Yay! Objektiver Journalismus ist ein überkommenes Konstrukt des Patriarchats, irgendwie so, ne? Oder was können wir hier lernen? Entdecke, wie man Storytelling transformieren kann und praktische Einsichten in das Umschiffen von Vorurteilen und das Einhalten einer Balance zwischen Meinung und Werten. Meinung und Werte, da ist gar nicht mehr die Rede davon, dich zu informieren. When striving for fair, also wenn man versucht, Fairness herzustellen. Empowering local voices. Activate a remote investigative team across Europe. This is why objectivity is not the future of journalism. Then journalism is not the future of journalism, if objectivity isn't your future. Würde ich jetzt mal so sagen. Focusing on human experiences and solutions for more constructive and inclusive conflict reporting. Tränendrüse, Tränendrüse, maximale Tränendrüse. Und wenn du natürlich auch fragst mit den Kindern, ja, sind sie Anarchisten, Libertäre, Sozialisten? Was denken sie über die Klimakrise? Werden Kinder freundlicher oder grausamer? Werden sie der Welt, wie sie jetzt ist, überhaupt irgendwas entgegenstellen können? Wie Journalisten etwas zur Lösung der Krise des 21. Jahrhunderts beitragen können. Da gibt es doch dieses Zitat von Dieter Nuhr. Einfach mal die Fresse halten. Oder halt zumindest den Teil rauslassen, der nur in eurem Artikel drin steht, weil ihr eine Bubble bedienen wollt, weil ihr die Buzzwords sagen wollt, weil ihr Was wollt, dass zum auf der Teufel? nächsten. Eco-Social Design, ja. Ja, ich, das fand ich auch gut, das Eco-Social Wort Design Eco-Social ansetzen, ne? Design. Ich glaube, Kulturmarxismus. Oder? Dann dealing with potentially disturbing digital content, avoiding trauma, guarding mental health. Okay, ist ein interessanter Bereich, würde ich aber sagen, ihr kommt dann gleich wieder mit Triggerwarnungen und Verboten für irgendwelche Bilder um die Ecke oder Worte oder sonst Genau, irgendwas. Bilder und Worte. Diese Worte können wir nicht benutzen, ne? Zum Beispiel ne, Klimaleugner statt Klimaskeptiker oder so. Ja, weil der Verlag sich ändern muss, Gedanken zur Kurskorrektur der Medienwelt. Natürlich müssen die Medien einigender sein, aber faktisch fördern sie das Auseinanderdriften. Moment, Moment. Den Satz müsste ich noch mal lesen. Eine Sekunde. Klingt Klassische fast wie ein Medien können der Bekenntnis. wichtigste Faktor zur Einung unserer Gesellschaft sein. Einung, ja. Einung? Geeint, ja, nee, Einung. Einigung, ja. Ein interessantes Wort. Dafür aber braucht es frisches Denken und eine neue Generation Medienmacherinnen. Neugeneration. Die erfinden wieder Wörter. Ich will. Wie können Medienbedürfnisse erfüllen? Das ist wahrscheinlich der meistbesuchte Vortrag, weil das wollen die ja alle rausfinden, die da in dieser Bubble sind. Ich will. Wenn das Angebot, die Sendung zur Stimmung und den momentanen Bedürfnissen passt, und wie können jetzt JournalistInnen sich diese Bedürfnisse zu eigen machen und beherzigen, wenn sie schreiben, moderieren, Filme, Beiträge oder Formate machen? Und Bedürfnisse ins Zentrum stellen, wenn sie doch einen Auftrag haben. Das Bedürfnismodell könnte eine Antwort sein. Konstruktiver Journalismus in der Einwanderungsgesellschaft. Hallo, der Migrationspakt winkt vom Rücksitz. Da haben wir ja gelernt, Journalismus zur Einwanderung soll positiv sein. Der Staat soll darauf hinwirken, dass eben nicht berichtet wird. Ich möchte nicht über den Fall aus Frankreich reden, der jetzt gerade auf Twitter diskutiert wird, weil das Lesen der Tatbeschreibung hat mich schon fertig genug gemacht. Ja, ich habe gerade mal den Namen Heike Zahn eingegeben, weil ich dachte... Migratöchter. Ja. Migratöchter. Ja, hatten wir doch auch mal. Okay. Dieses Projekt da. Okay, was ich jetzt hier gefunden habe, ist SWR Diversity. WKW, wie können wir? Diese Frage treibt Heike Zahn an. Konkret, wie lassen sich mit einer verbindlichen Kommunikation und gut strukturierten Prozessen redaktionelle Netzwerke aufbauen, aus denen moderne journalistische Produkte hervorgehen, von Beiträgen über Themenschwerpunkten hin zu Tagungen, Formatentwicklungen und Konzeptzirkeln? Okay. Ah ja, Migratöchter, ja. Instagram-Kanal Migratöchter vom SWR. Genau. Verantwortliche Redakteurin für den Instagram-Kanal Migratöchter vom SWR. Super. Bestimmt ohne Kopftücher, oder? Ne, die machen so Kacheln. Ich habe das auch mal in den Chat gepostet. Kannst du ja gleich mal angucken. Indigene Völker sind keine untergehenden altmodischen Kulturen der Vergangenheit. Das sind real existierende Menschen mit einer eigenen Lebensweise und Sprache. Ja, die Deutschen zum Beispiel. Aus Mexiko. Ja. Die Deutschen aus Deutschland. Unbubble, wie ZDF Medienkultur mit Menschen für Menschen gesellschaftsrelevante Angebote schafft. Ach, du bist noch hier bei der letzten, okay. Ja, ja, ne? Unsere Rundfunkgebühr wieder bei der Arbeit. Andere Länder, andere Gesten. Oh mein Gott. Abendbrot, da gibt es sicher wieder kaltes Brot, nur belegt mit Wurst oder so. Scheiße. Ja, wahrscheinlich. Bitte geh nicht in das Rabbit Hole, Chris, du kommst da nie wieder raus. Nicht da. Ist da etwa öffentlich-rechtlicher Content nicht frei verfügbar? Ey. Oh, guck mal da, gesunde Erde, gesunde Menschen mit Dr. Eckhardt von Hirschhausen. Also ich bin froh, dass der da auch mal eine Möglichkeit findet, Geld zu verdienen. Der kriegt ja nicht so viel von der Politik. Ja, ich muss ja sagen, das Unbubble-Ding, das ist ja das mit 13 Fragen. Ne? Also ist ja nicht total scheiße. Ja, okay. Okay, wir haben zwei Sachen, die nicht total scheiße sind, gefunden. Climate Reporting for Engaged Audiences, bla bla. Wie können Journalisten, die das Publikum bei Laune halten, mit den Details und den komplexen, abstrakten Dingen des Teilen des Klima, der Klimakrise? Bridge the gap between complex climate science and public understanding. Ja, ja. Die verstehen aber nicht, die Doofen. Build trust with underrepresented communities. Ja, auch wieder wichtig, marginalisierte Gruppen. Neue Perspektiven, neue Lösungen. So geht Journalismus mit Klimaverantwortung. Wie wir ins Wimmelbild-Business eingestiegen sind, um die Zukunft zu verstehen. Okay. Loyalty Economy, warum der Journalismus nicht auf Aufmerksamkeit, sondern auf Vertrauen setzen sollte. Ja, wie denn, wenn ihr uns ständig belügt, wenn ihr versucht, Sachen zu framen, wenn ihr versucht, Sachen zusammen mit Sicherheitsbehörden geheim zu halten. Ah, jetzt kommt hier mein Liebling. So klingt lösungsorientierter Journalismus nicht nach PR. Es ist keine PR, aber es klingt so. Als JournalistInnen sind wir gewohnt, Finger in Wunden zu legen, zu kritisieren. Wenn wir über Lösungen schreiben, klingen Artikel oft ein wenig nach PR. In dieser Klinik wollen wir anhand konkreter Textbeispiele überlegen, wie Lösungen kritisch konstruktiv präsentiert werden können, sodass es nicht nach PR klingt. Das ist eine Bankrotterklärung, was ihr da macht. Eine fucking Bankrotterklärung. Ihr macht auf einem Journalismus, auf einer Journalismustagung bringt ihr den Leuten bei, wie man die Menschen anlügt. Wie geht denn das? Wie kann das sein? Und das mit Staatsknete, ich dreh durch. Das Beispiel hier finde ich klasse. Wie geht man in der Praxis damit um, wenn man etwa ein Unternehmen beschreibt, das eine Lösung für Müllvermeidung im Krankenhaus entwickelt? Wie können wir für die Leserinnen klar machen, das ist hier Journalismus? Ja, also es geht wirklich darum, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, halt bezahlt, hier, also Werbung, Journalisten bezahlen, damit die Artikel schreiben, die eigentlich Werbung sind. Native Advertising. Native Advertising, genau, Native Advertising, darum geht's. Und wie kriegt man die hin, dass die Leute nicht merken, dass es Werbung ist? Aber dass sie das hier wirklich so offen sagen, das ist schon lustig. Wie geht man in der Praxis damit um, wenn aber man ein Unternehmen beschreibt? Das ist gut für das Klima. Wie können wir Lesern klar machen, dass es das Journalismus ist? Aha. Dann geht es um Förderrichtlinien in Europa. Wo kriegt man noch mehr Geld vom Staat her? Perspektive erweitern durch Daten und Visualisierung. Da habe ich fast erwartet, Luca Hammer zu lesen, ist er aber nicht. Komm, wir reparieren die öffentliche Debatte mit Journalismus. Mm. Der öffentliche Diskurs ist voll von Belehrungen, Beleidigungen, Positionen aus Beton. Dabei wünschen sich immer mehr Menschen konstruktive und empathische Debatten. Wie öffnet man als Journalist innen ganz konkret Räume, in denen echter Austausch stattfinden kann? Darum geht es in diesem Workshop. Ja, mein erster Ratschlag wäre, auf den Genderstern zu verzichten. Oh, wie geil. Das wäre schon mal was gegen die Position aus Beton und die Belehrung. Und also, das ist auch klasse. Man kriegt übrigens immer noch ein bisschen mehr Informationen, wenn man mal reinklickt. Aber das Ding scheint eine Verkaufsveranstaltung für ein Kartenspiel zu sein. Dann erkunden wir mit dem Kartenset Journalism Spaces Chancen und Risiken, Skills und Ressourcen sowie Beispielsfragen für ein. Hier kann man sich die Karten. Holding Space, den Raum halten. Dieser Begriff aus dem Coaching und der Beratung war der Ausgangspunkt für das Kartenset. Aber das Kartenset kann man sich runterladen. Steht da. Okay, gut. Ganz unten. Für den Workshop müsst ihr nichts mitbringen. Na gut, dann. Aber hey, lustig. So, Journalismus im Dialog, wie schaffe ich den Perspektivwechsel? Und dann kommt der Grund, weswegen ich eigentlich fast... Ja, Moment, lass doch noch mal kurz gucken, wie wir jetzt die Debatte hier reparieren. Mhm. Wollen wir noch mal eine Runde... muss man sich erst registrieren, bevor man die Debatte... Jobbezeichnung, Unternehmensname, Aber könnten wir uns ja auf jeden Fall mal runterladen, vielleicht mal... Wir verwenden Ihre persönlichen Daten ausschließlich zur Abwicklung und Formation für unsere Projekte. Okay. Mhm. Media Lab Bayern ist von der Bayerischen Staatskanzlei und Black Lives Matter ist auch schon wieder an die Bayerische Landesmedienanstalt, also BLM. Mhm. Ja, also auch wieder was, wofür wir bezahlt haben. Okay, das muss man nicht mehr kaufen, das wurde schon bezahlt. Wunderbar. Ja, genau. Journalismus im Dialog, wie schaffe ich den Perspektivwechsel? Und dann kommt die Veranstaltung, für die ich ja fast dahin fahren würde, um mir meine Gamergate-Kutte signieren zu lassen. I asked for feedback, what's next? Mit Lynn Walsh von der Society of Professional Journalists. Ja, stimmt. Das ist natürlich nicht schlecht. Soll man vielleicht den Leuten nochmal erklären. Ja, die Dame war eine der Protagonistinnen damals auf dem SPGA Airplay. Das war eine Tagung, die jemand von der Society of Professional Journalists ins Leben gerufen hat, wo es um Gamergate gehen sollte, wo man damals gesagt hat, okay, wir machen jetzt diesen Space, wo sich beide Seiten in einer zivilisierten Art und Weise miteinander unterhalten und ihre Standpunkte austauschen, damit man sich überhaupt ein Bild machen kann. Weil der, wie hieß er noch, Koretzki? Ja, genau, Koretzki. Der das organisiert hat, hat gesagt, er sieht auf jeden Fall, dass halt hier was schief läuft. Also hat nicht die Ansichten von Gamergate vertreten, aber er hat gesehen, dass der Journalismus hier nicht ehrlich berichtet und Dinge anders darstellt, als sie sind, und hat halt diese Sache angestoßen. Und natürlich hat sich niemand von den Gegnern von Gamergate bereit erklärt, dahin zu kommen, um die Standpunkte in der echten Diskussion zu verteidigen. Und deswegen hatte man dann zu unter anderem die Lynn Walsh und andere Journalisten auf die andere Seite gesetzt, die sozusagen die sich auch die Vorwürfe von Gamergate gegen den Journalismus angehört haben und dann auch darüber über einzelne Fälle geurteilt haben, sozusagen aus ihrer Sicht, und gesagt haben, okay, hier liegt eine Verletzung der ethischen Richtlinien für Journalismus vor oder halt eben nicht. Deswegen ist die sowas wie eine kleine Gamergate-Berühmtheit sozusagen, genau, weil sie ein paar sehr schöne Sachen gesagt hat. Man muss auch sagen, dass Ebel damals dahin geflogen ist, sogar nach Amerika, um sich das live vor Ort anzuschauen. In Florida. Genau, aber damals kannten wir uns ja noch nicht. Geendet hat die Veranstaltung übrigens mit einer Bombendrohung, die irgendjemand, der Gamergate offensichtlich nicht mochte, dort platziert hat. Und dann, was ziemlich cool war, dass die Leute dann einfach draußen auf der Straße standen. Irgendwer hatte dann weiter live gestreamt. Und ja, war irgendwie ein Happening, das ganze Ding. Das war mein Punkt, wo ich angefangen habe. Das waren die ersten Artikel auf meinem Gamergate-Blog, waren über diese Veranstaltung. Und dann bin ich eine Woche später von irgendwem eingeladen worden, doch mal an so einem Podcast teilzunehmen zu Gamergate. Und jetzt sitze ich hier seit fast 8 Jahren oder so. Genau. Of origin story. Genau. Better listening, Shortcut to a more listening mindset in the newsroom. Ja, das kann ja nicht schlecht sein. Klimajournalismus, der Grenzen überwindet. Nachrichtenmüde und jetzt. Wie schaffen es Redaktionen, die Wahrnehmung von Journalismus zu verbessern? Ein Werkstattbericht von web.de GMX News. Wir sehen, hier wird auch ordentlich, glaube ich, an Zeug vom also verkauft, um Geld reinzuholen für die Veranstaltung. How to diversify your newsroom ist auch ganz wichtig. Wie stelle ich Leute ein, die nicht aus Deutschland kommen? Strengthening how journalism converses with the world. What do restorative justice, community psychology and the amygdala have in common? They each can help journalists to get healthier outcomes from their reporting. Hört sich für mich auch schon wieder nach Tinnef an. Wie wir an einem Strang gezogen haben, um die ARD zu verändern, heißt hier was. Wo? Wo genau? Wann? Wann wurde die ARD verändert? Stellen Sie sich vor, es ist ARD und keiner klickt hin. Deswegen haben die sich da zusammengefunden und haben ein Playbook-Formatentwicklung gebaut. Ein Tool für alle Journalistinnen, die auch in Zukunft erfolgreiche digitale und nutzerinnenzentrierte Formate entwickeln wollen. From propaganda to truth, engaging undemocratic audiences in the time of war and fake news. In Deutschland. Auf der deutschen Journalistentagung müssen offensichtlich Journalisten darüber unterrichtet werden, wie man undemokratisches Publikum, wie man damit umgeht. Und die Dame macht ein Gespräch mit über 50, ach, okay, es geht auch um andere Länder, okay, Afghanistan, Sudan, Russland, China, Hongkong, Aserbaidschan, Belarus, Burma, Mexiko, Iran und so weiter und so fort. Aber das hört ja nicht auf hier. Ja, aber ihr seht schon, also ich scrolle über die anderen Sachen nochmal kurz drüber. Wir müssen ja nicht alles hier lesen, genau. Also es tauchen auch keine großen, es taucht nochmal die Isabel Shayani auf, Gilda Sahebi taucht hier auf. Aber ansonsten hält sich das mit bekannten Namen dann auch zurück. Ja, wieder mal trifft man sich, um vor aller Leute Augen darüber zu sprechen, wie man Journalismus noch staatsnäher, noch ideologieschwerer, noch, anstatt dass man mal den Herrn Hagerup einlädt, der wird Ihnen das Tischtuch zerreißen. Ja gut, das ist eine eintägige Veranstaltung, deswegen sind die Preise auch nicht so teuer, 79 Euro nur. Ja, und die müssen es halt noch nicht selber zahlen, ne? Ich habe da sogar Urlaub. Es gibt auch ein paar Veranstaltungen, die kann man besuchen ohne Eintritt, allerdings war da nichts wirklich Interessantes dabei. Ich habe gerade mal drüber geguckt. Ja, dann war es das, glaube ich, erstmal hierzu. Aber das Bonn-Institut werden wir im Auge behalten. Das ist auf jeden Fall so. Chris, bist du noch da? Preis, hörst du mich? Ich höre dich. Haben wir Chris verloren? Ach, der kommt bestimmt gleich wieder. Er hat auch aufgehört zu scrollen irgendwann. Ja, tut mir leid, ich war kurz AFK, ja. Ach so, okay. Sorry. Nee, ich habe das eigentlich so weit abgeschlossen. Ich habe nochmal kurz über den Rest referiert und gesagt, dass wir die Bonn-Stiftung oder wie das heißt, auf jeden Fall mal im Auge behalten. Aber das kommt halt alles aus dieser konstruktiver Journalismus-Ecke, denke ich. Also ein paar Sachen waren schon interessant dabei. Vielleicht, ich weiß nicht, wird das irgendwo online übertragen? Vielleicht sogar? Habe ich steht jetzt nichts gelesen. Was kostet eigentlich der Spaß? Nur mit Festival 79 Euro. 79 Euro. Hat der Preis gerade gesagt. Genau, 79 Euro und für freie Journalisten, NGOs und Studenten und so 49. Aber steht nirgendwo was von Livestream oder so. Plus 2,5% Service Fees. Ja, ja. Lynn! Hey! Die hat zum Beispiel gesagt, nee, also bei ihr in der Redaktion käme das nicht vor, dass Leute sich auf Gawker beziehen und das wäre wohl auch ganz gut so. Ja, sie ist die ehemalige Ethikvorsitzende der Society of Professional Journalists. Oh, okay. Da habt ihr es, Leute. Ethics in Journalism. Darum ging's. Also das B-Future Festival hat einen YouTube-Kanal, aber da gibt es noch keine Inhalte. Also vielleicht... Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, kommen wir zu Renotius 2.0. 2.0? Ich dachte schon 20.11. Den haben wir doch praktisch beschworen letzte Woche. Da hast du kurz über ihn gesprochen und ich habe den Namen in den Raum gestellt, weil ich dachte, du sprichst über den und hier ist er. Genau. Wie mit Wolf. Dem Spiegel. Ja, das ist ein sehr, sehr langer Artikel von dem Jens-Peter Paul, Zeitungsredakteur, politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, TV-Produzent. Also wenn ich mein Kind Jens-Peter Paul nenne, dann mache ich mir den Spaß, ihn Jens-Peter Paul Maria zu nennen. Peter Paul ist doch wahrscheinlich dein Nachname, oder? Ach so. Also Bethauer würde jetzt quasi Herr Peter Paul sagen. Aber gut. Ja, es ist ein sehr, sehr langer Artikel und es geht halt um diesen Fabian Wolf, der behauptet hat, er wäre, wie er selber sagt, Jude, born and raised. Ne, wir haben jetzt ja letzte Woche diesen kurzen Ausschnitt ausgesehen, wo er da mit so einer dunkelhäutigen Dame zusammen progressive Talking Points rausgeballert hat. Und er war also Autor bei der Zeit. Und der Herr Paul schlüsselt jetzt also diesen ganzen Prozess da irgendwie auf, der sich da ergeben hat, was quasi daraus besteht, dass dieser Herr Wolf halt Sachen gesagt hat, die in diesem Milieu halt eben genauso wie Relotius halt Anklang gefunden haben und man das deswegen alles nicht in Frage stellen wollte, obwohl es halt schon Anzeichen gab und Anzeigen ist eigentlich auch richtig, weil eine Ex-Freundin von diesem Herrn Wolf hatte sich schon vor etlichen Jahren an diverse Redakteure von der Zeit und anderen Medien gewandt, unter anderem auch Mürrener Funk, die das im Endeffekt als letztes dann angestoßen hatte. Das war dann, hat dann quasi das Fass zum Überlaufen gebracht. Und also quasi gesagt hat, dass sie ein ganz komisches Gefühl bei dem hatte, dass der so ein paar Sachen gesagt hat, die halt keinen Sinn ergeben, also nicht schlüssig sind ineinander, sich widersprechen und ja, und dass also die Storys, die er da so rausgehauen hat, in diesen Publikationen halt nicht stimmen können, aber die Leute haben es halt ignoriert oder es ist nicht weitergegeben worden an die, also die Chefetage redet sich im Endeffekt raus mit, wir wussten das nicht und es hat uns keiner gesagt und so weiter und so fort. Und es gab da wohl auch so ein bisschen Vorbehalte, das zu groß an die Glocke zu hängen, weil wohl schon vor ein paar Jahren, das wird ja auch in dem Artikel nochmal, wusste ich auch noch nicht, gab es wohl schon mal eine Journalistin von Spiegel, was glaube ich, die sich auch als Jüdin ausgegeben hatte, aber irgendwelche Sachen geschrieben hat, die jetzt damit nicht direkt zu tun hatten. Aber die Sachen waren halt auch nicht richtig, nicht wahr. Man hat also auch Märchengeschichten, wo halt diese Geschichte von ihrer eigenen Abstammung halt nur eine weitere Märchengeschichte war. Und die hat sich halt, nachdem das alles aufgeflogen ist, halt umgebracht. Und das hatten die Leute wohl noch so im Hinterkopf. Und man wollte jetzt halt auch nicht den Herrn Wolf da irgendwie antreiben, wenn sein Lügenkartenhaus da zusammenfällt. Und das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, aber ja, die haben ihn halt immer noch weiter schreiben lassen und er hat halt, also das letzte Ding, wo sie dann halt gesagt haben, jetzt reicht's uns, war halt sowas mit BDS-Movement, ne, also Boycott, Divest, Sanctions und dass das doch ganz gut wäre und so. Und das hat er dann halt geschrieben aus einer Perspektive von, ich bin hier der Jude, der irgendwie euch sagt, dass das mit Israel alles blöd ist. Und dass das die Leute dann natürlich nicht mochten und nicht ertragen wollten, die da schon Bescheid wussten, dass der sich das nur ausgedacht hat, seine Herkunft, das kann man sicherlich verstehen. Und das war dann im Endeffekt, und da hat man ihm halt nochmal erlaubt, dann irgendwie dazu Stellung zu nehmen, wo er dann lange Artikel geschrieben hat, wo er das alles auf seine Mutter abgewälzt hat, die ihm angeblich das nur gesagt hat und er sich darauf verlassen hätte, dass sie also jüdische Abstammung wäre, was aber auch wiederum überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil er ja an anderer Stelle schon behauptet hat, dass er halt auch so aufgewachsen ist, also diese ganzen Rituale und alles durchgemacht hat, was halt objektiv halt nicht gewesen ist und sich widerspricht mit dem, was er jetzt behauptet über seine Mutter, die ihm das irgendwie erst später gesteckt haben sollte, als er irgendwie 18 war oder so. Also ja, das ist also auch Quatsch. Aber die hat er sich dann quasi als Schuldige rausgesucht. Die Mutter ist schuld, weil die lebt auch schon nicht mehr, kann sich also nicht mehr verteidigen und ist dann nur noch mal ein weiterer trauriger Punkt in dieser ganzen Saga. Ja. Aber klar, der Artikel hat eben, neben dem er das erzählt, ist halt auch der Tenor dieses Ding von, solange wie man halt das macht, was die Leute brauchen, und Böhmermann und so sind ja auch noch Beispiele, haben die Leute halt Narrenfreiheit, ne? Also wie da auch schon steht in der Unterüberschrift, wer sagt und schreibt, was in deutschen Redaktionen gern gehört und gelesen wird, genießt ein Maß an Narren- und Verhetzungsfreiheit, das alle handwerklichen Grundsätze des Journalismus verhöhnt. Das zeigt wieder einmal der Fall des Zeitautors Fabian Wolf, ja. Und dann berichtet er hier noch von so einer Art Krieg, den es wohl gibt zwischen der Printredaktion von der Zeit, die in Hamburg sitzt, und der Online-Redaktion von der Zeit, die in Berlin sitzt. Also die sind sich wohl irgendwie nicht grün. Und da gab es wohl auch, also zumindest behaupten sie ja, dass das nicht weitergereicht wurde, diese Informationen. Und das soll wohl auch so ein Anzeichen dafür sein, dass es da Auseinandersetzungen zwischen dieser Berliner Online-Redaktion, wo diese Sachen eingetrudelt sind und wo ja auch der Herr Wolf beheimatet war, und der Print-Redaktion in Hamburg, wo ja auch die Lorenzo und wie sie nicht heißen, die Herausgeber von der Zeit sitzen. Ja. Also, es ist ein ganz interessanter, aber sehr, sehr langer Artikel halt über deutsche Journalismuswelt und das, was wir ja auch feststellen, was ja eigentlich jeder feststellt, dass man von außen ohne weiteres betrachten kann, ne, wie da teilweise halt vorgegangen wird. Und auch so, dass, also das war jetzt bei dieser Spiegeljournalistin wohl, als da halt Leute geschrieben haben, dass das nicht stimmen kann, was die da irgendwie erzählt, da gab es dann so von der Redaktion halt Kommentare, man soll doch bitte keine Unterstellung machen und so, ne? Also so nach dem Motto, ja, die dummen Leute da draußen, die haben gefälligst hier unsere Zeitung zu lesen und das alles so zu schlucken, ne? Und wenn die dann irgendwie sagen, nee, ich kenne mich da irgendwie aus in diesem Bereich oder so und ich kann euch sagen, das und das ist nicht so und so, dann sind das Unterstellungen, die man sich gefälligst zu verkneifen hat, ne? Das kennen wir ja auch. Ja, ein Clip, der für sich spricht. Dann lassen wir ihn mal sprechen. Aber es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, ne? Ich hoffe mal, der ist nicht aus dem Kontext, aber verlassen wir uns mal auf den ÖRR-Block. Ist er nicht. Am wichtigsten aber, wir jubeln Ihnen keine Meinung unter, weder offen noch zwischen den Zeilen. Wir wollen informieren, nicht missionieren. Am wichtigsten aber, wir jubeln. Ja, okay. Genau. Gut, dass das klargestellt wurde. Ihre aktuelle Kamera. Wo arbeitet der bei Reichelt? Ich habe gerade kein Bild. Ja, SWR. Kommentar in der Tagesschau. Ja, es geht halt um die Sachen mit den Passanten, die ja auf einmal Mitarbeitende waren. Und ja, zufällig habe ich gerade jemanden getroffen und der hat mir erzählt, wir jubeln Ihnen keine Meinung unter, weder offen noch zwischen den Zeilen. Wir wollen informieren, nicht missionieren. Ja, und interessant, in dem Kontext gab es auch, es gab einen Talk bei der Republika, da wurde ein Clip rausgeschnitten und direkt daneben gehalten. Genau über diesen Talk hatten wir auch mal gesprochen und da hat der Herr Kai Gniffke halt gesagt, so ja, in gewissen Situationen ist es doch wichtiger, die Message, die man bringen will, durchzudrücken, als sich nur rein an den Fakten dann erlangen zu hangeln. Es ist wichtig, dass gewisse Sachen wie hat das jetzt formuliert? Ich hätte es mir nochmal aufschreiben sollen. Also gewisse Sachen sollen die Leute verstehen können, ne? Und das ist wichtiger, als immer die Wahrheit zu sagen, sondern grob zusammengeschnitten. Aber ja, da ging es um Journalismus mit Haltung. Das war damals, heute ist es ja Usus, aber damals war das der neueste Scheiß. Ja. Ach ja, es ist, fühlt sich schon verarscht. Warum fühlt man sich überhaupt genötigt, sich dahinzustellen und das zu sagen? Vertrauen Sie mir, ich sage Ihnen die Wahrheit. Also, ja, ne? Ja, hier wollte 35 jemand, Prozent glauben noch. Ne? Kommt später. hier wollte jemand die Leute ownen, die Rundfunkkritiker. Und jemand sagt hier schon, heute schon über die Zwangssteuern und Zwangsbeiträge zur Krankenversicherung geärgert, so nach dem Motto, das ist ja ganz wichtig und da müsst ihr ja auch gezwungen und da beschwert ihr euch ja nicht. Na, als ob das irgendwie auf einer Ebene wäre, irgendwie dieser Bullshit. Rosamunde Pilcher, keine Ahnung, wie was wir vom ÖRR kriegen, ist genauso wichtig wie Krankenversicherung. Ey, in welchem Leben? Und der Bäcker wollte noch einen draufsetzen und sagt, und über Müll und Abwasser, alles mit Zwangsgebühren finanziert. Ja, Müll und Abwasser sind auch mit Zwangsgebühren finanziert. Aber seltsamerweise, und ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist, seinen Rundfunkoutput mit Müll und Abwasser zu vergleichen. Aber ja, macht nachdenklich auf jeden Fall. Zumal ja natürlich, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, diverse Leute darunter noch kommentiert haben, Müll und Abwasser wird ja auch weggebracht und euren Kram muss ich dafür bezahlen, dass er zu mir reingespült wird, unerwünschterweise. Ja. Ja, Müll und Abwasser, da habt ihr es. Tja, Manipulation in Bild und Ton. Ja, hier haben wir einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Bert Stegemann und im Archiv alles lesbar. Ja. Und ja, hier geht es im Endeffekt auch wieder. Tja, die Klagen darüber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen folge die politische Meinung der Redaktion einer einseitigen Agenda reiße nicht ab. Ja, klar. Gibt da ein Beispiel, die jüngste Aufregung, Friedrich Merz, die Grünen sind der Hauptgegner, um den entscheidenden Nachsatz in dieser Bundesregierung gekürzt. Oder eine WDR-Mitarbeiterin, die in einem Tagesschaubeitrag die höheren Pennypreise gelobt hat. Ja, die kennen wir ja die ganzen Sachen, ne? Und ist der Vorwurf der Parteilichkeit gerechtfertigt? Er ist schon an sich gerechtfertigt. Zum einen passieren Fehler, wie die beschriebenen, immer nur in eine politische Richtung. Es ist bisher noch kein AfD-Politiker unbemerkt in eine Befragung geraten, wo er seine Partei als neutrale Stimme über den Klee loben konnte. Es wurden auch noch keine Halbsätze von Annalena Baerbock zufällig herausgeschnitten, um ihre Aussagen substanziell zu verändern. Gäbe es diese Fehler auf allen Seiten des politischen Spektrums, so müsste man sich um die Qualität der Mitarbeiter sorgen, aber nicht um ihre politisch einseitige Ausrichtung. Aber ein weiteres Argument ist meiner Einschätzung nach viel entscheidender. Die Empfindung, dass mit manchen Beiträgen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas nicht stimmt, teilen viele, viele Menschen inzwischen. Und dieser Eindruck, manipuliert zu werden, folgt nicht aus einzelnen Fehlern, die man gutwillig oder böswillig interpretieren kann. Der Eindruck der Manipulation rührt von einem viel tiefergehenden Phänomen her. Und ja, dann zeigt er im Endeffekt anhand von Bühnen und darstellerischen Tricks auf, wie die Beiträge geframed werden, Die Vorführungskraft des Filmschnitts besteht darin, dass die einzelnen Bilder als wahr gelten. Durch ihre Reihenfolge jedoch in ihrem Inhalt verändert werden können. Das einfache Beispiel, das man in jedem Film findet, geht so: Man sieht einen Mann, der etwas anschaut, was jenseits des Bildes liegt. Im nächsten Bild sieht man eine nackte Frau. Durch diesen Schnitt wird der Blick des Mannes zu dem eines Voyeurs. Sieht man im nächsten Bild aber, wie ein Unfall passiert, wird aus dem gierigen Blick ein Ausdruck des Entsetzens. Die Umdeutung vollzieht sich unmittelbar und das filmische Wunder besteht darin, dass wir Zuschauer äußerst willig diese Beeinflussung mitmachen. Wie nutzt denn ein Heute-Journal-Beitrag diese Technik der Collage? Ich kürze ein bisschen. Ein Bericht beginnt mit einer Kameraeinstellung, die die trostlose Straße in einem aus Planen und Zelten notdürftig errichteten Flüchtlingslager zeigt. Eine Stimme aus dem Off beschreibt die Lage und dass nur wenige hier mit den Journalisten sprechen wollten. Einer tut es dann doch und er berichtet, dass er aus Guinea kommt und mit dem Boot nach Europa und dann nach Deutschland will. Einmal wurde seine Flucht von der Küstenwache schon verhindert, doch er wird es wieder versuchen. Bis hierher sind die Kameraeinstellungen nah an der Person und in einer Großaufnahme der unruhigen Hände von Mohammed wird seine Anspannung fühlbar. Nach diesen einfühlsamen Bildern folgt ein scharfer Perspektivwechsel. Aus der Untersicht wird der Aufmarsch der EU-Vertreter gefilmt, die über den roten Teppich eines Rollfeldes schreiten, als wollten sie wie in Independence Day die Welt erobern. Die Collage beider Sequenzen erzeugt eine Aussage, wie ein junger, nervöser Mann um sein Leben kämpft, während die Macht von drei weißen Politikern genau dieses verhindern will. Und dann tatsächlich wiederholt die Off-Stimme noch einmal diesen Inhalt. Zu den Bildern von Mohammed spricht sie: Er will es wieder versuchen, und leitet damit zu den Bildern vom roten Teppich über. Und sie wollen es verhindern. Ein Kinotrailer aus dem Filmgenre David gegen Goliath hätte ähnliche Bilder finden können. Ja, und dann noch ein paar andere Beispiele, wie halt filmische Kameratechnik, emotional Sachen geframed werden. Ganz interessant, ein etwas längerer Beitrag. Ist ja auch ein Plusartikel, aber wie gesagt, im Archiv vollständig lesbar. Ja, ich sehe mir, wenn ich Tagesschau und heute Kamerabeiträge anschaue, sehe ich solche Sachen auch. Es fällt mir nicht immer auf, aber manchmal rolle ich doch wirklich mit den Augen. Wir hatten das ja auch, wo wir das vom Y-Kollektiv gesprochen haben, was die da ja immer gemacht haben, dieser tolle Trick. Die haben gezeigt, wie die beiden miteinander geredet haben. Aber eine Off-Stimme hat das Ganze eingeordnet und hat was ganz anderes gesagt, als die beiden Personen in dem Moment geredet haben. Ja, das ist auch so ein... diese filmischen Tricks. Ja. Was wollen die damit bloß? Verursachen wir uns. Tja, gezielte Desinformation. Fake News. Mehrheit der Europäer verunsichert. Ja, wir brauchen... Habt ihr es gehört diese Woche? Wir brauchen ganz wichtig... Wir brauchen Hilfe bei den Fake News. Die Mehrheit fühlt sich verunsichert. Ja, 85% der EU-Bürger sprachen sich in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie, die haben wir auch gleich noch, energischer gegen die Verbreitung gefälschter Informationen im Netz aus, ja. Hilf uns, Staat, zensier alles, oder wie? Ja, quasi. 54% der Befragten sind demnach häufig oder sogar sehr häufig unsicher, ob Informationen aus dem Internet wahr sind. Okay? 39% gaben an, Desinformationen selbstbewusst wahrgenommen zu haben. Ah, okay, die anderen Rundfunkbeitragszahler, die werden es vielleicht auch irgendwann noch checken. Die Bertelsmann Stiftung konstatiert den Menschen Problembewusstsein und forderte, sie damit nicht allein zu lassen. Ja, dann kommen so ein paar Beispiele. Papst im Daunenmantel, pipapo. Ja. Die böse Studie gegen Desinformation. Ja, gucken wir doch mal an, was denn in dieser schönen Studie steht. Upgrade Democracy. Demokratie 2.0. Wir müssen die Demokratie updaten. Ich meine, können wir die Demokratie benutzen, während das Update läuft? Oder wird sie kurzfristig ausgeschaltet? Great ja. Resetted? Ja, ich weiß es nicht. Aber ja, Upgrade Democracy, schön. Schöner Titel schon mal. Desinformation, Herausforderung für die Demokratie, Einstellungen und Wahrnehmung in Europa. Ja, also es wurden viele Leute befragt, aber die ganzen Auswertungen, gut, wir haben einen One-Pager auf Seite 6, da können wir einmal drauf schauen. Und dann habe ich noch eine andere Sache, die ich sagen würde, sage ich gleich. Ja, die Zentralergebnisse. Was sind Desinformationen? Falschnachrichten, die von ihren Produzenten absichtlich und mit dem Ziel, einen Schaden anzurichten, verbreitet werden. Damit unterscheiden sie sich von Fehl- oder Missinformationen, die zwar genauso falsch sind, jedoch unbeabsichtigt in Umlauf geraten. Also wie die zufälligen Befragungen, das sind dann Missinformationen. Ja? Also darf man jetzt sagen, öffentlich-rechtliche macht Missinformation, aber gut, diese Definition hatten wir schon mal. Und dann gibt es natürlich noch Schadinformationen, die zwar mit der Absicht verbreitet werden, Schaden anzurichten, jedoch im Gegensatz zu Desinformationen den Tatsachen entsprechen. Ja, das sind ganz perfide. Die sagen die Wahrheit, aber die sagen die Wahrheit nur, weil sie was Böses wollen. Ne? Rette uns, Europa. Schon mal sehr gut. Also, ne? Ja, 54% sind häufig oder sehr häufig verunsichert. 39% haben häufig oder sehr häufig falsche Informationen wahrgenommen. Ja. Verhaltensweise nach Alter. Ja, dann haben wir die ganzen Aufschlüsselungen. Das ist an sich alles. Ihr merkt schon, was so. Okay, es gibt Desinformationen. Leute bemerken die Desinformationen. Wofür genau brauchen wir diese Studie? Ja, die Handlungsempfehlungen kommen gleich noch. Ja, Forderungen gegen Desinformation vorzugehen. 85% der Befragten stimmen zu, dass die Politik mehr gegen die Verbreitung von Desinformationen im Internet unternehmen sollte. 85%? Aha. Gab es dann nur die Antwortmöglichkeit ja oder nein? Nein. Aber das ist wie oft, ne? Stimme sehr zu, teilweise zu, voll und ganz zu, unter Umständen zu. Da kommt man auf 85%. Ne? Genauso, 89% der Befragten stimmen zu, dass die Betreiber von sozialen Medien größere Anstrengungen unternehmen sollen, um die Verbreitung von Desinformationen auf ihren Plattformen zu bekämpfen. Handlungsempfehlung: systematisches Monitoring von Desinformationen in Deutschland und Europa ausbauen. Ja, macht die Europäische Union ja schon. Die haben ja schon ein Center für Disinformation. Aber die Bundesbehörden haben das und wir brauchen mehr. Die breite Bevölkerung für das Thema Desinformation sensibilisieren. Ja, aber da fängt ja das Problem an. Wie soll man das denn bitte machen? Es wird doch dauernd nur, also ich meine, ich höre immer weniger über Russenbots. Das scheint durch zu sein, das Thema. Das trauen die sich jetzt nicht mehr zu sagen. Aber ich meine, was sollen sie denn noch mehr machen? Es wird ja dauernd gesagt, hier Desinformation, hier pipapo. Wie soll man die breite Bevölkerung für das Thema Desinformation sensibilisieren? Medien- und Nachrichtenkompetenz für alle Generationen vermitteln. Ja, das fände ich gut, aber das passiert ja auch nicht. Ich meine, vor allem Medien- und Nachrichtenkompetenz laut der Lesart, wie es hier ist, brauchen wir uns nicht genauer anzugucken, aber es geht im Endeffekt darum, man hat Akteure in der Zivilgesellschaft, die vertrauenswürdige Nachrichtenoutlets sind, ne, sowas wie Korrektiv und diese Leute, ne, die, an denen soll man sich orientieren und das ist dann Medien- und Nachrichtenkompetenz. Ja. Konsequente und transparente Inhaltsmoderation auf digitalen Plattformen sicherstellen. Ja gut, ich meine, es gibt die Gesetzesgrundlage, das soll noch weiter verschärft werden. Ne? Diese Studie ist eigentlich nur dazu erstellt worden, um nochmal zu sagen, gut, wir müssen alles, was wir sowieso schon machen, müssen wir noch mehr machen. So, und jetzt gehen wir nochmal in ein paar Details rein. Und zwar, also wie viele Leute Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok und so benutzen, ist ja, denke ich mal, relativ uninteressant. Aber die Sachen wurden auch nochmal erhoben hier, Moment, ich gucke gerade Seite 24 was, glaube ich. Ja, Seite 24, Medienvertrauen. Das fand ich eine ganz interessante Sache, weil, ich weiß nicht, ob ihr es aufgefallen ist, aber in diesem One-Pager mit den Ergebnissen kam dieser Punkt Medienvertrauen gar nicht vor. Warum bloß? Ja, eine zentrale These im Hinblick auf die Wirkung von Desinformation lautet, dass diese insbesondere das Vertrauen in Informationen insgesamt beziehungsweise in Informationsquellen beeinträchtigen. Ja, und dann scroll doch mal ein bisschen runter bis auf die Abbildung. Vertrauen in Informationen aus unterschiedlichen Quellen. Tageszeitungen, 37% hohes Vertrauen. 52% geringes Vertrauen. Aha. Ist das nicht eine Erkenntnis, die interessant wäre und vielleicht auf diesen One-Pager gepasst hätte? Weil ich wusste, dass die Zahlen niedrig sind, aber die Zahlen, die hier sind, sind schon sehr interessant niedrig. Tageszeitung. Deutschland 40% Glauben, 48% wenig Vertrauen. Ja, im Vergleich zu anderen Ländern, Spanien. Also es ist alles um die 40% und um die 50, 40% Glaube, 50% Misstrauen. Tageszeitung, Fernsehen, Radio, soziale Medien. Also, finde ich interessant. Also, Tageszeitung und Fernsehen und Radio sind genauso glaubwürdig oder unglaubwürdig, wie was auf Social Media läuft. Da haben die ja wirklich einen richtig guten Job gemacht mit ihrem Qualitätsjournalismus, die Leute davon zu überzeugen, dass das, was in der Zeitung steht, echt ist, im Gegensatz zu dem, was irgendwer auf Social Media postet. Also das finde ich die eigentliche Erkenntnis aus dieser Studie, die interessant ist. Der Rest ist halt nur Lobbyismus, ne, für mehr Maßnahmen gegen Desinformation. Und ja, so viel dazu. Auch eine tolle Studie. Hat mir Spaß gemacht. Allein die Definition mit den, ne, ihr sagt zwar die Wahrheit, aber ihr wollt nur Böses. Tja, Upgrade Democracy. Tja, ja. Es kann zu kurzen Unterbrechungen der Verfügbarkeit von Demokratie kommen. Ja, während das Update läuft, ja. Bitte schalten Sie Deutschland nicht aus. Dann kommt der Blackout. Oh Gott, und dann müssen wir ein BIOS-Reset machen. Ja, Firmware Deutschland. Ach ja, die methodischen Hinweise fand ich auch toll. Das wurde alles über das Umfrageunternehmen gemacht und mehr steht da nicht. Bertelsmann Stiftung steht ja, da. Ja. Ja. BBC's Disinformation Correspondent. It's normal to hate me. Ja, okay, das war jetzt kein guter Akzent, aber ja, die BBC hat eine Dame, die quasi... Eine Dame Mitte 20. Ne, es sind immer irgendwie immer diese, hallo, ich bin Journalist und ich bin Experte für Desinformation. Das sind immer irgendwelche Mitte 20-Jährigen. Mhm. Na, also müsst ihr echt mal drauf achten, weil ich glaube, anders, wenn du ein bisschen länger gelebt hast in deinem Leben, kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr hinstellen und sagen, ich weiß alles, ich kann entscheiden, was hier wahr und falsch ist, ja. Naja, ein paar gibt's da ja schon, aber es ist halt, sagen wir es mal so, die wirken ja glaubwürdiger. Also Leute, die sowas glauben, auf die wirken solche Leute glaubwürdiger. Ich drücke mich jetzt mal ganz vorsichtig aus. Aber worum geht's? Die Dame wurde 2020, kurz vor Covid, wurde quasi diese Stelle geschaffen. Alle Conspiracy Theories und Fake News und Disinformation zu debunken. Debunken, ja. Der Disinformation Correspondent. Und die ist quasi in Großbritannien das Gesicht für alle Nachrichten, die uns die letzten paar Jahre begleitet haben. Ne, da ging es um das hohe C und so. Ne? Die war quasi die Dame, die immer da gestanden hat, gesagt, nein, die Regierung hat Recht und nein, ihr habt Unrecht und nein, ihr dürft nicht auf die hören, hört nur auf das und autoritative Sourcen und ja, mehr. Und dadurch, dass sich das halt alles bei ihr so fokussiert hat, ne, andere haben ja Nachrichtenteams, andere Leute, die auch mal darüber berichten, nein, die BBC hat es wirklich so gemacht, wenn es so ein Thema gab, war immer die, weil die war die Expertin für das Thema und die hat allen widersprochen und was sie sagt, stimmt und was sie sagt, gilt. Und ja, das hat im Endeffekt zur Folge, dass sie natürlich eine der meistgehassten Personen in Großbritannien ist. Ja, und die kriegt... allein dieses im ersten halben Jahr hat die Hate Speech Abteilung der BBC 14.488 Fälle von Online- und Offline-Harassment von BBC-Angestellten festgestellt. Und von diesen 14.000 Escalations waren 11.771, also 80%, nur an die Dame gerichtet. Also die kriegt als, ne, alle Sachen, die halt da gefleckt wurden von diesem System und dann wahrscheinlich auch an die Polizei weitergeleitet wurden oder wie auch immer die das in England machen. 80% hat die Dame abbekommen. Also die ist quasi der Blitzableiter für die ganzen anderen Journalisten in Großbritannien und findet das auch noch toll. When I found that out, I was quite relieved. to have someone be like, oh, actually, you do receive this phenomenal level of abuse. It makes you think, oh yeah, okay, I'm not going mad. Also die find's, ja. Ja. Ne? Filthy, okay. Dirty propagandist, liar, communist bitch, leftist, disgusting, ugly dog. You're a mindless slug of greed that I hope publicly gets thrown under a moving bus, literally or figuratively. Ach, was für ein Hass, dass die Dame überhaupt noch... Naja, gut. Aber die Dame findet's gut. It's really normal to really hate me. Hihihi. Ja. Tja. Ja gut, das ist ja schon fast, macht ja fast schon wieder sympathisch. Also, ja, ja, also ich meine, der Doktor Umgang damit ist schon ganz gut. Ist ja schon aber... mal besser als das Beweis, dass ich recht habe oder so. Spruch. Ja gut, aber noch... das ist im Endeffekt doch auch nur Sarkeesian eats popcorn GIF. Also, ja. Guck, ihr könnt nichts machen, ich habe den Job hier, haha, ihr könnt mich hassen, wie ihr wollt. Ich werde euch weiter sagen, wie die Welt funktioniert. Ja, danke. Mhm. Tja, und natürlich gab es auch nur einen totalen Zufall, wie sie da überhaupt an die Stelle gekommen ist. Ja, zwinker, zwinker, ja. Sie hat sich einfach so beworben und es war so ein Zufall. Ich bin direkt gekommen, sie haben mich direkt eingestellt und ein Jahr später war ich dann die Chefin für Desinformation. Ja, und dann sagt sie auch noch kokett, the conspiracy theorists love to say that the BBC created my role because they knew COVID was coming. Ja. Naja, gut. COVID is coming. Winter is coming. Fact-check is coming. Ja, ja, wie gesagt. Fake News raus, schlechte Neuigkeiten für die Demokratie. Ja, hier geht es nochmal um die Studie, die wir gerade hatten. Einerseits wurde ja von der ZDF das Ganze gelobt und hier haben wir jetzt nochmal von Telepolis quasi die Gegendarstellung. So, Bertelsmann Studie ermittelt große Mehrheit in der EU für stärkere Gegenmaßnahmen zur Falschinformation. Habe ich ja gerade schon drüber gesprochen. Der Wunsch ist nachvollziehbar, vor der Umsetzung kann einem bange werden. Dann, wie überraschend, man hätte ja denken können, die meisten forderten einfach einen Ausbau dieser Fake News. Aber Scherz beiseite, die Vorschläge auch jener Untersuchung laufen in der Tendenz auf noch engere Themen und Meinungskorridore hinaus. Also das, was wir jetzt eh schon haben, was schon gesetzlich in der Mache ist, beschlossen wurde und es geht ja nur in eine Richtung weiter. Das ist ja alles nicht so neu. Das hat der Autor anscheinend noch nicht so ganz gecheckt, aber lesen wir weiter. Wer kann denn schon was dagegen haben, dass falsche Nachrichten bekämpft werden? Scheinbar niemand. Falsche Nachrichten wären tatsächlich überflüssig für einen Kropf. Aber die Studie konstatiert insgesamt EU-weit bei den Mediennutzerinnen und Nutzern einen Wunsch nach einem stärkeren Eingreifen. Entschlossenes Vorgehen werde verlangt. Das darf durchaus als Drohung gelesen und verstanden werden. Rufe nach einem Wahrheitsministerium mögen dann nicht mehr weit hergeholt sein. Ja, wie gesagt, also dem sind wohl die aktuellen Entwicklungen alle noch nicht so ganz geläufig, aber wird er schon noch rausfinden. Denn die herrschenden Definitionen von Fake News sind alles andere als unproblematisch. Ja, und die Definition hatte ich ja auch gerade vorgelesen. So. Drei Einwände an der Stelle. Wie oft in Zusammenhängen wird sich auf das Internet konzentriert, als ob nicht auch in etablierten, tradierten Medien, Print, Radio, TV, höchst fragwürdige Inhalte zu finden wären. Aber nein, das Böse scheint vorzugsweise im Netz unterwegs zu sein. Klammer auf, meine Anmerkung, obwohl das Vertrauen in die Tageszeitung und sowas genau auf dem gleichen Niveau ist wie im Internet, Klammer zu. Dabei wird zum Beispiel übersehen, dass relativ progressive Politiken wie die von Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn samt ihren Bewegungen ohne das Internet kaum möglich gewesen wären. Deren Öffentlichkeiten wurden gegen weite Teile der Leitmedien hergestellt. Ja, könnte man auch andere Gegenmedien quasi sagen. Fakten statt Fakes heißt es gerne als Rezept gegen Manipulationen oder gegen Propaganda. Hier sei keiner Beliebigkeit in Sachen Wahrheit das Wort geredet. Die pragmatisch als intersubjektiv prüfbare Entsprechung zwischen menschlichen Modell und sonstiger Wirklichkeit bestimmbar scheint und damit menschliche Praxis als Kriterium für Wahrheit. Es sei darauf verwiesen, dass Fakten eben von Menschen gemachte Aussagen und Modelle sind. Vom lateinischen Facere kommt es, tun, machen. Faktum ist damit von Menschen gemachtes, nicht das Gegebene. Das wäre noch am ehesten ein Datum. Fakten sind also alles andere als gegeben. Sie werden nicht gefunden oder erfunden. Sie werden entsprechend menschliche Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten gemacht. Ja, also er greift hier die Definition von Fakten an. Daher, zuspitzend gesagt, alle Medien manipulieren. Sie greifen buchstäblich ein in die Vermittlung von Wirklichkeit mit Hand- oder Kunstgriffen in ihrer Handhabung. Die Frage ist nur gewiss, welcher Maßstäbe. Die herrschenden Definitionen von Fake News beziehen sich nicht zuletzt darauf, dass Fälschungen nicht nur falsch seien, sondern dass dies bewusst und in manipulativer Absicht geschehe. Tja, dass also vorsätzlich Böses getan wäre. Wie schwierig es wäre, diese Aspekte zu prüfen, das sollte auf der Hand liegen. Es ist nicht Aufgabe von Journalismus noch von Politik oder Konzernen, in die Köpfe von Menschen zu schauen, um deren wie auch immer gute und böse Absichten feststellen zu können, zur etwaigen Identifikation von Fake News. Es sei denn, man hätte eben ein Wahrheitsministerium oder arbeite darauf hin. Also gut fand ich, dass es halt ein Artikel war. Ich hätte neben dem ZDF-Artikel auch noch 10 andere Artikel in den allen Medien, Welt unter anderem auch halt zeigen können, die einfach unkritisch das einfach reflektiert haben und sagen, ja, wir brauchen mehr gegen falsche Informationen und so weiter und so fort. Das war das einzige Kritische, was ich gefunden habe, vernünftige. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, dieser Artikel hätte vor ein paar Jahren kommen können. Seitdem sind ja schon sehr viele Entwicklungen gelaufen, die, einige Sachen, von denen er in dem Text warnt, halt, sind halt schon eingetreten. Ja, wir haben jetzt noch kein Wahrheitsministerium, aber ich meine, wir haben die Behörden, die das prüfen sollen. Arbeiten halt nur noch nicht. Ach ja. Schlechte Neuigkeiten für die Demokratie auf jeden Fall. Ja, hier eine kleine Korrektur. Vergewaltigung war vorgetäuscht. Die Vergewaltigung einer 27 Jahre alten Frau am frühen Samstagmorgen in Stuttgart vom 31.07. Der Fall hat ja Wellen geschlagen. Hatten wir hier auch, glaube ich, beiläufig im Rahmen von was anderem erwähnt. Deswegen hier auch diese Vergewaltigung war vorgetäuscht. Ja, ich sag, gut, ich meine, ich wäre jetzt nicht zu was Unpassendes, eine Bemerkung dazu machen, ja, weil die Thematik ist ja schlimm genug und relativiert ja nicht, dass solche Sachen oft genug passieren. Aber an dieser Stelle halt mal wieder die Diskussion, allen Frauen soll man glauben, ohne zu hinterfragen und so weiter und so fort. Wo ist die Feministenfraktion, die das hier fordert? Ja, ich weiß, das ist böse und unsachlich, aber. Also, damit das korrigiert. Dieser Fall hat so nicht stattgefunden. Ja. Der deutsche Mob hat Tradition. Falsche Stimme. Der deutsche Mob hat Tradition. Von Mohammed Amjahid. Und zwar baut er hier eine wunderbare Verbindung, die ihm hilft, seinen üblichen Unsinn wieder loszuwerden. Also, es war der erste Pogrom nach Ende des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden. Ist das wirklich männlich, das Pogrom? Ich dachte mal, das Pogrom. In Erfurt bewaffneten sich am 10. August 1975 Deutsche mit Holzlatten und Brecheisen. Der Mob ging in der thüringischen Stadt auf algerische Vertragsarbeiter los. Okay. Sie sind auf den deutschen und diese armen Arbeiter sind in der DDR auf den deutschen lebensgefährlichen Rassismus getroffen. Zuvor waren Falschmeldungen im Umlauf, die sich wie erfundene Schlagzeilen von heute lesen. Algerische Arbeiter würden Deutschen die Frauen ausspannen. Unsere Frauen war und ist für das deutsche Patriarchat eine rote Linie. Wird bis heute gern als Ausrede instrumentalisiert, um rassistische Gewalt zu legitimieren, um zivilisatorische Spielregeln über Bord zu werfen, um Pogrome zu veranstalten. Bis heute veranstalten wir Pogrome in Deutschland. Pogrome. Weißt du eigentlich überhaupt, wovon er redet? Und unsere Frauen, Mohammed, wer packt denn seine Frauen ein, bis man nichts mehr von ihnen sieht, weil er Angst hat, andere Männer könnten nach denen gucken. Hast du mal, also als weißer Deutscher kann man ja mal versuchen, mit der netten Türkin aus der Schulklasse irgendwas anzufangen. Ich erinnere mich da an diesen Fall von dem Mann, der mit dieser Afghanin zusammen war. Der war am Ende tot, weil ihre Brüder ihn niedergestochen haben. Aber klar, unsere Frauen ist natürlich ein weißes patriarchales Argument. Ich verstehe schon, Mohammed. Angeblich haben die Ausschreitungen mehr als 3 Tage gedauert. Dutzende Menschen haben laut Mohammed um ihr Leben gebangt, sich verängstigt in Gebäuden in der Innenstadt verschanzt. Laut Archiveinträgen soll der wütende Mob aus bis zu 300 meist jungen deutschen Männern totschlagen und aufhängen skandiert haben. Und es ist interessant, hier hat Mohammed eine Quelle dafür. Die mache ich mir gerade mal auf. Komisch, hier haben wir jetzt was über einen Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft im Juli in Sebnitz. Komisch, hier steht überhaupt nichts von Leuten, die irgendwas gerufen haben, nicht mal bei der Veranstaltung. Kannst du ein bisschen sorgfältiger arbeiten in Zukunft, Mohammed? Das wäre super nett. Dann kann ich nämlich auch, hätte mich interessiert, welche Quelle das ist. Ob das ist eine DDR-Quelle, wer genau hat das aufgezeichnet? Weil ich glaube, die DDR hätte sowas eher totgeschwiegen. Naja, dann griffen sie das Wohnheim an, Dutzende Menschen wurden verletzt. Der Mob meinte es ernst in guter alter Tradition. Ja, immer die härtesten Sachen unterstellen, Mohammed. Das so ist eine gute, also so kann man auch über Menschen aus anderen Ländern gut diskutieren, indem man denen immer das Schlimmste unterstellt, was man irgendwie über diese Kultur weiß. AfD, AfD, AfD. So muss man sich in Erfurt nicht mehr mit Holzlatten und Brecheisen bewaffnen, totschlagen und aufhängen, bei Hetzjagden skandieren. Es reicht das Kreuz auf dem Wahlzettel. Bei dir, du lebst nicht auf dem gleichen Planeten wie ich, Mohammed. Aber gut, mach nur weiter. Gucken, wie lange dir jetzt da noch jemand Brot für den Kram gibt. So, nach dem Motto, je öfter du uns als rechtsradikal bezeichnest, desto mehr Zulauf bekommen wir. Da haben die Nazis anscheinend und ausnahmsweise recht. Mit dieser bitteren Erkenntnis endet dieser Text. Kurz hat da was geflackert. Aber war nur sehr, sehr leichtes Flackern. Aber du warst schon ein ganzes Schritt weiter, als du sonst normalerweise bist. Na gut. Schöne Woche, Mohammed. Katholische Elternschaft entsetzt über Höcke-Aussagen zur Inklusion. Ja, jetzt muss ich leider die dämliche Position einnehmen, die ich eigentlich nicht so gerne mache. Und ja, keine Ahnung. Also ich mag den Herrn Höcke nicht. Ich muss ihn ja nicht mögen, ich muss ihn ja nicht wählen. Aber ich meine, was da jetzt aus diesem Interview mit dem da gemacht wurde, fand ich halt auch schon ein bisschen seltsam. Ist ja nichts Neues, aber diese ganze Sache mit der Inklusion, die da rausgezogen wurde und so aufs Trapez gehängt wurde, überall habe ich jetzt einfach mal anhand von der katholisch.de, ne, einfach mal als Beispiel rausgenommen, weil ich weiß ja, wie gerne der Chris immer hier kirchliche Quellen hat. Und wieso? Ich habe katholisch.de auch schon ein paar Mal eingereicht. Ja, ja, ich weiß. Ist immer wieder gut. Ne? Und es ist die katholische Elternbund, der ist in heller Aufregung. Es ist höchste Zeit, dass die Gesellschaft mit Blick auf die Partei die Dinge beim Namen nenne. Die AfD ist eine Nazi-Partei und betreibt Nazi-Politik, mit der sie wieder definieren will, wer Herrenmensch und was unwertes Leben ist. Und warum? Was? Indem man sich zu Schulunterricht äußert? Ja, und wie gesagt, verteidigen, muss ich den verteidigen? Eigentlich kann sich selber verteidigen, aber es ist halt so. Also ich kann sagen, ich kann von mir auch sagen, dass ich eine ähnliche Position wie er vertrete, auf jeden Fall. Was das Thema mit der Inklusion angeht, ich habe persönlich in meiner Bekanntschaft mehrere behinderte Leute, die das Schulsystem irgendwie absolvieren mussten, und da habe ich schon mitbekommen, dass seit es diesen Inklusionszwang ja schon fast gab, die nicht mehr nach ihren Möglichkeiten so gefördert wurden, wie es vorher bei den Schulen waren, die vorher hatten. Aber, ne? anekdotische Evidenz ist das, aber Inklusion ist ja generell ein Thema, was bei vielen Eltern und so nicht so auf Widerhall stößt. Sei es Leute, die persönlich davon betroffen sind, weil ihre Kinder inkludiert werden in den Klassen oder Kinder, weil sie halt, weil sich das Tagesgeschehen in den Klassen halt verändert, weil es auf einmal eine Inklusionsklasse geworden ist. Ja, das ist das Thema, um das es ging. Was hat der Höcke gesagt? Höcke hatte am Mittwoch im Sommerinterview des MDRs gesagt, dass Inklusion, also die Unterrichtung von Kindern mit Behinderungen an Regelschulen, eins von mehreren, in Anführungszeichen, Ideologieprojekten sei, von denen das Bildungssystem befreit werden müsse. Als weiteres Beispiel nannte er den, in Anführungszeichen, Gender-Mainstream-Ansatz, Anführungszeichen Ende. Also bis jetzt zwei Zitate, ansonsten nur umschrieben, was er gesagt hat. Und jetzt geht's weiter mit wörtlich, fügte der AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende hinzu. All das sind Projekte, die unsere Schüler nicht weiterbringen, die unsere Kinder nicht leistungsfähiger machen, die nicht dazu führen, dass wir uns, dass wir aus unseren Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte der Zukunft machen. Das ist natürlich ein skandalöser Satz, ne? Seltsam, dass das der einzige Satz ist, den die wirklich im Zitat bringen und dann auch noch schreiben, wörtlich fügte der AfD. Also was ist das für ein Stil? Entschuldigung, da habe ich mich jetzt wirklich dran aufgehalten, weil gut, das, was er gesagt hat, ist in diesem Punkt mit der Inklusion nicht so anstößig gewesen. Das Interview war generell, also konnte man gar nicht richtig folgen, weil der Interviewende hatte das Interview nicht unter Kontrolle, hat auch komische Fragen gestellt. Der Höcke hat halt auch geantwortet, wie er geantwortet hat. Also ich habe da keinen großen Erkenntnisgewinn rausziehen können, aber der große Skandal war da jetzt nicht zu finden. Dass die sich alle an dieser Inklusion so aufgehangen haben, fand ich halt interessant. Vor allem, wie man hier in dem Artikel auch wieder sieht, wo ist denn das Zitat? Wo ist denn das krasse Zitat? Was bringen sie als Zitat? Alles das sind Projekte, die unsere Schüler nicht weiterbringen und so weiter. Ansonsten können die nur sagen, ne? So, ja. Ein unwürdiges Schauspiel. Das Einzige, was es bringt, ist, dass halt Leute, die den Höcke gut finden und die AfD generell gut finden, halt sich noch weiter gestärkt fühlen, zu Unrecht oder zu Recht, sei mal dahingestellt. Und ja, es gibt ja mittlerweile das Meme, ne? +1%. Wieder +1%. Ja, und hier hat sich der Twitterer Raucher, der hat sich das Buch von dem Herrn Krah durchgelesen. Ich wollte es mir diese Woche auch schon bestellen, aber es ist im Moment vergriffen. Außer bei ganz zwielichtigen Webseiten. Und da würde ich lieber nicht meine Daten hinterlegen. Ja, und was hat er hier rausgesehen? So ein paar Dinge. Er schreibt, ich habe mir das Buch von Maximilian Krah, Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, vorgenommen und möchte Ihnen einige Zitate vorstellen und kommentieren, um Ihnen einen Einblick in die Denkwelt von Spitzenpolitikern der so oft als liberal betitelten AfD zu geben. Das Buch Politik von Rechts, ein Manifest, umfasst mehrere Themenbereiche, wobei ich den Themenbereich Weltordnung ausklammern werde. Ich beschränke mich auf die Themen Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Seite 16. Zitat, diese Idee eines großen Ganzen stellen wir dem reinen Individualismus der Liberalen und dessen Missbrauch durch die Linken entgegen. Krah macht bereits zu Beginn deutlich, dass Liberalismus in seiner Politik keinen Platz hat, sagt der Raucher dazu. Ja, ja, und das ist ja auch dieses Ding, da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, das ist halt auch mein Gefühl. Und das ist ja quasi sozusagen das, was da in dem rechten Lager irgendwie die Leute meinen, dass ja dieses im Endeffekt der Liberalismus, der böse Liberalismus halt das größte Problem ist und diese ganzen Auswüchse, die wir jetzt haben von den Woken, dass sie nicht das sind, was sie eigentlich sind, nämlich halt irgendwie ein Versuch, die Gesellschaft schlecht zu machen, damit man halt den Tisch umschmeißen kann und sagen kann, jetzt wollen wir aber hier linke Gerechtigkeit haben, sondern irgendwas mit liberal zu tun hat, obwohl diese ganzen Gramscheisten da von den Büchern, die ich ja schon gelesen habe, halt eben keinen Hehl daraus machen, dass sie das halt genauso sehen, dass die Freiheit halt die Wurzel allen Übels ist und dass man halt im Endeffekt ja nur wieder so eine Diktatur, und zwar nicht mehr vom Proletariat, weil das hat sich ja überlebt, sondern jetzt braucht man das ja von den Intellektuellen, da kommen wir auch gleich nochmal zu, Und so Intellektuelle gibt es halt von rechts auch, die da irgendwie meinen, sie wüssten halt, was man mit der Gesellschaft anstellen muss. Und ja, die ganzen Leute haben sich da halt reinzufinden dann und nicht mehr so Individuen sein, was ja eh früh ist. Okay, Seite 26. Da zitiert er: Dem ökonomischen Gewinnstreben stehen die rechten Ordnungsvorstellungen ohnehin im Weg. Gewinnmaximierung bedarf Schrankenlosigkeit. Das könnten Rechte von Marx lernen, wenn sie offen für ihn wären. Ja, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das ist bei dem Dugin ja auch so, dieses Ding von wegen, ja, Marxismus hat ja im Endeffekt recht. Außer natürlich in dem Punkt, wo es um Religion geht, das ist halt eben das von Marx, was hier die Rechten nicht mögen. Aber ansonsten, so vom ökonomischen her, war das natürlich alles richtig und darf man ja keine Freiheit haben und keine Individualität und so. Weil da kommen wir ja nicht dahin, wo wir hinwollen. So, Seite 26, politisch rechte und marxistisch gebliebene Linke. So als ob diese Heinis hier aus der Neuen Linken nicht marxistisch geblieben wären. Sehen sich die da radikalisierten liberalen Mitte plötzlich gemeinsam gegenüber, wie man in Deutschland an Sarah Wagenknecht erkennen kann. Das ist ja das Zitat. Und das ist auch vollkommener Schwachsinn. Ich habe das Buch von Sarah Wagenknecht gesehen, wo sie da probiert, diesen Wokismus da irgendwie zu was Unlinkem irgendwie umzustilisieren. Und das ist aus meiner Sicht halt eben gescheitert, weil, aber ja, so Leute wie der Kra sind da scheinbar entweder drauf reingefallen oder sehen da eine Chance, halt sich anschließbar zu machen für diese Richtung von den Leuten, die jetzt irgendwie bei der Wagenknecht irgendwie zu Hause wären, von den Linken. Aber im Endeffekt sind diese Leute ja auch marxistisch geblieben, die da jetzt. Ja, aber halt nur noch den Vorteil, dass ja halt noch mit Bauernfängerei alle möglichen anderen Leute, die sich als liberal verstehen und so, halt mit einzusacken, aber nur halt insofern, dass sie denen halt ihr Gerechtigkeitsnarrativ halt aufgequatscht haben, so nach dem Motto, ja, es gibt aber halt keine Gerechtigkeit, es sei denn, wir kontrollieren das jetzt alles und haben hier unsere positiven Einflüsse, dass wir halt unsere Quoten und das ganze Zeug da irgendwie machen, damit das dann irgendwie hier DIY, hätte ich fast gesagt, nee. Nicht do it yourself, das wäre ja richtig, sondern hier Diversity, Equity and Inclusion. DEI. Ja. Und ja, also ich sehe das halt nicht und diese Analyse von der Wagenknecht halte ich für falsch. Und weiß ich nicht, ob sie das selber auch weiß, was sie da macht, aber oder ob sie das selber wirklich glaubt. Aber diese Leute sind ja auch marxistisch geblieben. Die probieren es nur auf eine andere Art und Weise. Und diese alten Leute sind da auch nicht besser als die, nur weil sie nicht mit Gender um die Ecke kommen. Also sorry. Ja, Rechte und Marxisten gemeinsam gegen Liberale, genau. Das stelle ich ja auch schon lange fest. Seite 34, Identitätspolitik von rechts erfasst das ganze Ich und will diesem das Recht erhalten, entsprechend seinem Wesen in einer kollektiven Ordnung zu leben. Kollektive Ordnung. Bist du? Nee, nein. Kein KDF und kein BDM und so Ja, also Identitätspolitik ist man auch dafür, ne? Weil es ist ja im Prinzip ist es ja alles was. richtig, nur es wird halt falsch gemacht. Also die falschen Gruppen werden da irgendwie bevorzugt oder so. Es sind halt die Fremden, ne? Und es sollten eigentlich die eigenen Leute da bevorzugt werden in so einer Hierarchie. Das ist halt der Unterschied nach diesem, ja, was ich hier sehe. Und auch da wieder, ne, also die Erzählung, die man ja da irgendwie rausholt, ist, der Liberalismus will alles zersetzen und irgendwie machen, dass die Leute nichts mehr dürfen und so. Aber im Endeffekt, und das hatte ich ja damals hier dem Daniel Fiss auch schon gesagt, als er hier bei uns war, na, als wir ihn interviewt haben, der Liberalismus bekämpft ja nicht die Familie oder irgendwas. Na, es gibt ja nichts am Liberalismus, was irgendwie sagt, dass man keine Familie haben darf. Oder irgend solche Dinge. Na, also was da die Familie bekämpft, das sind diese Neomarxisten. So, Seite 35. Das Versprechen der politischen Rechten ist ein Leben im Einklang mit sich, der Natur und den Werten der Vorfahren, das deshalb auch wert ist, weitergegeben zu werden. Auch da wieder, ne? Also, warum ist das? Was, ja, also. Na, und hier würde man jetzt wieder sagen, ja, das ist halt die Rechten, die wollen ja, dass das weitergegeben wird. Alle anderen wollen dann, dass das nicht weitergegeben wird, oder wie? Alle anderen wollen, dass es keinen Wert hat, oder wie? Und vor allen Dingen natürlich diese bösen Liberalen, ne? Das sind ja die Allerschlimmsten. So, und das hindert ja niemanden daran. Also jetzt in einem liberalen System, meine ich jetzt. Also hier in diesem System auf jeden Fall gibt es Leute, die dagegen anreden und das weghaben wollen. Hier Frankfurter Schule und so weiter und so fort, Keimzelle des Faschismus, keine Ahnung, wie was, wir kennen alle die Zitate. Aber das ist ja nicht der Liberalismus, der das den Leuten abspricht. Ja, Seite 36, der Mensch ist Körper, Geist, Kontinuum, die Vorstellung, er könnte sich als ungebundener Wille beliebig und folgenlos gegen seine eigene Körperlichkeit als Mann und Frau, als Kind seiner Eltern, als Teil eines Volkes entscheiden, ist eine Verbeinung der Realität. Und hier diese Vermischung von Körper und Volk, ne? Also das, ja, also da braucht man sich dann auch wirklich nicht wundern, wenn dann die Leute meinen, dass das hier Rechtsextremismus ist, ne? In dem Sinne, dass man, ja, also in dem alten Sinne halt. Ja, und hier werden ja so Sachen wie objektive Tatsachen, Mann, Frau, ne, dass das unterschiedlich ist, das Kind nicht das gleiche ist wie ein Erwachsener oder so, wird hier zusammengebracht mit einem Volk und so, als wäre das genauso objektiv und biologisch, sag ich mal, wie das andere. Und da wird mir echt übel, also sorry. Aber Verbeinung soll in dem Fall, glaube ich, Verneinung heißen, oder? Weil auch der Chat fragt, aber Verbeinung wäre ja irgendwie eine Verknöcherung. Ja, kenne ich jetzt auch nicht so, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich hätte auch gerne das Buch schon gelesen, aber wie gesagt, das ist noch nicht. Aber es soll ab Ende August wieder verfügbar sein und dann werde ich es mir auf jeden Fall noch mal zu Gemüte führen. Mir reichen die Ausschnitte eigentlich. Ja, man muss, ja, vielleicht finde ich ja noch Sachen, die noch schlimmer sind. Oder Raucher gar nicht drüber stolpert hier. Ja. Ja. Ungebundener Wille. Ja, das ist halt das Ding. Klar, natürlich, die Leute sind halt irgendwie den Sachzwängen unterworfen. Das ist so, ja. Aber auch das ist ja wieder was der Liberalismus ja nicht verneint. Das ist ja gerade dieses Ding, dass man ja halt eben sagt so, wir können halt nicht die Superschlauen irgendwie alles festlegen lassen, wie viel Ansprüche jeder zu haben hat, wie viel angepflanzt wird und so, auf Punkt genau und so weiter und so fort, sondern wir überlassen das dann halt einem Markt. Und da probieren dann die Leute da mal ein bisschen rum und die einen sind erfolgreich, die anderen sind nicht erfolgreich. Und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja gerade dieses Ding, was eigentlich am nächsten dran ist an der menschlichen Natur. Ja, da hatte ja letzte Woche auch noch jemand im Kommentar, was ich noch nicht beantwortet hatte, gefragt oder quasi gesagt, so ja, ich verstehe das ja nicht beim Liberalen, wo die eigentlich hinwollen. Und das ist genau dieses Ding, die wollen nirgendwo hin. Na, und das ist ja genau der Grund, warum ich das halt verteidigen würde und warum ich dieses andere Zeug nicht möchte. Weil wir brauchen nicht irgendwo hin. Wir brauchen nicht eine Gesellschaft, um irgendwo hinzukommen, zu irgendeinem hier idealisierten Schicksal und da dann ohne Rücksicht auf Verluste mit Autorität irgendwie drauf zuzusteuern. Das ist ja gerade die Sache. Ne, das ist halt falsch. Dieses irgendwohin. Ne, wir brauchen nicht irgendwohin. Einzelne Leute können in ihrem Leben wohin kommen. Aber wir brauchen nicht hier das Schicksal der ganzen Gesellschaft irgendwohin lenken. Und alle, die da nicht hinwollen oder die wir dann irgendwie als Feinde ausmachen, um da hinzukommen, da rollt dann wieder der Panzer drüber. Das ist ja gerade das Problem. an diesem ganzen Scheiß von links. Und auch hier wieder, ne? Wo ist das jetzt eine Alternative? Wo ist das jetzt eine Lösung des Problems? Ja, Seite 53, diese Heimat wird durch die Vermittlung von Heimatgeschichte, lokaler Kultur und Geografie in der Schule, der Unterhaltung von Heimatmuseen, aber auch lokaler Alltagskultur wie regionaler Küche oder Praxis von Dialekten gefestigt. Ja, was hält die Leute davon ab, ein Heimatmuseum zu unterhalten, ihre regionale Küche und ihre Dialekte zu pflegen? Ja, vielleicht irgendwelche Herbert Marcuse-Leute, die sagen, dass das verkehrt ist. Aber da braucht man ja nicht dann hier ja, die rechten Philosophenkönige, um das dann aufrechtzuerhalten. Die dann irgendwie sagen, keine Ahnung, muss jetzt Schlagerquote geben im Radio oder so. Weiß ich nicht. Seite 53. In diesem identitären Rahmen agiert die Gemeinschaft von Gleichgeprägten, die einander kennen, solidarisch sind und sich gegenseitig korrigieren. Super Idee, wenn du ein 40 Leute Dorf hast. Keine gute Idee, wenn du ein Land hast. Ja. Ja, genau. Ja, Seite 55. An identitäre Rechte muss am Volk als auch politisch relevanten Identitätsebenen festhalten, will sie den Einzelnen nicht sich selbst überlassen und das hieße aufgeben, denn in sich verschärfenden Verteilungskämpfen hat der Einzelne nur die Chance als Teil einer Gesellschaft. Ja, in den sich verschärfenden Verteilungskämpfen, die wir alle heraufbeschwören von links und rechts. Ja gut, ich meine, es ist die Art und Weise, wie es formuliert ist, legt einen eindeutigen Schluss nahe. Man könnte es sehr wohlwollend auch auf den Sozialstaat anwenden, dass der damit gemeint ist, aber dann würde es ja nicht so formuliert sein. Ja. Tja. Ne, es werden halt das vieles, was hier ist, finde ich jetzt nicht so schlimm, sage ich jetzt mal an sich, aber die Art und Weise, wie es formuliert ist und wie es halt auf die gesamte Bevölkerung projiziert wird, das ist das Problem, wie ich es gerade gesagt habe, in kleinen, sich selbst organisierenden, was weiß ich, Vereinen, Dorf mit 40 Einwohnern oder sowas, da sind ja, solche auch, Regeln auch eher... Die Familie, ne, wir brauchen keinen rechten Obrigkeitsstaat, um Familien zu haben. Ja, wir brauchen den Kollektivismus halt nicht. Ja. Es ist halt genauso doof, wenn dir gesagt wird, du musst Mann, Frau, zwei Kinder haben, als gesagt wird, du darfst nicht. Ja, mach es einfach, wie du willst. Freiheit, Freiheit, Freiheit ist das Beste, was es gibt. Aber ja. Ja, grundlegende Neuausrichtung der Kultur- und Bildungspolitik, das ist ja im Endeffekt das, was wir ja auch schon immer sagen, dass diese ganze Scheiße, die sie jetzt bauen und irgendwie sagen, hier, das ist unser Idealbild, da wollen wir alle hin und das müssen wir ja in allen Bereichen jetzt irgendwie durchpeitschen, ne, mit unserer Hegemonie und so. Ja, das Pendel kann auch umschwingen und ich sehe das Pendel auch schon, das ist schon auf dem anderen Weg wieder. Na, also, das merkt man ja. Amadeo Antonius und so, die sind jetzt ganz schön am Japsen, ne, wenn hier schon Geld gesperrt wird und so und irgendwelche Dinge wie Dokumentationen hier gemacht werden, die nicht in ihrem Sinne sind und so. Und ja, praktisch jede Woche, irgendwie jeden Tag schon fast diese ganzen öffentliche rechtliche Rundfunk Einseitigkeitssachen jetzt einem größeren Publikum irgendwie gewahr werden und die Twitter-Geschichte, na, dass sie da nicht mehr die Leute alle, ja nicht alle, aber halt ein paar Stimmen so irgendwie weggesperrt haben, die da ein bisschen konservativer sind und so. Die merken schon, dass sich ein bisschen was ändert. Aber das Problem ist halt eben, dass dieses Pendel ja dann wahrscheinlich in die andere Richtung irgendwie umschwenkt. Und ja, also das wird uns überhaupt nichts bringen. Ja, war noch irgendwas Interessantes. Kinderreiche, gesunde Familien einer intakten Natur, die sich regional selbst versorgen und untereinander helfen, dürfen keine Bilder aus vergangenen Zeiten sein, sondern die von der politisch Rechten geförderte Zukunft. Die sich regional selbst versorgen, ja. die Leute versorgen sich da jetzt. Oder ist dann ja auch wieder, wir müssen auf den Bauernhof, ne, alle. Weil das ist ja Idealismus, ne? Und der ist ja wichtiger als alles andere. Und das ist auch egal, dass wir die Leute auch so satt kriegen. Das ist ja wieder nur Gewinnstreben und so, das wollen wir ja nicht. Ja, Staat ist die Lösung. Ordnung ist für politische Rechte ein zentraler Wert, da ist das Recht der Politik grundsätzlich etatistisch. Na ja, nicht die Leute in Ruhe lassen. Ja, nicht auf Wesentliche konzentrieren, sondern alle Bereiche der Gesellschaft müssen irgendwie bearbeitet werden. Will man die Ordnung im Großen erhalten, muss man die Ratten bekämpfen, die Ordnung im Kleinen durchsetzen. Okay. Es gibt die Marktwirtschaft im kleinen und mittleren Unternehmen der Unternehmer und Familien, die lokal verwurzelt sind und deren Erfolg daher auch der lokalen Gemeinschaft dient. Und es gibt den globalen Kapitalismus, einer kleinen Oligarchie, die zur eigenen Gewinnorientierung und Machtmaximierung die traditionelle Ordnung zerstören will, weil sie ihrem Streben Grenzen setzt. Ja. Ist das jetzt von Wagenknecht oder aus dem rechten Buch? Ja, gut. Und das Video hier habe ich mir auch angeguckt. Das hat der mir, zwei Leute hatten das in die Kommentare unter dem letzten Video geschickt. Weil wir hatten ja letzte Woche auch diesen kleinen Ausschnitt von dem Herrn Krah und hier hieß es, würde das nochmal entkräftet werden oder kontextualisiert werden oder so. Naja, also im Endeffekt sehe ich hier halt auch nur ihn und den, na, wie heißt der, Kubitschek, wie sie da am Tisch sitzen und zwei Philosophenkönige halt unter sich, die sich auf alle möglichen Philosophen beziehen und eine Zigarre rauchen und ja, Gesellschaftspolitik gern machen wollen von rechts und die Leute da ja, mit der Gesellschaft halt das machen wollen, was sie machen wollen, wo ich mir schon wieder denke, so, also allein irgendwie Leute, die eine Zigarre rauchen, von denen will ich mir schon mal nicht vorschreiben lassen, wie ich mein Leben zu leben habe. Dankeschön. Und dann natürlich auch, ne, so von wegen, ja, wir sind hier die Vernünftigen, die den Leuten sagen, wie das richtig und gesund hier irgendwie abläuft. Ja, super. Und dann Katholizismus, und dann kommt er auch irgendwie drauf zu sprechen, so einen katholischen Glauben, wo ich mir auch wieder so denke, ja, das Trans-Thema, ne, das habt ihr alles. Habt ihr alles erkannt? Das ist alles Blödsinn. Ne? Es gibt ja nur zwei Geschlechter, aber dass es auch nur null Götter gibt, das habt ihr noch nicht so richtig durchschaut irgendwie. Ne? Für mich ist das nämlich auch selbstverständlich. Und da will ich dann auch keine Hansels haben, die mir erklären, wie ich mein Leben zu leben habe, die so einen Kram dann irgendwie machen. Ne? Ihr könnt euren Scheiß da gerne machen. Ihr könnt auch dieses Schnellruder-Ding und die Bücher, die er verlegt und sowas, kann er alles machen. Ne? Also, das ist halt eben gerade das Ding, was uns unterscheidet von diesen Antifanten und diesen ganzen Leuten, die irgendwie meinen, dass man das alles platt machen muss, so schnell wie möglich und ohne Rücksicht auf Verluste, weil es da ja überhaupt nichts gibt und so weiter und es ja alles nur negativ ist und so weiter und so fort. Na, und, aber das ist definitiv nicht der Fall, aber also diese Leute wählen, dass sie hier irgendwie Macht bekommen. Nee, bitte nicht, also. Also ich mache es auf jeden Fall nicht und das sind auch nicht die Feinde von den SJWs und diesen Kulturmarxisten und diesen ganzen Leuten, wie wir ja auch eben schon gesehen haben. Sondern die sind genauso unterwegs, das sind genauso diese Philosophenkönige. Ne? Also. Und sorry, also. Tja, kollektivistische Philosophie ist halt nicht gut. Freiheitlicher Individualismus. Da kommt die Innovation her. und der Wohlstand und der Fortschritt. Tja. Ja, noch eine Hufeisenaktion. Ne? Einmal wieder scheint ein Thema zu sein für das Feindeslistengesetz. Also für die ach Gott, wie heißt das jetzt? Sorry, ich muss gerade aufmachen. Ja, die Antifa-Aktion hat ein juristisches Nachspiel. Was ist passiert? Die Antifa hat Wohnanschriften von hessischen AfD-Politikern veröffentlicht, dazu Orte, dazu weitere Profilbeschreibungen, wertende Profilbeschreibungen, Versammlungsstätten von AfD-Politikern. Und ja, die Gruppierung erstellte wertende Profilbeschreibungen für die AfD-Kandidaten bei der hessischen Landtagswahl. Die enthalten nähere Informationen, teilweise sogar Kfz-Kennzeichen. Es gab eine interaktive Karte mit Versammlungsräumen, wo Versammlungsräume der Partei gekennzeichnet sind. Und ja, mit dem Aufruf, lasst uns der AfD jedoch vor allem auf militanter Weise begegnen, ihnen das Leben zur Hölle machen und zeigen, was wir von ihrer menschenverachtenden Politik halten. Ja, ja, Menschenverachtung, ja, kann man hier rauslesen. Und ja, das Ganze wird halt im Endeffekt ein juristisches Nachspiel haben. Ja, ist vor 2 Jahren, ja, vor 2 Jahren, wurde, ja, 2021 wurde die Strafvorschrift § 126a Strafgesetzbuch eingeführt. Da geht es um sogenannte Feindeslisten. Da im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und von solchen Sachen, im Zusammenhang mit einem Aufruf zu politischen Agitation oder zu Gewalt, ist das zusätzlich strafbewehrt. Aber es ist auch weiterhin strafbewehrt. Ja, im Endeffekt es ist ein Verstoß gegen ein Datenschutzgesetz. So, ganz simpel. Allerdings ist es halt auch strafrechtlich bewehrt, wegen diesem Feindeslistenparagraf. Die Adressen der Kandidaten waren zwar ohnehin zur Veröffentlichung bestimmt, aber Punkt 1, zur Veröffentlichung durch den Landeswahlleiter bestimmt. Nur durch ihn. Nur weil er die veröffentlicht oder veröffentlicht hat, heißt es nicht, dass man die replizieren und reproduzieren kann. Punkt 1. Aber da geht es um die individuellen Rechte von allen. Diese kollektive Straftat mit der Feindesliste, die kommt noch oben drauf. Ja, also. Ist auch lustig, ne, dass es schon wieder so ein Mittel ist, was sie sich eigentlich gegen die Rechten rausgesucht haben. Genau. Ja, ich zitiere hier einen Rechtswissenschaftler darüber, gerade zur strafrechtlichen Bekämpfung solcher ursprünglich womöglich von rechtsextremen Erdachter, nun aber offenbar auch von linksextremen adaptierter Feindeslisten, um nichts anderes handelt es sich ja, wurde der Straftatbestand vor vergangenes Jahr geschaffen. Ich meine, Feindeslisten, egal wer sie macht, ne? Aber hier, wo das eingeführt wurde, wurde halt immer gesagt, ja, die Rechten machen das ja, und das ist ja so schlimm und das ist ja ein so großes Problem. Ja gut, ich meine, jetzt wird es gegen die Linken angewandt. Ja, also die Verbreitung, was oft gesagt wird, die Verbreitung zur staatsbürgerlichen Aufklärung oder Abwehr verfassungsfeindlicher Bestrebungen ist ausnahmsweise erlaubt. Darauf berufen sich ja viele Leute, aber auch hier gilt, nicht durch Privatpersonen, weil das Gewaltmonopol hat der Staat. Der Staat und seine Organe sind zuständig, nicht aber beispielsweise eine linksextreme Organisation hier. Also das Ganze ist strafbewehrt, das Ganze ist datenschutzrechtlich relevant. Nochmal, dass alle das auch richtig verstanden haben. Nur weil eine Liste irgendwo steht, irgendwo, weil es irgendwo veröffentlicht ist, heißt es nicht, dass man es selber nochmal veröffentlichen darf. Das ist eindeutig so. Warte, hier stand auch noch ein interessanter Satz. Das Interesse, private Rückzugsorte zu beeinträchtigen, ist kein berechtigtes Interesse. Und, na, wo steht das? Ach, jetzt finde ich es nicht, habe ich es mir nicht notiert. Aber im Endeffekt, selbst wenn Name und Adresse im Telefonbuch stehen, damit öffentlich sind, heißt es nicht, dass man es nochmal veröffentlichen darf. So, darf man nicht. Und ja, bin ich mal gespannt, was jetzt dabei rumkommt. Wer wird da überhaupt juristisch belangt werden? Kann man da überhaupt an Personen rantreten? Wer ist denn da überhaupt verantwortlich für? Ja, das Ganze ist ja wahrscheinlich auch nicht mit Klarnamen passiert. Punkt ist, dass die Staatsanwaltschaft die Sachen, die Ermittlungen selber aufgenommen hat, aufgrund der Punkte, die ich gerade genannt habe. Ja, also die AfD muss es nicht mal anzeigen. Es wird jetzt ermittelt und bleiben wir mal gespannt, was bei rumkommt. Ne? So, warten wir ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Verzeihung. Kannst du vielleicht ein Thema vorziehen? Okay, dann kommen wir zuerst zu America's Cultural Revolution, dem Buch von Christopher Rufo. Das habe ich ja vor 2-3 Wochen oder so, habe ich da schon mal draus zitiert, als ich angefangen habe, das zu lesen. Weil er da, also ich kann es empfehlen auf jeden Fall. Es ist es war zwar jetzt nicht viel drin, was ich noch nicht wusste, aber es sind sehr viele Zitate und es wird quasi der Werdegang beschrieben von diesen ganzen Akteuren wie Herbert Marcuse und wie da so die verschiedenen Stadien waren von dem, was er da irgendwie wollte und was er da so alles von sich gegeben hat. Und hier diese Angela Davis und dieser Paolo Ferreri, das war ja einer, der diese kritische Pädagogik gegründet hat, also quasi den ganzen Kram in die, also kritisch ist ja immer hier der gute alte Kulturmarxismus, in die Ausbildung hier in Education, wie heißt es, Bildung rein initiiert hat. Und Derrick Bell, um den geht es auch noch, ne, hier Harvard-Professor, der selber sagt, dass er eigentlich nicht geeignet war, also weniger Anspruch an ihn gestellt war als an andere Leute, aber er ist halt eben als Diversity-Professor halt nach Harvard gekommen und war da ja ziemlich einflussreich und wird hier auch nochmal aufgeschlüsselt, dass das im Endeffekt alles nur Ressentiment war von dem Typen, also na, alles läuft verkehrt und die bösen Weißen sind an allem schuld und wir müssen jetzt irgendwie alles umschmeißen, weil sonst wird es ja nicht gerecht, ne? So eine übliche Leier halt, die man da gewöhnt ist. Und dafür ist es auf jeden Fall zum Nachschlagen ein super Buch, wo man dann auch im Nachhinein noch, wenn man nochmal wieder die ganzen Zitate braucht, um sie irgendwem um die Ohren zu hauen. Und warum das halt eben wirklich abläuft, also das mit der Kulturrevolution, ist aus meiner Sicht halt überhaupt keine Übertreibung, ne? Also. Und das ist auch nicht erst in den letzten 10 Jahren oder so hat das natürlich begonnen, sondern halt schon vor Jahrzehnten. Aber das ist der lange Marsch durch die Institutionen, der ja auch nochmal aufgeschlüsselt wird, was ja eine Wortschöpfung wohl war von dem Rudi Dutschke, der sich da aber bezieht auf den langen Marsch der Kommunistischen Partei in China, wo sie quasi einen Rückzug angelegt haben. Und aber durch diesen Rückzug dann im Endeffekt noch erfolgreicher gewesen sind und dann im Endeffekt den Sieg davongetragen haben. Und das war ja quasi das, was sie nach 68 probiert haben und was man ja, glaube ich, sagen kann, auch ziemlich gelungen ist. Zwar natürlich nicht komplett, weil wir haben ja keine, also die Kulturrevolution ist ja noch nicht geglückt. Es ist ja nur so, dass die Hegemonie, die sie da erreichen wollten, halt in vielen Bereichen natürlich schon sehr weit fortgeschritten ist. Aber auch das beschreibt der Rufo halt eigentlich ganz objektiv, würde ich sagen, dass sie da also schon immer nicht das geschafft haben eigentlich, was sie wirklich wollten. Aber die Geschichte ist ja natürlich noch nicht vorbei. Ist ja noch nicht auserzählt. Das werden wir ja dann alle jetzt leider noch erleben, ob sie dann den Endsieg davontragen und es wirklich eine Kulturrevolution im Westen gibt oder ob sie da vorher mit scheitern. Ja, das Problem ist, die Zersetzung der Institutionen durch so eine Kulturrevolution macht einen Systemwechsel teilweise einfach notwendig, weil die Institutionen zerrüttet sind. Und du hast ja gerade schon gesagt, wie es aussieht mit dem Pendel. Wenn man eine Gesellschaft destabilisiert, können Extremisten viel mehr Macht erringen. Es müssen nicht unbedingt die Extremisten sein, die das System ins Wanken gebracht haben. Genau, das ist auf jeden Fall so. Und also am Ende vom Buch sagt er natürlich quasi auch, was man jetzt machen müsste. Und ja, also er, das mutet halt auch erstmal so ein bisschen so an, wie was wahrscheinlich der Herr Krau auch sagen würde. Also es geht da so um Metaphysik und so, aber es wird dann doch ziemlich schnell deutlich, dass das, was der Rufo damit halt meint, ist, sich besinnen, und das sagt er halt auch so, sich besinnen auf die Gründung von Amerika, ne? Also auf die Werte, die halt in der Verfassung von Amerika drinstehen. Und ja, das ist ja dann halt auch wieder keine Theokratie oder so, ne? Weil das sind ja die Werte der Verfassung. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass wir das hier in Deutschland sowas natürlich nicht haben. So eine Sache, auf die man sich da groß berufen kann, weil ja, unser Gründungsmythos ist halt irgendwie, sei kein Nazi mehr im Endeffekt. Und das wird, glaube ich, eher so ein bisschen spannend, ob wir das da schaffen, so einen vernünftigen, ja, Patriotismus, Verfassungspatriotismus irgendwie zu erarbeiten oder irgendwie, ja, vielleicht auch einfach vergessen, was da so ein bisschen der Hintergrund ist und einfach irgendwie positives Bild vom Rechtsstaat auch so finden, uns vielleicht verwechseln einfach mit Amerika oder so, keine Ahnung. Das passiert das so an vielen Stellen schon. Ja, Ja, also es ist halt ja. aus deutscher Sicht natürlich nicht ganz so schön, aber ich denke mal, aus amerikanischer Sicht sehe ich da schon auch viele, viele Ansätze, dass also der Geist von Amerika lebt ja schon noch an vielen Stellen. Und die haben ja auch die entsprechende Kultur dafür, dass sie jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie den Tisch halt umkippen und sagen, so, wir machen jetzt nur noch hier die kollektive Menschenwürde oder so. Nee, die Ja, sagen dass dann America, fuck dann yeah. das, gerade das befürchte ich dort auch eher, weil wir orientieren uns zwar an so Begriffen wie Menschenwürde, aber diese Begriffe werden ja uminterpretiert. Ja, und wenn sie so und so ausgelegt werden, dann ist es auf einmal, Das meinte ich damit ja ja, es quasi. widerspricht der Menschenwürde, wenn du mit dem Auto durch die Gegend fährst, weil Ja, du genau. ja Ja, das die meinte ich ja im Umwelt Endeffekt. zerstörst. Also ich meinte damit ja halt eben, dass man diesen Begriff halt eben nimmt und dann als rückwärts davon halt eben so nach dem Motto, ja, wir wissen ja quasi, was die Menschen brauchen und so. Und na, und weil das wird ja sowieso als Gerechtigkeit und nur nett sein zu den Leuten, so in dem Sinne meinte ich das halt, ne? Das ist ja hier kritische Rassentheorie und so, ist ja nur freundlich sein und rumgendern ist ja nicht irgendwie auf die Männer hacken, sondern ist ja nur Gerechtigkeit und so. Ja, und aufgrund von diesem amerikanisch-liberal geprägten Bild werden solche Sachen ja auch nur akzeptiert. Sonst würden die Leute ja sofort sagen, ja, Moment mal, das ist eine Herabwürdigung des Menschen. Das ist nicht eine Verteidigung der Menschenwürde, das ist eine Herabwürdigung des Menschen. Naja, aber gut. Evangelikale Christen in den USA lehnen Bibelstellen ab, weil Jesus zu links ist. Yeah, fuck yeah, genau, das wird sein. Ne, Jesus, der alte Lefty-Kommunist, kennt ihr doch, ne? Ja. Ach ja, gut, hier haben wir einen Artikel und es geht, trotz der Überschrift geht es, oh, was könnte es sein, wenn es um Amerika geht? Und ihr seht schon sowas wie evangelikale Christen? Natürlich, Onkel Trump ist wieder da. Juhu, ja, weil nächstes Jahr geht es ja rund mit dem Präsidentschaftswahlkampf, was auch immer. Und Grund genug hier für die Frankfurter Rundschau mal einen demokratischen Wahlkämpfer zu Wort kommen zu lassen. Ne? Was ist denn hier los? Was ist denn überhaupt los? Wachsende Zustimmung, rechter Politik stürzen das Christentum in eine Krise. Wie? Grund dafür sei besonders die Einflussnahme des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut kandidieren will. Nein. Ein evangelikaler Pastor warnt davor, dass konservative Christen Jesus lehren als zu links ablehnen. Ja. Eine zentrale Figur der christlichen Religion, Jesus, stempeln konservative Christen vermehrt als zu schwach und zu links ab. Wer sagt das? Russell Moore, ehemaliger Spitzenbeamter der Southern Baptist Convention und mittlerweile, ja, nicht mehr in der kirchlichen Gemeinde aktiv, weil der evangelikale Christ geriet wegen seiner häufigen Trump-Kritik in Konflikte mit anderen Pastoren. Er trat 2021 zurück und seitdem, ja, tja. Und worum geht's dem Herrn Moore? Er sagt, bei der Präsidentschaftswahl 2020 haben bis zu 81% der evangelikalen Protestanten für Trump statt für Joe Biden gestimmt. Moore erklärt, dass man deswegen versuchen müsse, die Kirchenkultur durch kleine und lokale Schlachten wieder zu verbessern. Deswegen, ja, also, fand ich einfach nur lustig. Ja, also lehnen evangelikale Christen in den USA jetzt Bibelstellen ab, weil Jesus zu links ist? Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der mal so einen Spruch rausdrückt. Aber generell, ja, toller Journalismus hier. Ne? Ein amerikanischen Wahlkämpfer der Demokratischen Partei und der sagt, ja, die Jesus jetzt zu links wegen Trump. Uah. Was ist das? Was soll das? Ich meine, so eine Propaganda in Amerika, okay, da gibt es wenigstens ein Publikum, wo man denken könnte, okay, das könnte vielleicht deren Wahlverhalten irgendwie beeinflussen. Aber was macht so ein Artikel in Deutschland? Ja, wenn jetzt wenigstens noch ein paar Beispiele drin wären. Ah, der Pastor hat dies und das gesagt. Oder hier habt ihr ein Video, wo der Pastor das und das sagt. Nee. Einstiegssatz und dann nur noch Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Ja, wird lustig. Wird lustig. Frankfurter Rundschau. Ja. Totalitäres Biedermeier. Über Eva von Redekers gefeierten Versuch, die Freiheit neu zu denken, ist hier ein sehr lesenswerter Artikel von Ijoma Mangold, den ich ja auch schon ein paar Mal lobend erwähnt habe. Ist eigentlich immer ein guter Mann, hat ja auch tolle Bücher geschrieben. Und diese Eva von Redeker, die habe ich das erste Mal gesehen bei Thilo Jung. Und dann dieses Gesicht und Thilo Jung und wurde irgendwie als Freiheitsphilosophin bei Thilo Jung irgendwie angeteasert. Und da wusste ich schon ganz genau, was ihre Meinung ist. Man dürfte auch gleich mal raten, weil sie hat nämlich hier irgendwie den, wie hat sie es genannt, nicht Daseinsfreiheit, irgendwie so ähnlich. Oh Mensch, irgendwas mit Überlebensfreiheit oder irgendwie so. Ach, die Bleibefreiheit. Ja, dreimal dürft ihr raten, was Bleibefreiheit bedeutet. Dass jeder, der es hierher geschafft hat, hier bleiben darf. Nee. Oder vielleicht im übertragenen Sinne auch, aber eigentlich heißt es, das Klima stirbt und deswegen müssen wir allen Leuten alles verbieten, damit das Klima nicht mehr stirbt und wir alle hier bleiben dürfen. Und deswegen ist das die wahre Freiheit, wenn wir alles verboten haben. Also wenn Demonstranten sich an Bäume fesseln, damit der Wald bleibt, ist das ein Fall von Bleibefreiheit. Okay, alles klar. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, es ist halt diese Umdeutung mal wieder vom... Wir haben schon einen neuen Freiheitsbegriff, der im Endeffekt sagt, was wir Superschlauen irgendwie sagen, was notwendig ist. Und das sagt der Ijoma Mangold hier auch irgendwo, dieses sozialistische Credo von Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Genau, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Ah ja, so ist genau das Zitat. Das ist halt ihr Ding natürlich auch. Ne? Wer hätte das gedacht? Jemand, der als Freiheitsphilosoph bei Thilo Jung sitzt, ist quasi ein Sozialist, der nur möchte, dass wir alle nach seiner Nase tanzen, weil ansonsten geht die Freiheit ja sowieso flöten. Na. Genau. Freiheit ist immer die Freiheit, den Andersdenkenden was zu verbieten. Damit wir alle bleiben dürfen. Intellektuell überfordert. Wolfgang Kubicki. Ah, hier wurde die Oma gegen rechts wurde durchs Dorf getrieben. Greift die Omas gegen rechts an, ja. Also die Omas gegen rechts, weiß nicht, ob er die kennt. Ich kenne die auf jeden Fall schon, weil in Hannover laufen die auch mal bei allen möglichen Demonstrationen irgendwie rum. Ja, die sind in Hannover, Hamburg und Berlin sind die öfters mal präsent mit irgendwelchen Aktionen. Wir hatten auch mal eine Omas gegen rechts Berlin-Aktion irgendwann, ja. Und die haben jetzt quasi hier einen Brief geschrieben an Wolfgang Kubicki oder öffentlich geschrieben oder so, wo sie ihm irgendwie vorgeworfen haben, dass er jetzt dafür verantwortlich ist. Und natürlich, dass irgendwer sich zur AfD hingezogen fühlt, weil er ja den Staat delegitimiert und ja auch in der Corona-Zeit halt irgendwelche Maßnahmen kritisiert hätte und so. Und deswegen ist er natürlich der Böse, weil wir ganzen Dummen, ne, wir sitzen halt nur da und denken uns, oh, ich muss mal gucken, was der Kubicki so über die Welt denkt und dann mache ich das einfach das, was der macht. Ne, und wenn wir den irgendwas hören, sagen hören, dann denken wir auch nicht irgendwie, ja, das ist ja irgendwie ein Vernünftiger von der FDP oder so, sondern dann denken wir natürlich sofort, ich sollte AfD wählen. Ne? Weil, oder, nein, nicht nur AfD wählen, sondern ich muss Faschisten, ne? Ich muss ja, weil das ist ja auch das Ding, ne? Er hilft ja dem Faschismus auch, ne? Also, und ja, und da hat sich dann Herr Kubicki doch mal dazu bemüßigt, den dann zu antworten und hat halt gesagt, normalerweise würde er das halt nicht machen, wenn die Leute mit seiner Antwort intellektuell überfordert sind. Was er da schon genau bei. Normalerweise antwortet er nicht auf Schreiben, in Anführungsstrichen, bei denen ich davon ausgehen muss, dass meine Antwort die Empfänger intellektuell überfordert. So beginnt Kubickis Replik. Aus regionaler Verbundenheit, weil die da irgendwie aus Schleswig-Holstein stammen, würde er das jetzt doch mal machen und er sagt, sie hätten sich offenkundig nicht mit seinen politischen Positionen vertraut gemacht, dies hätte geholfen, es inhaltlich immerhin auf ein akzeptables, unterdurchschnittliches Niveau zu heben. Also, schön ausgeteilt. Bitte Herr Kubicki Ihnen nun eine Hilfestellung in Sachen Recherche an. Er habe zu keiner Zeit die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert. Ja, das ist eigentlich schade. Das sollte er mal machen, schrieb er. Vielmehr halte er ihn für notwendig, aber reformbedürftig. Die Frage der Omas gegen rechts, was sich an dem System denn bitte ändern sollte, habe er erst kürzlich in einem Zeitungsartikel mit seinem Parteifreund Frank Schäffler beantwortet. Es hätte wahrscheinlich nicht viel Aufwand bedurft, diese Position zu eruieren, bevor man sich wie sie derart aus dem Fenster lehnt. War noch ein Zitat von ihm. Wenn es Ihnen wirklich um die Bewahrung unserer Demokratie ginge, fährt der FDP-Politiker fort, müssten Sie vielmehr für einen offenen Diskurs der Meinungsvielfalt, für das gegenseitige Verstehen, gegen pauschale Vorurteile, gegen Lügen und gegen bodenlose Unterstellungen streiten. Ja, das können die nicht. Nach dem Schreiben an ihn müsste er allerdings davon ausgehen, dass die Verfasserin jetzt entweder nicht bereit oder nicht in der Lage sein. Wer es nicht schafft, rechts von rechtsradikal, rechtsextrem und Nazi zu unterscheiden, so Kubicki, soll er sich besser nicht als, oh weia, Lord Siegelbewahrer der Demokratie aufschwingen. Die Omas gegen rechts haben auf das Antwortschreiben des FDP-Politikers bereits eine Entgegnung veröffentlicht, in der sie ihm vorwerfen, ihren Brief nicht sorgfältig genug gelesen. Ja, das ist das Problem, Leute. Ne? Du hast das nicht sorgfältig genug gelesen, ja, Kubicki. Dass wir dir sagen, dass du ein richtig böser Mensch bist, hast du wohl nicht sorgfältig genug gelesen und nicht verstanden. Ja. Omas gegen alle, würde ich sagen. Russland gegen alle. Computerspieler kennen Dmitri Glukowski vor allem wegen Metro 2033. Und den dazugehörigen Videospielen. Der Autor lebt nicht in Russland, ist aber in Abwesenheit zu 8 Jahren Straflager verurteilt worden, weil er gesagt hat, dass das irgendwie scheiße ist, dass Menschen sterben in dem Krieg und dass er das von Russland, also dass er bei Russland die Schuld sieht dafür, dass dieser Krieg geführt wird. Und der Straftatbestand, wegen den er zu 8 Jahren Straflager verurteilt wurde, ist das Verbreiten von Falschnachrichten über Russlands Armee. kann man sich jetzt denken, was man will. Ich meine, wir haben ja hier keine Straflager, hier kommst du halt dann nur ins Gefängnis oder so. Bisher. Wenn die EU so weitermacht mit ihren Regeln. Das war von Price. Jo, beide Deutschlands in Paris. Aha. Ja, diese Botschafter schreibt Geschichte. Ja, hier haben wir, das ist ein etwas seltsamer Fall. Wir haben einen ehemaligen DDR-Botschafter, der allerdings 1990 erst die DDR repräsentierte in Frankreich, der jetzt wieder in Frankreich als deutscher Botschafter eingesetzt wurde. Ja, es ist eigentlich nur ein kleiner Blick. Wir haben ja heute leider auch das traurige Datum mit dem Mauerbau und so, ne? DDR, Deutschland, dass halt gewisse DDR-Connections von damals heute immer noch bestehen. Der Herr hat im Endeffekt ja in der DDR was gemacht, was wir von den ganzen anderen DDR-Politikern, die dann außer jenseits der Linkspartei halt groß geworden sind, er kommt aus dem kirchlichen Umfeld, ne, war evangelischer Priester, hatte eine eigene Gemeinde. Und dann wurde er halt von den anderen Kirchenleuten, die dann diese provisorische Übergangsregierung gegründet haben, halt wie so viele andere Kirchenleute halt mit reingeholt in die Regierung. Und auf einmal wurde er dann ja, Botschafter. Ne? Vertrauenswürdige Person sucht und findet Meckel, der neue Außenminister, auch aus dem Kirchenumfeld, vor allem in seinem bisherigen Wirkungskreis der Kirche. Und so wurde Stefan dann Botschafter der DDR in Frankreich. Ja, also generell kennt man ja einige Kritikpunkte. Was für einen Stand hatte die Kirche in der DDR? Wie kommt das, dass so viele kirchliche Vertreter auf einmal in der Übergangsregierung der DDR sind? Ich meine, Frau Merkel kommt ja auch daher, ne? Und andere Politiker auch, ne? Unser Bundesgaukler ja auch. Gut, und dann, nachdem die DDR in die BRD überführt wurde, hat er nochmal bei der Ausbildungsstätte des Auswärtigen Amts in Bonn nochmal seine Diplomatenausbildung nachgeholt und ist dann im Windschatten von Frank-Walter Steinmeier weiter hochgekommen, bis er jetzt halt seine Botschafter berufen bekommen hat. Ja, also ich finde das einfach nur seltsam. Es heißt ja nicht, dass nur weil sich jemand in der DDR politisch engagiert hat, dass er nicht rehabilitierter Politiker jetzt sein kann, aber ich finde es einfach, ja, es ist damals sehr viel komisch gelaufen. Man musste irgendwo Personal herholen, weil zu viele Leute diskreditiert waren, beziehungsweise weil man es bei manchen Leuten einfach nicht mehr rechtfertigen konnte. Und ich finde es einfach immer wieder überraschend, wie viele kirchliche Leute dann da auf einmal politische Macht bekommen haben. Und das halte ich ja. Ja, was heißt haben, ne? Also, wie wir sehen, zieht sich das ja bis heute. Ja, sag ich ja. Naja, also es ist jetzt nicht so, dass es ein Hardcore-Kommunist ist, der auf einmal jetzt über die Linkspartei Botschafter geworden ist. So ist es nicht. Ja, Hardcore-Kommunisten. Gab es auch in der Generation X oder gibt es auch in der Generation X? Hier haben wir wohl einen Vertreter, nehme ich mal an, der Generation X, Ulrich Gutmeier von der Taz. Und der findet es nicht gut, immer mit den Boomern in einen Topf geschmissen zu werden. Grundsätzlich finde ich das auch vernünftig, weil auch wir Generation Xer sind wahrscheinlich für die ganzen Kinder halt einfach Boomer, aber naja, passt. Passt halt eben nicht. Aber was ich interessant fand, dass er hier schreibt, Moment. Die Angehörigen der Generation X sind zwischen 40 und 55 Jahren alt. Selbst wenn sie in den 80ern gegen Atomkraft und Umweltzerstörung demonstriert haben sollten, kann man auch sie durchaus für den gegenwärtigen Zustand der Welt verantwortlich machen. Ach ja? Warum? Weil, wenn ich mal ehrlich bin, ist die Generation X eigentlich die Generation, die gerade darum betrogen wird, die Welt zu gestalten. Weil früher war es halt so, ab einem gewissen Alter ist man dann irgendwie für politische Ämter in Frage gekommen, etc. pp. Da ist die Generation X jetzt so langsam. Ja, und jetzt werden die Ämter halt, mit Emilia Fester, Ricarda Lang, Toni Hofreiter, Timo Genius und anderen tollen Leuten besetzt. So nach dem Motto, ja, wir wollen euch alte Leute nicht hier. Irgendwie habe ich da ein Geschmäckle bei. Soweit ich weiß, noch kein Mandat irgendwo. Ja, noch kein Mandat, aber trotzdem. Also man zeigt uns allenthalben, man will uns alte Leute eigentlich gar nicht. Dabei wäre jetzt eigentlich die Zeit, wo wir gestalten könnten, wenn wir es so machen würden, wie wir es immer gemacht haben. Machen wir aber nicht. Allerdings handelt es sich bei Ihnen oft auch um Menschen, die vegan leben, queer sind, non-binär, antirassistisches und vieles andere, von dem ihr denkt, ihr hättet es erfunden, liebe Kinder, Jugendliche und Millennials, ihr Ypsilone und Zs. Ja, nur wir haben halt nicht so ein Geschiss drum gemacht und wir haben das halt nicht jedem erzählt und wir haben keine TikTok-Dances gemacht, weil es noch kein TikTok gab. Ja, hätte er aber. Ja, ganz hätte. Sicher. Und dann sagt er noch, ja, aber ihr müsst selber mal auf euch gucken, nämlich ihr mit eurem TikTok, ihr ladet da Terabytes in die Cloud hoch und Hexabytes und ihr schadet nämlich der Umwelt auch ganz tolle. Also alles in allem ein super angepasster, ich gebe jedem noch was mit, Hauptsache irgendwie, ich kann das Klima fair reiten, Artikel wunderbar. Aktuelles Buch, Wir sind die Türken von morgen. War das nicht ein Song irgendwie? Naja. Genau, apropos Song. Ein Song von den Sex Pistols heißt God Save the Queen und darüber sinniert hier Stefan Laurin bei den Ruhrbaronen. Und damals war das ja so eine Situation, wo halt England an einem Punkt war, dass halt die Regierung gesagt hat, wir machen den Sozialstaat platt, so ungefähr wie das, was da bis dahin überhaupt existiert hat. Wir gehen jetzt voll in die Konzernrichtung, wir erhöhen die Steuern. Und unter dem, auch gerade unter diesem Eindruck ist ja Punk entstanden und Punk explodiert. Und hier geht es halt um God Save the Queen von den Sex Pistols und There's no future in England's dreaming, God save the Queen, no future, no future, no future for you. Und er bezieht es halt auf Deutschland. Ja, heute müssen wir nüchtern feststellen, dass es Deutschlands Träume sind, für die es keine Zukunft gibt. Wenn Klaus Müller von den Grünen, Chef der Bundesnetzagentur, sagt, dass Strom bald günstiger wird, widerspricht er den Prognosen des Bundeswirtschaftsministeriums, das davon ausgeht, dass der Strompreis nach einem kurzfristigen leichten Rückgang in Deutschland im Jahr 2042 bei über 40 Cent die Kilowattstunde liegen wird. Nun liegen muss, wenn man die CO2-Abgabe reintut, ne? Ja. Der deutsche Traum eines grünen, woken und wohlhabenden Musterlandes, nach dem sich alle anderen Staaten begeistert richten, ist dabei zu zerplatzen. Der ist schon lang zerplatzt. Auch ohne prophetische Gaben ist klar, wie die Zukunft aussehen wird. Die Verteilungskämpfe werden zunehmen, zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt, wo der Bau von Wohnungen nicht mit der wachsenden Zahl an Menschen mithält. Hohe Energiepreise werden dafür sorgen, dass die Menschen sparen müssen, um durchzukommen. Ihr Lebensstandard wird spürbar sinken. Wenn die Industrialisierung irgendwann dazu führen wird, dass ein bekanntes Unternehmen wie zum Beispiel Volkswagen ein Werk schließt, wird die Stimmung sich schnell und stark verschlechtern. Dazu kommt, dass jede Reise ins Ausland zu einer Lektion in Sachen Demut wird. Als Deutsche waren wir es lange gewohnt, in anderen Ländern Europas vielleicht nicht geliebt, aber immerhin bewundert zu werden. Das hat sich nach meinem Eindruck verändert. Erstaunt stellen wir fest, dass nicht nur das Wetter und das Essen in anderen Ländern besser ist als bei uns, sondern auch die Schnellzugverbindungen, der Handyempfang und die digitalen Bezahlmöglichkeiten. Länder wie Schweiz und Teile von Nordeuropa seien zudem für deutsche Normalverdiener praktisch unbezahlbar geworden. Um das zu... Also der größte Profiteur wird die AfD sein und das wird so lange weitergehen, bis sich die anderen Parteien daran erinnern, dass Wohlstand eine der Grundlagen für eine stabile Demokratie ist und ihre Aufgabe darin besteht, Wirtschaftswachstum und technischen Fortschritt zu ermöglichen und nicht zu verhindern. Aber um das zu erkennen, muss man vielleicht erst einmal öfter laut No Future rufen, denn Wut ist tatsächlich eine Energie. Tja, Securing Europe's Competitiveness, Addressing the Technology Gap. Hier haben wir eine Studie von McKinsey, die kennt man ja, eine der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Politikberatungsgesellschaften, Think Tanks und so. Und ja, im Endeffekt konstatieren die nichts Gutes. Wenn man es mit einem Satz sagen würde, könnte man sagen, ja, Europa hat im Endeffekt die letzten 20 Jahre komplett in die falschen Technologiesektoren investiert. Und im Endeffekt wird es das zur Folge haben, dass wir bis rein rechnerisch gesehen bis zu 70% weniger Wirtschaftswachstum potenziell haben werden, als wie es möglich gewesen wäre, hätten wir vor 10 Jahren die Weichen anders gestellt. Wie hätten wir die Weichen anders stellen sollen? Tja, mehr in Industrie investieren sollen, ja, mehr in Netze investieren sollen, mehr in Energieträger investieren sollen, mehr in Infrastruktur investieren sollen, mehr investieren sollen in Unternehmenssubventionen in innovativen Sektoren. Weil im Endeffekt ist es jetzt so, dass die industrielle Basis aus Europa weggegangen ist und die R&D-Basis auch aus Europa mittlerweile weggegangen ist. Ja? Und es gibt keine Anreize, es gibt kaum noch Anreize, die R&D-Stand, den R&D-Standort Europa auszubauen, jenseits von staatlichen Subventionen. Privatfirmen investieren kaum noch in, also R&D-Forschung und Entwicklung in Europa, wenn es nicht vom Staat gefördert wird. Und da hinken wir einfach mit einem Faktor 20:1 gegenüber beispielsweise Amerika zurück, was das angeht. Und das sind einfach Unterschiede, die kann man nicht ausgleichen. Ja, wir haben auch im Finanzsektor haben wir einfach absolute Ungleichgewichte hergestellt in den letzten 15 Jahren, wo wir vor 15, 20 Jahren ungefähr eine ähnliche Business Valuation hatten wie amerikanische Unternehmen, also europäische Unternehmen und amerikanische Unternehmen hatten eine ähnliche Valuation. Von der Größenordnung her ist es jetzt so, dass die amerikanische Finanzindustrie mittlerweile uns 10:1 abgehängt hat. Also von einem 1:1 Verhältnis sind wir jetzt auf 10:1 zurückgefallen, jetzt. Und das wird sich extrapolieren in die Zukunft. Im Endeffekt sagt McKinsey, ja, über 1% Wirtschaftswachstum wird es in Europa die nächsten 20 Jahre nicht geben können, weil einfach keine Schwungmasse dazu da ist, weil das in den letzten 15 Jahren verschlafen wurde. Und das Einzige, was man jetzt machen kann, ist in neue Technologien zu investieren, um ab dem Jahr 2040 wieder Anschluss zu gewinnen bei den Technologien, die dann die neuen Technologien sein werden. Und wir reden hier über Technologien, nicht Wasserstoff, sondern das, was nach Wasserstoff in der Diskussion sein wird. Was auch immer das sein würde. Aber Wasserstoff wird hier explizit erwähnt, dass das jegliche Investitionen in den Wasserstoffsektor kommen jetzt zu spät, als dass wir da eine Position bekommen, wo wir gegenüber ausländischen Akteuren irgendwie was reißen können. Ja, also werden immer mehr importieren, werden immer weniger selber herstellen und wir haben keine Märkte mehr, wo wir wachsen. Wir haben keine Märkte mehr, wo wir wachsen können. Das ist der Punkt. Wir haben keine Wachstumsmärkte mehr. Wir haben nur noch stagnierende Märkte. Ja, sagt McKinsey. Würde ich ehrlich gesagt so unterschreiben, ist so. Und Hauptprobleme sind halt Fehlinvestitionen der letzten 15 Jahre. Keine Anreize für private Unternehmen, mehr Forschung und Entwicklung in Europa zu machen. Nur staatliche Förderung und staatliche Förderung in Sektoren, die ja nicht Industrien der Zukunft fördern. Nochmal, das wird ja immer so gesagt, die neue Technologien, Klimawandel, neue Wirtschaft, das sagen die Grünen ja ganz gerne. Nochmal, darum geht es nicht. Es geht um die Technologie, die danach kommt. In die müssten wir jetzt anfangen zu investieren und strategisch planen als Europa, dass wir in 20 Jahren wieder den Anschluss an die Weltwirtschaft kriegen können, weil jetzt sind wir gerade am Stagnieren. Gegenüber allen anderen Wirtschaftsregionen weltweit, sogar gegenüber Afrika. Ja, also, ja, ist so. Überwachung. Niemand hat die Absicht, eine Corona-Warn ab und digitale Identität zu bauen. Ja, hier haben wir eine Recherche von Telepolis. Die haben anhand von einer Anfrage der DUCDU, haben die nochmal das ganze Thema der Corona-Warn-App aufgerollt. Ihr kennt euch, erinnert euch an die Corona-Warn-App. Ist mittlerweile nicht mehr so ein großes Thema, aber ist ja relativ viel Geld reingeflossen und das Ding gibt es ja weiterhin und es soll auch weiterhin genutzt werden. Neben Fragen zur Kosten-Nutzen-Bilanz stellt die Fraktion Fragen zur Nutzung der App für andere Zwecke als den ursprünglich verfolgten. Die von der Unionsfraktion gestellten Fragen zur Datenverknüpfung beziehen sich auf die folgenden vier wesentlichen Bereiche. Nummer 1. Die Integration des digitalen Identitätsnachweises Ausweis-App in die Corona-Warn-App. Das Umfunktionieren der Corona-Warn-App zu einem digitalen Impfausweis. Implementation in die digitale Patientenakte. Die Umgestaltung der Corona-Warn-App zu einer Bundeswarn-App, Anschluss an Katwarn. Die Umgestaltung der Corona-Warn-App in eine Smartphone-Version der digitalen Patientenakte. Da haben wir sogar nochmal. Ja, also das Gesundheitswesen soll ja digitalisiert werden und es gibt halt es gab schon von Anfang an Bestrebungen, das über diese App zu konsolidieren. Im Hintergrund wurde da auch schon mit der Telekom und mit anderen Unternehmen wurden da die technischen Rahmenbedingungen halt auch schon geschaffen, dass es möglich ist, das zu tun. Aber natürlich sind die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen dafür noch nicht gegeben. Das müsste alles noch gemacht werden. Also dazu, das ist erstmal der Teil der App. Ja, und dann geht es noch um einige interessante Fälle, wo Leute im Ministerium das mit dem E-Rezept und mit der Patientenakte halt durchgedrückt haben und dann auf die Unternehmensseite gewechselt sind und jetzt halt entweder bei Unternehmensberatungen den Prozess begleiten oder halt bei der Telekom oder anderen IT-Dienstleistern arbeiten und tatsächlich an der Implementation der technischen Schritte verdienen. Und diese Firmen, die da teilweise mit befasst sind, sind halt aus einem interessanten Startup-Fonds rausfinanziert worden, wo viele Prominente rein investiert haben. Ne? Und der Herr Merz und der Herr Chaya haben da halt eine wesentliche Rolle gespielt, weitere CDU-Politiker. Und ganz am Ende des Artikels geht es noch kurz um Bilderberg. Weil bei Bilderberg das wohl auch ein Thema war, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, da könnt ihr drüber denken, was ihr wollt. Und also die Thema Corona-Warn-App kommt nochmal zurück, weil die Verträge mit der Telekom und so laufen weiter. Die Sachen sollen implementiert werden, das soll alles in einer App gemacht werden. Ne? Ich sage nochmal, die ganzen Patientendaten, die Daten, die öffentlichkeitswirksam sind, wie der Impfstatus und Ausweis-App, ne? Soll alles über diese Corona-Warn-App, in dieser Corona-Warn-App gebündelt werden. Ja, niemand hat die Absicht. Ja. Ja. San Francisco. Zweite Buchempfehlung für heute. Schönberger, ja. Weil wir hatten ja schon länger keine Buchempfehlung mehr und deswegen habe ich dieses Mal gleich zwei mitgebracht. Das ist die zweite hier, nämlich San Francisco, genau, von Michael Schellenberger. Das ist ja einer der früher mal Kulturmarxist war und ja auch immer meint, dass das alles richtig ist, so, dass es diese Leute halt wirklich gibt und dass er da auch irgendwie für den Soros gearbeitet hat und so. Sehr interessante Geschichte. Und für ihn war im Endeffekt das Erweckungserlebnis Klimawandel gegen Atomenergie und dann seine persönlichen politischen Ambitionen im Staate Kalifornien. Genau, der wollte ja auch Gouverneur werden jetzt hier letztens. Ne? Als ja, in San Francisco halt auch, ja. Weil er beklagt halt den schlimmen Zustand der Stadt und sagt, es liegt im Endeffekt daran, dass die Leute einfach immer nur die gleiche Partei wählen, egal wer dabei ist, die können machen, was sie wollen und das kann es ja eigentlich nie sein. Genau, und jetzt weiß ich nicht, was ich gerade erzählen wollte, aber dann kommen wir nochmal zum Buch allgemein. Also jetzt, ach ja genau, der Doom Loop. Ich wollte auf den Doom Loop eingehen. Das ist ein Begriff, der sich jetzt für San Francisco gecoint wurde und quasi beschreibt, dass es immer schlimmer wird. Na, also die Stadt geht halt echt richtig heftig den Berg hinab und das ist schon eine ganze Weile jetzt so. Ich war ja 2009 auch mal in San Francisco, habe das damals da, also da war das noch überhaupt nicht so, ne? Also ich bin echt, und ich kannte da auch Leute, die ich da besucht habe, auch Amerikaner halt, also nicht jetzt irgendwie Europäer, die da mal gewohnt haben oder so, sondern Leute, die da auch in dieser Bay Area aufgewachsen sind und so und die ihr ganzes Leben da verbracht haben, sind jetzt alle weg. Ne? Also ich kenne da jetzt niemanden mehr, weil das halt so heftig geworden ist. Und das war ja mal die Stadt mit den höchsten Immobilienpreisen von ganz Amerika, wegen diesen ganzen Tech-Leuten, die da so viel Geld haben und so. Und die sind ja teilweise auch noch da, aber es sind ja auch viele schon weg und gibt viele, die sie gekündigt haben und so. Und ja, also die Stadt geht halt ziemlich heftig den Bach hinunter und das Hauptproblem ist die Obdachlosigkeit mit verbundener Drogenabhängigkeit von den Leuten. Und die kriegen das einfach nicht in den Griff. Und das ist halt eben hausgemacht. Und wie dieser Untertitel von dem Buch schon sagt, Why Progressives Ruin Cities. Also der Schellenberger schreibt halt direkt in der Einleitung, dass, also dieser Untertitel wurde von seinem Publisher natürlich ausgesucht. Und er möchte halt schon sagen, dass jetzt Progressives natürlich nicht immer Städte ruinieren und dass auch nicht nur Progressives Städte ruinieren, aber in dem Buch geht es halt eben darum, warum sie, wenn sie das dann tun, die Städte ruinieren. Und das ist halt eben im Endeffekt diese ganze grenzenlose Toleranzpolitik, dass man die Leute nicht von den Drogen wegholt, sondern sagt so, die müssen erstmal irgendwo in einem Haus wohnen, wieder normal, ne? Und dann gucken wir mal irgendwie, und das passiert ja halt nicht, weil allein schon von den klimatischen Bedingungen ist es halt ohne weiteres möglich, in Kalifornien da das ganze Jahr über draußen zu leben, ne? Also da wird es ja nie richtig kalt. Da wird zwar häufig eine ziemliche Brise vom Meer her, die auch ein bisschen kühler ist, aber es sind ja keine Null, keine Minusgrade oder so da. Ne? Und dadurch, weil das halt einfach geht und die ganzen anderen Sachen alle so hingenommen werden, auch was das Klauen angeht und so, die haben ja diese irren Regelungen gemacht, dass eigentlich alles, was man klaut, unter 900 Dollar wert, schon überhaupt gar nicht mehr verfolgt wird. Und ja, ich meine, das ist ja klar eigentlich, was dann passiert. Ne? Die Leute mit den Geschäften können sich da nicht mehr halten, dann ziehen die weg. Und und alles Weitere in das fällt quasi immer ein weiterer Stein nach dem anderen durch so verfehlte Dinge dann halt runter. Und das ergibt dann diesen Doom-Loop, der sich da ergeben hat. Und er beschreibt in dem Buch auch quasi auch nochmal so die Geschichte von den amerikanischen Ansichten zu, wie man mit Geisteskrankheit umgeht, ne, weil das ist natürlich auch ein Punkt, natürlich auch in Verbindung mit den Drogen, aber halt nicht nur. Es sind halt auch alle möglichen Leute mit Mental Health Problemen halt, die da auf der Straße leben. Und ja, die Politik da macht halt auch einen heftigen Pull-Faktor. Ne? Also es gibt da ganz klare Statistiken, dass halt ganz viele von den Leuten, die da, also die wenigsten von den Leuten, die da auf der Straße leben, sind da halt quasi da geboren oder schon länger normal wohnend gewesen in San Francisco. Indigene. Die meisten sind da halt einfach hingezogen, weil man da halt gut auf der Straße leben kann. Ne? Also gut, in Anführungsstrichen, insofern halt, dass einen keiner einsperrt. Und ja, dass es halt natürlich auch so eine ganze Gruppe von Leuten gibt, die sich da versuchen, um einen zu kümmern. Aber der Schellenberger sagt halt auch, das geht halt alles fehl. Und da gibt es dann halt auch so Leute, die dann da mit den Dealern dann zusammenarbeiten, um denen dann da was zu beschaffen und so halt auch. Und was man im Endeffekt machen müsste, ist halt eben die Leute von der Straße halt wegholen, aber halt nicht unbedingt in ein Haus, sondern vor allen Dingen halt eben irgendwie, also dass man die halt konzentriert, sage ich jetzt mal, ne, ohne jetzt das vom Lager her zu sagen oder so. Auf jeden Fall, sie müssen halt betreut werden, dass sie von den Drogen wegkommen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Und das andere kann dann erst danach folgen, ne? Und das ist halt das, was die Leute nicht einsehen wollen. Und diese ganze Drogenszene wird da halt überhaupt nicht bekämpft in irgendeiner Art und Weise. Und er sagt halt auch, dass es halt nicht gut wäre, die Leute jetzt einzusperren, deswegen, weil sie halt Drogen nehmen. Aber man muss sie halt schon davon wegkriegen. Man kann halt nicht sagen, so, ja, das ist halt, erstmal brauchen die ein Dach über dem Kopf und dann ergibt sich das irgendwie, sondern das muss man halt umdrehen, sonst wird es nichts. Ja, also sowohl von den ganzen Geschichten, die da drin sind, sind natürlich auch so Einzelschicksale und so, ganz interessant sind, als auch von diesem Überblick über, was machen andere, ne? Er hat natürlich auch Erfolgsgeschichten von anderswo, wo man das halt hinbekommen hat. Und auch dieses Portugal-Ding, was ja bei vielen Leuten mal kommt, die haben ja so eine Entkriminalisierung von den Drogensachen gemacht. Aber er sagt halt ganz klar, dass die das natürlich nicht so gemacht haben, dass sie gesagt haben, die Leute können hier rumdealen, wie sie wollen, sondern die Leute werden halt nicht mehr eingesperrt, aber die können trotzdem nicht auf ihrer Drogenkarriere da bleiben. Na, also das ist halt natürlich trotzdem verboten und die müssen sich dann da halt drum kümmern, dass sie, oder das wird sich halt darum gekümmert, dass die Leute da wieder von wegkommen. Es wird halt nicht akzeptiert, ne? Und das ist halt so das Ding da jetzt so, ne? Man arrangiert sich jetzt halt damit und weil man ja so ein blutendes Herz hat, geht das dann immer weiter. Und auch lustig ist die Geschichte, die er erzählt von diesem, ja, heutzutage als hier homosexuellen Rechtler bekannten Harvey Milk, ne, der da ja in San Francisco als erster Geouteter irgendwie in der Stadtversammlung da saß. Und erzählt halt eben, dass der also nicht mit dem Thema Homosexualität in irgendeiner Art und Weise da seinen Wahlkampf gewonnen hat, sondern mit dem Thema Hundekot. Na, dass die Leute ihren Hundekot selber aufsammeln sollen. Und da hat er wohl eine erfolgreiche Kampagne gefahren und die Leute dazu gebracht, ihren Hundekot besser aufzusammeln, häufiger aufzusammeln, nicht mehr einfach liegen zu lassen. Und das wird natürlich dann direkt kontrastiert mit dem Menschenkot-Problem, was San Francisco ja hat, wo wir ja auch schon vor Jahren mal drüber gesprochen haben. Und ja, also ist auf jeden Fall, wenn man sich so für die Großstadtprobleme interessiert, die wir ja hier teilweise in Deutschland auch haben, wobei es halt Alle Jahre wieder. Ich erinnere nur an die Poop Map. Ne? ja, der große Unterschied in Deutschland ist halt das Klima im Endeffekt, ne? Aber wenn es bei uns auch so warm wäre wie da, dann wäre es, glaube ich, eins zu eins das Gleiche. Also so von der Einstellung her habe ich da auf jeden Fall viel wieder gesehen, was wir hier in Deutschland halt auch alles denken. Ja, also es ist ein gutes Buch, auch eine klare Empfehlung. Ja, und seit 2 Jahren hat sich da noch nicht sehr viel geändert. Wird sich bald auch nicht mehr viel ändern. Naja. Kommen wir kurz nach Kanada. Ja, in Kanada ist etwas sehr Seltsames passiert. Und zwar sogenannte Infinity Mortgages. Infinity Mortgages, muss man dazu sagen, ist ehrlich gesagt sowas wie ein Witz innerhalb der Finanzbranche gewesen. So nach dem Motto, wie wenn ein Mathematiker sagt, irgendwas wird durch Null geteilt. So, gibt es eigentlich nicht. Weil macht überhaupt gar keinen Sinn. Mortgages, also wir reden über Immobilienkredite. Ne? Also du hast einen Immobilienkredit, du gibst das Haus als Sicherheit und hast eine monatliche Rate, die du zahlst, die besteht aus Zins und Tilgung. Und die wird über einen gewissen Zeitraum festgeschrieben oder die wird variabel gemacht oder da gibt es verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. In Kanada läuft es ein bisschen anders als hier, aber die Grundlagen sind ungefähr ähnlich. Aber aufgrund der Art und Weise, wie das kanadische Finanzsystem und die Bankregulation die Vorgaben für diese Hypothekenkredite gegeben hat, hat jetzt zur Folge, dass es Infinity Mortgages gibt, die es normalerweise nicht geben dürfte. So, was heißt das? Du nimmst den Kredit bei der Bank auf und du kriegst gesagt, okay, du musst so und so viel pro Monat zahlen, aber es steht nicht, bis wann. Ne? Weil normalerweise hast du 10 Jahre, 15 Jahre, maximal 30 Jahre, länger als 30 Jahre wird normalerweise nicht gemacht. Aber unendlich, unendlich, ja, also über 55 Jahre, 50, 55 Jahre und dann aus der Finanzmathematik kannst du dann auch wirklich ein unendlich Zeichen dahin machen. Ne? Deswegen ist es Infinity Mortgages. Das ist mathematischer Unsinn, das überhaupt zu machen. Wie kommt das zustande? Ja, wir haben die Leute, die eine variable Hypothek angenommen haben. Ne? Sagen wir, die zahlen 3.000 pro Monat. So, Zins und Tilgung. So, jetzt sind die Zinsen ja in letzter Zeit gestiegen, auch in Kanada. Und bei diesen Sachen haben wir dann im Endeffekt, ja, da steigt der Zinsanteil und es wird immer weniger getilgt. Ab einem gewissen Punkt ist der Zinsanteil, nimmt der Zinsanteil ja 100% von der monatlichen Rate in Anspruch, sodass man überhaupt nichts mehr vom Kredit tilgt. Spätestens ab dem Zeitpunkt müsste der Kreditvertrag neu verhandelt werden oder gekündigt werden oder irgendwas anderes müsste passieren. Oder der Kredit müsste abgeschrieben werden. Und genau das passiert in Kanada nicht. Das genau passiert in Kanada nicht. Das wird, was stattdessen passiert ist, dass die Laufzeit automatisch verlängert wird. So, dann stehst du da und sagst, okay, ich habe einen Kredit, der lief eigentlich über 10 Jahre und jetzt läuft er auf einmal über 50 Jahre. Was? Das kann ja gar nicht sein. Aber das ist in Kanada tatsächlich passiert. Und da haben jetzt viele, viele Leute ein massives Problem mit. Und wie massiv dieses Problem ist und was mit diesem Problem vertuscht wird, das sieht man, wenn du mal bis auf 50% vom Artikel runterscrollst. Da ist eine Grafik. Ich denke mal, an dieser Grafik sieht man sofort, was hier tatsächlich passiert ist. Ja, wir haben hier im Endeffekt Banken, die alle umgekippt werden. Wir sehen, ich erkläre die Grafik noch. Wir haben hier verschiedene Banken. Die erste Bank lassen wir jetzt einfach mal weg. Aber andere kanadische Banken, die hatten 0% von ihrem Hypothekenkreditportfolio lief über die Laufzeit von 30 Jahren. Weil ich habe ja gesagt, es ist der maximale Zeitraum 30, 35 Jahre, länger geht man nicht. Und wir sehen hier, innerhalb von einem Jahr hat sich das so verändert bei der einen Bank. 0% aller Hypothekenkredite über 30 Jahre, auf einmal 25%. Bei der nächsten Bank auch 25%. Bei der nächsten Bank 31%. Bei der nächsten Bank 25%. So, also das sind diese Kredite, von denen ich gerade gesprochen habe. Um die geht's. Das sind die Kredite, die normalerweise ausfallen hätten müssen, abgeschrieben werden müssen, Sicherheiten hätten verwertet werden müssen, die Banken müssen mit dem Eigenkapital das Risiko ausgleichen, was sie nicht an Rückstellung haben und. Gut, bei 25% des Hypothekenkreditportfolios einer Bank, wenn 25% davon umkippt, überlebt das die Bank? Nein. So, und jetzt seht ihr, was gerade passiert ist. Der Hypothekenmarkt, der private Hypothekenmarkt in Kanada ist zusammengebrochen. Und nur aufgrund von Tricksereien, die wirklich schon an richtig absurde Sachen anknüpfen, ist da nicht eine richtig, richtig massive Krise da eingetreten. Aber das Problem an dieser Sache ist, das Problem ist ja nur nach vorne geschoben und alle diese Kredite werden umkippen. Alle. Die müssen umkippen, weil die sind schon umgekippt. Und wenn der Staat jetzt nicht sagt, hier, wir entschulden euch oder machen sonst irgendwas, kippen diese ganzen Banken um. So, also, Immobilienkrise in Kanada hat stattgefunden, hat nur keiner bemerkt, wegen wir verlängern das einfach mal auf 50 Jahre, komm. Ah, machen wir gleich ein Unendlichzeichen dran. Ne? So, ja. Sehr krasse Story. Sehr, sehr, sehr krasse Story. Ja, also. Ja, wir haben 200 Millionen Euro ausgegeben, also 190, glaube ich, um genau zu sein, um drei Teststrecken zu bauen, auf denen wir spezielle LKWs haben fahren lassen. Die haben wir auch bezahlt. Die haben wir dann an Speditionen und andere Fuhrunternehmer verliehen und die konnten dann mit diesen Geräten dort diese Oberleitungsstrecken testen. Das muss man sich so vorstellen, dass in Hessen, weiß nicht, wo war das noch? Hessen, zwischen Frankfurt und Darmstadt, das habe ich mir gemerkt, weil das hier um die Ecke ist, aber es gibt noch zwei weitere. Da muss man sich das so vorstellen, da kommt dann also irgendwann dieser E-LKW an, der fährt noch mit Diesel und dann merkt die Oberleitung, oh, da kommt ein E-LKW, dann fährt die Oberleitung über die rechte Spur der Autobahn. Der E-LKW fährt sein Gestänge aus und kann dann, solange dieser Streckenteil mit der Elektrifizierung geht, statt mit dem bösen Diesel, kann man dann mit E fahren, auf der Autobahn. Ja, also ich habe das mal gesehen in Athen, da haben das Busse gemacht. Da gab es das System, ich weiß nicht, ob die das heute noch haben. Ja, nur hier haben wir halt ein deutsches Produkt und ein deutsches Projekt und natürlich hat nichts funktioniert. Mal sind die Dinger nicht ausgefahren, dann sind sie zu spät ausgefahren, dann sind nicht alle ausgefahren, dann hat dies nicht funktioniert, dann waren die LKWs unglaublich teuer, dann sind die Isolatoren kaputt gegangen und musste komplett neue kaufen, weil die ersten Isolatoren dafür überhaupt nicht geeignet waren und so weiter und so fort. Wie gesagt, insgesamt 190 Millionen Euro sind da reingesteckt worden. Baden-Württemberg hat schon den Abrissbefehl gegeben. Für die anderen beiden Strecken wird das auch kommen. Ist eine komplette Luftnummer. 200 Millionen Euro zum Fenster raus. Hätte keiner drauf kommen können, ne? Dass man damit vielleicht besser irgendwie an der gleichen Stelle die Gleise für die Güterzüge saniert hätte mit dem Geld oder so. Oder man hätte von den 190 Millionen Euro sage und schreibe 2000 LKW herkömmlicher Bauweise kaufen können. Nun ja, wir haben es ja. Ja, weiter geht's mit der Energiewende. Ja, trotz allem, was immer gesagt wird, erneuerbare Energien immer mehr, ist es ja de facto so, dass wir für Dunkelflauten, Grundlast, andere Schwankungen gewisse Kraftwerksreserven haben müssen. Es gibt jetzt im Endeffekt eine Novelle für die Reservekapazitäten, Reservekraftwerkskapazitäten, die von der Bundesregierung quasi eingesetzt werden. Im Zusammenhang mit dem Marktmodell des Energiemarkts hatte ich ja mal darauf hingewiesen, dass diese Reservekraftwerkskapazitäten immer mehr abgebaut werden, perspektivisch. Hier haben wir jetzt ein Projekt, wo diese Kraftwerksreserven wieder eingeführt werden sollen. Begrüße ich grundsätzlich, aber worüber reden wir? Wir reden einerseits über sogenannte Wasserstoff-Sprinter-Kraftwerke. Das sind Wasserstoff- und Ammoniak-Kraftwerke, die sehr schnell hoch und runter regelbar sind und dafür geplant werden, nur im Bedarfsfall eingesetzt zu werden. Das heißt, es sind grundlastfähige Kraftwerke, die so gebaut sind, dass sie besonders schnell hoch und runter gefahren werden können, ähnlich wie die meisten Gaskraftwerke, die wir in Deutschland haben. Und da sollen 4,4 Gigawatt bis 2028 kommen. Und die sind natürlich, da diese Kraftwerke möglichst wenig Strom produzieren sollen, können sie sich nicht über Stromverkauf rechnen. Daher müssen sie anders finanziert werden, über die strategische Kraftwerksreserve des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Ja. Also sie haben gemerkt, das funktioniert doch nicht, wir brauchen was. Und was machen wir? Wasserstoff, Sprinterkraftwerke. Dann machen sie Wasserstoffhybridkraftwerke bis 2035. Also nur die Frage, was halt da zwischenzeitlich passiert, darüber reden wir einfach mal nicht. Diese Wasserstoffhybridkraftwerke werden auch aufgebaut werden. Ne, das sind dann Kraftwerke, die aus Windparks, Solarzellenparks bestehen und dann auf dem Gelände direkt der Wasserstoff quasi erzeugt wird und direkt auch wieder eingespeist werden kann. Es wird, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, kann dort Wasserstoff produziert werden, aber der Wasserstoff kann auch verbrannt werden und es kann Strom erzeugt werden. So ist richtig. So, und dann gibt es noch H2-Ready-Kraftwerke. Da sollen 10 Gigawatt bis 2026 gebaut werden. Das sind im Endeffekt die Gaskraftwerke, die wir auch in den letzten 20 Jahren gebaut haben. Schnell regelbare, extrem ineffiziente Gaskraftwerke, die nicht darauf ausgelegt sind, die ganze Zeit zu laufen, effizient zu laufen, sondern darauf ausgelegt sind, möglichst schnell hoch und runter regelbar zu sein. Dementsprechend verbrennen sie nicht so effizient. Aber das ist ja wichtig, weil wir haben ja Solar und Wind und wir wollen ja nur Strom haben, wenn Solar und Wind wir nicht benutzen können. Deswegen ist das richtig und wichtig. Und diese Kraftwerke müssen natürlich so gebaut werden, dass sie H2-ready sind. Das heißt, dass sie direkt mit verstärkten Rohren, anderen Materialien und sowas gebaut werden, dass man später nicht mehr die ganzen Mikrofrakturen in den Gasleitungen hat. Über das Thema habe ich ja schon mal geredet, dass man Gasinfrastruktur nicht einfach für Wasserstoff benutzen kann. Und es werden im Endeffekt extrem teure Wasserstoffkraftwerke gebaut, die aber so gebaut werden, dass man sie auch mit Gas betreiben kann, extrem ineffizient zum schnellen Hoch- und Runterregeln. Ja, gut. Das einfach nur, wo kriegen wir den Strom her, der ja irgendwo herkommen muss? Ne, weil wir es nicht aus dem Ausland bekommen können, weil wir reizen ja schon fast alles aus, was wir aus dem Ausland bekommen können im Moment. Wir können nicht noch mehr Strom aus dem Ausland holen, dafür sind die Leitungen nicht da. Das heißt, wir müssen mehr Strom produzieren perspektivisch. Und wie machen wir das? Das habe ich euch gerade erklärt. Ja. Wasserstoff, H2-ready, alles richtig schön teuer. Alles richtig schön teuer. Alles nicht wirtschaftlich zu bedienen. Deswegen wurde diese Kraftwerksreserve jetzt novelliert. Obwohl sie ja an sich ursprünglich gedacht war, immer mehr, der Markt soll es regeln, immer weniger Reservekraftwerke. Wir machen dynamische Systeme, dass die Verbraucher abgeregelt werden, beziehungsweise die Verbraucher ihren Strombedarf im Vorfeld anmelden und auch nur dann bekommen, wenn sie es angemeldet haben. Das wird alles über smarte Geräte gesteuert. Das ist ja die ursprüngliche Strategie gewesen. Scheint nicht so ganz aufzugehen, sonst müsste man ja diese Notfallreserve nicht machen. Aber ja. Wenn China das südchinesische Meer für sich beanspruchen darf, kollabiert das internationale Seerecht. Ja, hier habe ich ein Interview mit einem ehemaligen philippinischen Richter des obersten Gerichtshofes. Und hier geht es um die Nine Dotted Line, das südchinesische Meer. Die chinesische Regierung, die beansprucht ja große Teile des südchinesischen Meeres für sich. Diese sogenannte Nine Dotted Line ist das ja. Und hatte ich schon öfters drüber geredet, ist nicht historisch belegbar, sie behaupten es und sie versuchen, Fakten zu schaffen, in denen sie beispielsweise bei den Spratly Islands Sand aufschütten und da quasi künstliche Inseln bauen und militärisch die Sachen besetzen. So, und diese Nine Dotted Line hat halt vier verschiedene Punkte, die besonders strategisch wichtig sind. Und drei von diesen strategisch wichtigen Punkten sind bereits von China militärisch besetzt. So, und der vierte Punkt, der ist in der Nähe von Philippinen. Das ist das, wie heißt das? Verzeihung, jetzt habe ich das, verwechselt. Also es gibt eine von diesen Atollgruppen, die ist in der Nähe von den Philippinen. Da haben die Philippinen im Jahr 1995 ein Militärschiff absichtlich auf das Riff auflaufen lassen. Seitdem ist dieses Militärschiff durchgehend von Soldaten besetzt. Und das hat im Endeffekt die völkerrechtliche Relevanz, dass die Chinesen das nicht auch noch irgendwie besetzen können und dann dort Fakten schaffen können. Die Philippinen sind halt mit den Amerikanern in einem Militärbündnis. Das heißt, wenn die Chinesen dieses vor sich hin rostende Schiff angreifen würden, dann wird es halt auch zum Konflikt mit Amerika kommen. Und deswegen ist das bis jetzt nicht passiert seit 1999 hat die philippinische Marine das Kriegsschiff BRP Sierra Madre auf dem Ayungin Shoal in den Spratlys auflaufen lassen. Seither ist dort ein Dutzend Marineinfanteristen stationiert. Tatsächlich hat es jetzt vor ein paar Tagen einen Zwischenfall gegeben. Gut, da ist ein chinesisches Kriegsschiff vorbeigefahren und hat diesen rostigen Tanker und ein paar Nachschubschiffe mit einer Wasserkanone abgespritzt. Ja, jetzt nicht so schlimm, aber es gibt halt immer wieder militärische Scharmützel, kann man das nicht nennen, in dem Bereich. Es geht halt im Endeffekt darum, dass China das gesamte südchinesische Meer für sich beanspruchen will, aus geopolitischen Interessen. Dann können die Handelswege kontrollieren. Da sind natürlich auch viele Ressourcen und so weiter und so fort. Und im Endeffekt gibt es schon völkerrechtliche Verträge, denen China sich auch schon unterworfen hat. Da gibt es Gerichtsbeschlüsse, dass China das nicht machen darf. Das wird allerdings alles ignoriert. Ja, und ja, das jetzt nochmal als kleiner Backflash auf diese ganze Sache mit einem interessanten Interview, was ihr euch durchlesen könnt, mit einem ehemaligen Richter aus den Philippinen, der das Ganze nochmal ein bisschen erklärt, wie das völkerrechtlich ist und so weiter und so fort. Aber die allgemeine Thematik habe ich jetzt euch erklärt. Dabei belasse ich es jetzt erstmal. Could artificially dimming the sun prevent ice melt? Ja, Geoengineering, ne? Vor ein paar Jahren noch Verschwörungstheorie, jetzt von vielen Leuten gefordert. Hier hat sich eine Forschungsgruppe hat sich diesem Thema gewidmet, allerdings mit einem kleinen Twist. Und zwar, die sind der Meinung, man sollte das nicht machen, weil die Gefahren vom Geoengineering schwierig sind, schwierig abzuschätzen sind. Und die haben einerseits eine Studie gemacht, wie man, wenn man das Sonnenlicht abdimmen kann, wie man das Eis der Antarktik quasi daran hindern kann, weiter zu schmelzen. Aber was es sonst für Risiken geben könnte und was es für technische Hürden geben könnte, wenn man das macht. Bei diesem sogenannten Solar Radiation Management, die sind davon, also früher hieß es SDI, ja, irgendwie Aerosol Displacement, irgendwas. Aber jetzt ist der Fachbegriff SRM, Solar Radiation Management. Die sind im Endeffekt von folgenden technischen Begebenheiten ausgegangen. Eine große Flotte von Flugzeugen, die Zahl hatte ich in meiner anderen Studie genannt, auf die haben sie sich bezogen, die müssen verschiedene Millionen Tonnen von Aerosolen in die Stratosphäre einbringen, um diesen Effekt zu machen. So, allerdings muss das die ganze Zeit wieder stattfinden. This technical intervention in the climate would have to be maintained without interruption for centuries. So, das heißt, wenn man einmal damit anfängt, muss man das erstmal, um wirklich einen Effekt zu erzielen, sehr lange machen. Und wenn man einmal angefangen hat, das zu machen, kann man nicht mehr damit aufhören. Weil, wenn man damit aufhört, gibt es gewisse Kippeffekte, die hier beschrieben werden. Das sind natürlich nur Modelle, die ausgerechnet haben. Das sind Modelle, die bis ins Jahr 3000 gehen, also mit Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, die Idee hinter der ganzen Studie war nicht nur, okay, können wir damit überhaupt was machen, sondern gibt es auch irgendwelche Gefahren oder irgendwelche anderen Sachen, die dabei zu beachten sind. Also die Gefahr ist, wenn man das anfängt und es wirkt und dann macht man es nicht kontinuierlich weiter, dann gibt es Kippeffekte und dann kann man innerhalb von wenigen Jahren das Wetter wirklich um fast zweistellige Gradzahlen Celsius schwanken, auf die Durchschnittstemperatur global berechnet. So. Ja, weil es halt doch schon ein sehr starker Eingriff ist. Des Weiteren gibt es halt Eingriffe, hier, also die Wetter, die Monsun-Sachen können sich verändern, Ozeanströmungen verändern sich und es wird davon ausgegangen, dass halt es eine starke Übersäuerung der Ozeane dadurch geben könnte, wenn halt diese Aerosole halt durch den Kreislauf dann auch im Wasser landen. Also hier mal eine Studie. Ist es technisch möglich? Ja, es ist technisch möglich. Wenn es funktioniert, ja, man muss es aber, man darf nicht mehr damit aufhören, sonst hat man ganz krasse Kippeffekte, die dadurch ausgelöst werden können. Und es hat halt auch noch weitere Nebeneffekte, die vielleicht nicht so toll sind. Und ja, ich meine, wer hätte es gedacht, Geoengineering ist gefährlich und es gibt Nebeneffekte. Ja, interessant diese Studie, weil hier wirklich mal auf die Gefahren eingegangen wird. Ne? Sonst heißt es nur, können wir das machen? Wie viel müssen wir es machen? Und können wir es nicht noch viel schneller machen? Wir müssen das Klima ja retten. Hier wurde mal auf ein bisschen die Gefahren hingewiesen. Ja, ja. Google hilft, Kondensstreifen zu mindern. Ja, es gibt immer mehr Sachen, die sich im Flugverkehr verändern. Was sich schon geändert hat, ist, dass im Landeanflug die Flugzeuge sehr viel weniger Trieblast benutzen. Also es wird jetzt nicht im Segelflug geflogen, aber es wird nicht nur aufgrund von, also es wird so langsam mit den Flugzeugen mittlerweile geflogen, wie es die Fluggesellschaften früher nicht machen durften. Sie wollten es, um Sprit zu sparen, aber es wurde gesagt so, wir brauchen gewisse Sicherheitspuffer, deswegen ein bisschen mehr Motorleistung, auch wenn ihr da, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Aber ihr könnt, ne, Sprit sparen wäre ja schön, aber Sicherheit ist da wichtiger. Und jetzt ist es Klimaschutz wichtiger, deswegen gibt es da Veränderungen, wie Flugzeuge im Landeanflug fliegen. Ist weniger angenehm für die Passagiere, es gibt mehr Turbulenzen, wird in Kauf genommen, alles fürs Klima, wunderbar. Und was jetzt noch geändert werden soll, Kondensstreifen sollen verhindert werden, weil Kondensstreifen führen dazu, dass sich die Erde erhitzt. Ist wohl so, ja, und deswegen sind Kondensstreifen böse. Wie soll das gemacht werden? Ja, Algorithmen sollen ausrechnen, wenn man von A nach B fliegt, wie sind die Wetterverhältnisse in den einzelnen Gebieten, wo man durchfliegt? Und im Endeffekt wird dann vorgeschlagen, die Flughöhe und die Flugroute zu verändern, um halt quasi durch Wettergebiete zu fliegen, wo es halt weniger Kondensstreifen gibt. Also ich fliege doch ganz gerne mal einen Umweg. Ist doch nicht schlimm, wenn der Flug eine halbe Stunde länger dauert. Hauptsache, es gibt nicht diese bösen Kondensstreifen. Und vielleicht hören die Leute dann endlich auf, zu sagen, hier Geoengineering und Chemtrails und ihr wollt doch nur die Sonne verdunkeln und so andere Verschwörungstheorien, ne? Ich finde das sehr lustig. Also, wie ich es gerade gesagt habe, nochmal, diese ganzen Klimaschutzsachen, die greifen halt wirklich in den Flugverkehr ein. Nochmal das Beispiel, langsamerer Landeanflug. Früher war es den Fluggesellschaften nicht gestattet, die das machen wollten, um Treibstoff zu sparen aus Sicherheitsgründen. Heute wird es ihnen vorgeschrieben. Und Kondensstreifen zu mindern, ja, da fliegen wir doch gerne einen Umweg. Nicht wahr? Ein wissenschaftlicher Durchbruch, der einige Theorien der Physik durcheinander bringen könnte. Im Endeffekt wurde anhand von Sternen, die in einer Umlaufbahn um sich selber sind, also Twin Stars. Two stars orbit around with each other. So, also Dual-Sternensysteme, verzeihen, das richtige Wort fällt mir jetzt nicht ein. Also diese Sternsysteme wurden untersucht und dabei wurde herausgefunden, dass bei gewissen Geschwindigkeitsveränderungen in den Bewegungen von diesen Sternen sich die physikalischen Eigenschaften anders verändern, als es in der Newton-Einstein-Grundlage quasi beschrieben ist. Ja, also es gibt ja eine Grundtheorie in der Physik, wie es alles zusammenpasst. Ja, hier geht es im Endeffekt um die, ich hätte mich nochmal einlesen sollen. Ich habe mir zwar Notizen gemacht, aber ich bin da einfach nicht fachsicher. Es geht im Endeffekt darum, gibt es dunkle Materie oder gibt es nicht dunkle Materie? Aufgrund des Standardmodells, was bis jetzt genutzt wird, ist es so, dass dunkle Materie notwendig ist, sonst geht das alles rein rechnerisch nicht auf. Es gibt eine alternative Theorie dazu, die Modified Newtonian Dynamics Theorie, die schon vor 40 Jahren aufgestellt wurde, die gesagt hat, ja, das mit der dunklen Materie, das stimmt alles gar nicht so. Es gibt andere Arten und Weisen, wie sich die Atome zueinander verhalten, die das auch erklären können. Aber das wurde bisher ausgeschlossen, weil es so bis jetzt noch nicht observiert worden konnte in der Physik. So, und jetzt konnte es halt ein Astrophysiker nachweisen anhand der Beschleunigungsgeschwindigkeit von Sternen wenn sie sich ganz, ganz, ganz langsam beschleunigen, ab einer gewissen Langsamheit der Beschleunigung, so, kippt halt dieses Verhältnis komplett um und sie bewegen sich auf einmal schneller, als sie sich bewegen sollten. So, und das passt einfach, dieser Boost-Faktor von 1,4 passt perfekt auf diese andere Theorie, die vor 40 Jahren aufgestellt wurde. Deswegen wurde zunächst auch gesagt, Moment mal, da wurde aber irgendwie an den Werten rummanipuliert. Das kann doch nicht sein, dass es 1:1 auf diese Theorie passt. Auf einmal, nachdem es 40 Jahre lang keiner nachweisen konnte. Aber es wurde wohl schon repliziert. Die Sachen sind wohl anerkannt worden, aber das mit den Peer-Reviewed Studies ist ja sowieso so eine Sache. Da hatten wir vorhin auch das Thema. in einem anderen Kontext, deswegen wäre halt interessant. Ja, also der Wissenschaftler selber hat gesagt, er konnte es selber nicht glauben. Er war auch ein Verfechter der schwarzen Energie, Dark Matter, und konnte sich gar nicht erklären, warum er da so komische Ergebnisse hatte. Aber jetzt ist er, sagt er, gut, the implication for all of astrophysics are immense. Ne? Also wir sind wieder an einem Punkt, an einem Generationenwandel, wo das gesamte Modell, womit alle gerechnet haben, einmal umgestoßen wird zugunsten eines neuen Modells. Ja, sehr interessant, interessant. Wie gesagt, geht etwas über meinen Horizont weg, aber sehr, sehr interessant. Researchers create 3D-printed vegan Seafood. Ja, das checke ich natürlich wieder. Also 3D-Druck, ne, mit Mungobohnenkeimen und Algen und anderen und noch ein paar ja, geschmacksverstärkende Stoffe und so. Damit können wir jetzt wunderbar Tintenfischringe und andere Sachen quasi herstellen. Unterschiedliche Texturen kann man ja einstellen, ne? Fettgewebe, Muskelgewebe und solche Sachen kann man alles mittlerweile machen. Und ja, das ist jetzt im Endeffekt ein Trend, der gerade in Singapur auf sehr viel Widerhall stößt. Da hat der Staat auch schon sehr viel Geld in Projekte investiert, dass solche Sachen gefördert werden sollen, weil ja, ist halt gut, ne? Und ja, esst ihr bitte den 3D gedruckten Fisch. Finde ich sehr gut. Veganer Fleisch, veganer Fisch aus dem 3D-Drucker. Wie Tintenfischringe, perfekt. Fischstäbchen kann man auch machen. Ja, ja. Mhm. Aber sehr was gut. Man nicht 3D drucken kann, ist der Wald. Also ich esse das lieber als Insekten, sage ich euch direkt. Ich gehe lieber in den Wald. Ne, Klaus, wenn du zuhörst, ne? So. Klaus, wenn du, ja, er hört immer zu. Klaus. My favorite Podcast is the Weltraum. I really like the Weltraum. Mm-hmm. But they will own nothing too. And they will not be happy because we get do away with all the forest and put Windräder there. Wahrscheinlich, ja. Ja, geht in den Wald, fördert, was der Freier dient. Zerschmettert, was geschadet. Knicklicht und Mieter pro Kopf. Geht auf letsafespace.net. Abonniert und das Mammon Magazin. Genau, Mammon Magazin abonnieren. Und bald könnt ihr auch wieder auf weltraumaffen.com gehen. Dauert noch ein bisschen, aber ein bisschen Bewegung ist schon mal in die Sache reingekommen. Das nächste cool. Woche ist der Mammoni auch wieder dabei. Mhm. Extra für euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Gehabt euch wohl. Tschüss. Kultur Marxismus. Auch der.